Ich arbeite 5 Tage die Woche, Mädchen. Kisten verladen, unten am Dock. Ich nehme mein hart verdientes Geld und treffe mein Mädel unten auf dem Block. Und am Montag, wenn mich der Vorarbeiter ruft, habe ich schon wieder den Freitag im Kopf. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Mit Ingwer-Stückchen im Kaffee. Hallo, ich bin der Abel, ich bin mal wieder da und ich mache Blödsinn. Aber ich finde, Ingwer schmeckt so seifig. Ingwer Ist das. gehört in jeden Kaffee rein und es ist ein zivilisatorischer Rückschritt, wenn man seinen Kaffee ohne Ingwer drückt. Und ich finde, alle Leute, die Kaffee ohne Ingwer trinken, sind Barbaren und Kulturmarxisten. Da bin ich gerne Und Barbar. Gott. Darauf stoße ich direkt an. Seitdem ich nicht mehr so oft in der Sendung bin, habe ich Purity Spiraling betrieben. Nein, Quatsch. Hallo Mammon. Der Hallo pure Mama. Wahnsinn. Mammon kommt auch direkt. Oh, voll hier. Ja. Tja, trinkt der Mammon seinen Kaffee mit Ingwer oder ohne Ingwer? Irgendwann mag ich nicht. Ah, Haram! Kenne ich ja nur aus Bier von den Afrikanern, die trinken gerne Ingwerbier. Ja, komm. Obwohl, Ginger Ale ist eine der wenigen Sachen, Auch nicht, nee. die aus Ingwer gehen. Aber das schmeckt ja auch nicht wirklich nach Ingwer, sondern halt mal nach Ingwer-Geschmacksaroma an Dingsbums. Irgendwann bringe ich Ingwer-Kaugummi raus. Lavendel ist auch Gibt's ja eklig. garantiert schon. Lavendel, oh, Lavendel. Früher meine Mutter hatte so Da ein kannst du höchstens Kissen. eine Lavendeltreppe draus bauen. Und dann heißt der Kaugummi Abels Elite oder so ähnlich. Oder Elitenbrocken. Nein, Quatsch. Die Eliten. Naja. Ja, genau. Ja. Die Ja, schönen guten globalistische Abend, hallo. Ich Elitenbrocken. begrüße euch zum Welttag der Wale. Ja, Wale bewirken was im Gegensatz zu Wahlen. Wale bewirken was im Menschen. Wer mag sie nicht, die Wale? Und deswegen feiern wir sie heute zu Ehren der Rettet Wale. die Ist heute der Wale, Weltwahltag. oh, Achso. rettet die Wer mag sie Wale, nicht? oh. Ja. Save the whales, shoot the seals. Nicht zu wählerisch sein. Genau. Wählen wir neu. Wahlen wir neu. Ein Wenn Wahlen Wahlen es Plakat. glauben, die machen nämlich gerne Wahlversprechen. Ne? Genau, hier Ja haben gut, wir. aber Versprechen machen ist ja auch relativ einfach. Also das kann man jetzt auch dem Menschen nicht absprechen, dass er gerne verspricht und eine Vorhersage für die Zukunft trifft, Das ist auch wenn doch nur die Brief or fünf. Slow, oder nicht? Ja, Wenn ja man genau. nur was man einhält, zählt auch oder so, ne? Nicht Ja, versprechen gilt nicht. eigentlich schon, aber die meisten Menschen achten ja eher auf Worte wie auf Taten. Also. Aber die Worte führen doch zu Taten. Nein, eigentlich umgekehrt. Eigentlich führen eher Taten zu Worten. Also. Worte sind aus Zitaten. Ne, umgekehrt. Ja. Zitate sind aus Worten. Ja. Ja, Worte führen zu Taten und das führt zu Tatworten. Ja. Auf jeden Fall ist die Marin Jasper Winter hat einen interessanten Namen. Den gönne ich ihr. Also den darf sie gerne haben. Ja, das ist die Dame, die damals mit dem Herrn Jens Brandenburg zusammen den Feminismus mit in die FDP gebracht hat und so ein Frauenprogramm aufgelegt hat. Damals bei dem Bundesparteitag an dem Samstag Ups, hier klingelt's. Entschuldigung, ich werde abgeholt. vor dem Sonntag, an dem Ebel und ich zusammen bei der Kimberly Crenshaw waren. Da bin ich dann einfach in Berlin geblieben. Ja, und das hat sie damals ja begründet mit, dass sie irgendwie den anderen Müttern beim Kindergarten sagen kann, dass die FDP jetzt auch was für Frauen macht. Na, also super Begründung auf jeden Fall. War ja auch die Berliner Ja, aber Schickeria-Frauen unbedingt das darauf ist warten, dass sie FDP wählen können. Und das Voraussetzung dafür ist natürlich, dass sie den gleichen identitätspolitischen Kram machen wie die ganzen anderen progressiven Blockparteien. Ja, aber das erinnert mich irgendwie so an so einen Handwerkerbetrieb, wo so die Leute sich alle tätowieren lassen so und dann kommt einer, so ein Azubi, der will dazugehören, lässt sich auch tätowieren und macht dann halt einen Delfin, der lächelt und ein Herz als Mund hat. So, keine Ahnung. so aus der Rolle wirkt es für mich, weil die FDP, die steht ja eigentlich dafür, dass die Entscheidungen der Menschen in Freiheit getroffen für sich selber stehen können und wir nicht von oben her sozusagen ein Programm brauchen, um da irgendwie Endergebnisse herbeizuführen, was ja sozusagen der Kernwert vom Feminismus ist. Was anderes gibt es ja nicht mehr, was man wirklich optimieren kann. Vielleicht noch 3-4 Gesetze oder so, aber das war's dann auch. Also, ja, aber überleg doch mal eben die Gründer. Es gibt doch so wenig weibliche Gründer und das kann man doch natürlich alles ändern. Ist doch, der Mensch ist doch ein unbeschriebenes Blatt. Lass mal ändern. Ja, meine Frau ist Gründerin. Also dann will ich jetzt einen Frauenpreis gewinnen. Das ist ja nur anekdotische Evidenz. aber dann habe ich ja theoretisch einen Frauenpreis verdient, deswegen. Ja, also. Wahrscheinlich, ja. Ja, die Dame war ja auch Abgeordnete im Abgeordnetenhaus von Berlin und ihre ganzen Reden da an der Stelle hat auch nicht so richtig durchscheinen lassen, die besondere liberale Gesinnung, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, aber das war da so eine Führungspersönlichkeit und außerdem bei der Naumann-Stiftung, da hat sie jetzt wahrscheinlich auch mehr Zeit zu. Da war sie auch irgendwo in einem Vorstandsgremium oder so von der, wie ich sie nenne, Schlaumann-Stiftung. Ja, das ist ja auch alles sehr relevant, was die Naumann-Stiftung da betreibt. Total. Mit diesen tollen, ja, YouTube-Videos, die sich ja, ein paar hundert Leute angucken. Ach, also, so viele? Ja, aber ist das dann der Meisterstreich, der aus der Denkfabrik der Liberalen raustönt? So, so lass mal irgendwie feministische Quotenpolitik machen für was weiß ich was. Ja, damit die hatten ja auch so ein Ding zu Star Trek und Politik, so eine Serie. Den hätte ich beinahe sogar gesehen, da habe ich mir den YouTube-Beitrag schicken lassen, weil ich bei der Veranstaltung nicht teilnehmen konnte. Da gab es mehrere. Ja, also da wollte ich bei der letzten teilnehmen, aber habe es nicht geschafft. Und bei einer von den Sachen hatten sie so eine feministische Gender-Professorin aus Göttingen oder so, glaube ich, die mit Anita Sarkeesian anfing. Ja, das finde ich gut. Ich habe Anita Sarkeesian-Content immer genossen. Also zwar manchmal auch aus Gründen der Nicht-Zustimmung, aber ich habe den Content immer gern geguckt. Also, Anita Sarkeesian ist eine starke Frau und eine großartige Kulturwissenschaftlerin. Nein, es ist nichts Komisches an der Tür gewesen. Ich bin der Mars-Affe. Und Caitlyn Jenner ist ein Held. The Hero. Ja, was sehen wir hier auf dem Wahlplakat von Frau Jasper Winter? Steht drauf, Bildung heißt aus Fehlern lernen. Irgendwie auch nicht. Stunning and brave. Vor allem bei Bildung ist es halt auch so, dass es eigentlich relativ klar ist, was Sache ist. Du brauchst eine Eliteneinteilung. Dass 50% der Gesellschaft den höchsten Bildungsabschluss erhalten ist, dumme Grütze. Es gibt immer so 10%, die oben drauf liegen, die besser sind wie der Rest. Der Rest ist eine Teilnehmerurkunde für Trottel, die dann am Ende einen teuren Sekretärsabschluss machen, weil sie irgendwas mit Bachelor haben und es war's. Und dann hast du noch einen Bildungsstand von den Lehrern, der einfach dem nicht gerecht wird, wie der menschliche Geist neurologisch aufgebaut ist, wie man Konzepte geistig erschließen kann. Da gibt es einen Mathematiker in den USA, der hat in der Mathematikklasse hat der 90% Einser-Noten bekommen mit einer Methode, wo er einfach mal drauf geachtet hat, was verstehen Kinder, was ist der neurologische Entwicklungsstand, wie kann man das als Metapher einfangen, wie kann man sich tatsächlich den Kopf zerbrechen, dass man den Kindern den Inhalt auch wirklich beibringen kann. Und plötzlich hat man eine random Klasse ausgewählt für das neue konzeptionelle Design, wie der Unterricht präsentiert wird. Und plötzlich hattest du nur noch Einzelschüler. Wow. So. Und ja, sowas könnte man mal machen, anstatt noch irgendwie ein achtes Gender zu erfinden, warum ich irgendwie als Opfer minder privilegiert bin. Ich habe das Gefühl, dass die meisten Leute, die von Bildung anfangen, eigentlich Erziehung meinen. Und das trägt dann auch solche Blüten, dass sie dann meinen, so nach dem Motto, ja, wenn die Kinder jetzt hier alle politisiert sind, auf die Straße gehen wegen dem Untergang der Welt, dann ist das doch alles in Ordnung, weil die sind ja jetzt hier vernünftig politisiert und mehr brauchen wir doch gar nicht. Ne? Die stellen jetzt die richtigen Forderungen und ist doch alles in Ordnung. Wer sollte da irgendwas Schlechtes dran sehen? Ist der Zweck von Bildung erfüllt. Ne? Also können jetzt gegen den Untergang der Welt anarbeiten, was könnte wichtiger sein? Vor allem, was ich zum Beispiel in der Bildung wichtig finden würde, wäre einfache Arbeit. Dass du ein bisschen mit Holz arbeitest oder ein bisschen körperlich was machst und dass du nicht nur Zugang zu anderen Kindern hast, sondern dass du halt mit irgendwelchen 18-, 19-Jährigen oder älteren Leuten in dem Beruf praktische Arbeit erlernst. Also Leute, die dann auch was im Kopf haben. Damit dieses dämliche, ich halte mich nicht an die Regeln, nicht als erwachsen werden und cool sein sehen wird, sondern als das erkannt wird, was es ist, halt einfach nichts können und am Arsch sein. Und wenn wir das aus dem Bildungssystem rausbekommen könnten, irgendwie mal, nachdem wir im 18. Jahrhundert das eingeführt haben, das wäre doch was. So im ja, das wird aber gerade mit so einem Spruch doch hier, wird das doch gefördert sozusagen. Das heißt, irgendwie, wer Fehler macht und irgendwie zu blöd ist eigentlich, der muss entsprechend Bildung kriegen oder so. Also ich finde das auch nicht richtig, was da steht. Klar lernt man auch aus Fehlern, aber man lernt eben auch, wenn man keine Fehler macht. Was soll denn das? Ja, vor allem fehlerfreies Lernen ist ziemlich schwer. Also Fehlertoleranz ist in der Bildung. Ja, es ist in Ordnung, aber man lernt eben, das kann man so absolut ja nicht sagen, wie das hier steht. Ne? Ich meine, das ist ja nur ein Plakat, ist ja in Ordnung, aber trotzdem finde ich die Aussage blöd. Ja, und das Letzte eigentlich, was ich mit dieser Dame verbinde, ist irgendeine Art von Selbsteinsicht. Also, das ist eigentlich genau die richtige, die Dame durch die Gegend läuft. Und ja, sie muss sich ja auch noch bilden und dementsprechend macht sie viele Fehler. Wie er hier über den Tweet auch drüber steht, nach der 5. verlorenen Landtagswahl jetzt eher so semi-gut gealtert. Ja. Ja, die Einordnung von Ed Fräulein Punkt ist definitiv ordentlich. Also Queen of O-O-O-O-R-R-R-A-K, Dämonenprinzessin, Heilerabatt. Wahrscheinlich, keine Ahnung, wo die politisch einzuordnen ist, aber. Sie ernten, was sie säen. Die FDP. Ja, und hier haben wir die Wählerwanderung. wir sehen 2000 an die SPD verloren, 2000 von den Grünen gewonnen und 29.000 an die CDU verloren, nichts verloren oder gewonnen an die Linken. Also ich muss ehrlich sagen, 2000 Wähler von den Grünen gewonnen, ist wie auf dem Vasen in den Maas reinkotzen und dann sich freuen, dass der Krug wieder voll ist. Also ich keine Ahnung. Ja, also ich lese nochmal weiter vor, dann haben wir auch die Analyse von Herrn Reichelt, der das hier verteilt hat. 3.000 an die AfD verloren, 26.000 an die Nichtwähler verloren und dann noch 1.000 an die sonstigen Parteien oder ich glaube ja auch, dass die Verstorbenen auch mit reingehören in die anderen und nicht in die Nichtwähler. Ja, aber so wird es nichts mit der Mises-Jugend. Also. Ja, nicht. Und Herr Reichelt sagt hier Gratulation an die FDP zum Strack-Zimmermann-Effekt. Grüne begeistert, alle anderen vergrault. Also naja, also begeistert würde ich da nicht unbedingt zu sagen zu 2000 mickrigen Stimmen, die von den Grünen kommen. Ich glaube, das ist eher so ein Ding, dass das, also aus meiner Sicht sind das wahrscheinlich dann eher die Leute, ja, die so ein bisschen jetzt gesehen haben, dass das komische Blüten treibt da in Berlin mit diesen Straßensperrungen oder meinetwegen auch Silvesterkram oder so und die dann sozusagen die halbwegs vernünftigeren Grünen dann wählen wollen. So kann ich mir das eigentlich erklären. Ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie so, ja, keine Ahnung, dass die FDP jetzt noch progressiver wahrgenommen wird als die Grünen oder so, dass sie deswegen dahin gehen oder so. Ich meine fast, dass bei dieser Wählerwanderung dass man da einfach nur ein statistisches Rauschen sieht und sich da ein Narrativ rein interpretiert, in egal welche Richtung, und das gar nicht so wichtig war, was jetzt zum Beispiel eine Strack-Zimmermann erzählt hat, weil ich würde behaupten, die meisten an der Basis, die wissen eventuell noch nicht mal mehr, wer Strack-Zimmermann ist. Also, na doch, das wissen die schon, wer Strack-Zimmermann ist. Also Strack-Zimmermann ist ja schon relativ bekannt. Ja, aber schon relativ bekannt, aber ich meine nur, dass das sozusagen, dass man bei statistischen Daten sich oftmals da eine Erklärung zusammenreimen kann, die aber auf den ersten Anblick nur Sinn macht, weil es halt ein Narrativ ist, aber nicht definitiv das objektiv einboxen kann. Also, weißt du, wie ich meine? So? Ja, das stimmt, aber ich meine, die jetzt CDU dann halt wählen oder die nicht wieder wählen oder hier war es ja jetzt nicht so viel, was die AfD dazu gewonnen hat von der FDP. Das war ja in Niedersachsen, war das ja deutlich mehr, ne? Also da waren es ja glaube ich 30.000 oder so, die sie an die AfD gekriegt haben. Und das, obwohl diese AfD in Niedersachsen ja wirklich ein ziemlicher Haufen zu sein scheint, da mit diesem Also, dass sie da irgendwelche Listenplätze verscherbeln wollten, gab es ja so Anschuldigungen. Wo jetzt ja auch irgendwie anhängig ist, dass vielleicht eventuell die Wahl in Niedersachsen auch noch wiederholt werden soll, soweit ich weiß. Also ich weiß, habe noch nichts weiter gehört, ob das jetzt irgendwie entschieden ist oder so. Das scheint ja noch irgendwie im Gange zu sein. Wegen der Listenaufstellung von denen, weil da ja verschiedene Leute denen da vorgeworfen haben, dass sie das irgendwie gegen Geld irgendwie machen wollten oder so. Und ja, das ist jetzt hier schlägt hier nicht so zu Buche. Aber halt eben CDU und Nichtwähler, also halt Leute, die sich denken, dass sie bei der CDU ihre Interessen jetzt besser vertreten werden oder halt eben, dass ihre Interessen halt nicht ausreichend vertreten werden von der FDP, dass sie sich da nicht zu motivieren können. Ja, aber das ist halt auch so irgendwie Hanebüchen, weil ich meine, guck mal, du gehst dann zur CDU als Oppositionspartei sozusagen, wird sie gerade wahrgenommen, vor der Wahl zumindest noch so. Und dann hast du eine Partei, die eine Regierung ist, und dann hast du diesen klassischen Effekt, dass solange du in der Opposition bist, du halt normale Grütze erzählst und die Leute dich feiern. Und sobald du halt wieder an die Macht kommst, wieder diesen komischen Elitenkonsens verfolgst, mit dem halt der originale, normale, ordinäre Bürger halt nichts anfangen kann. Also. Ja, und ich glaube halt auch, keine Ahnung, Strack-Zimmermann ist, glaube ich, nicht so interessant, wie halt eben, ja, dass man natürlich, die haben sich auch in Mansur hingestellt und so, also Integrationsprobleme und so ein Zeug haben sie ja schon angesprochen, auch in der Kampagne jetzt für diese Wiederholungswahl. Aber ja, ich glaube halt, das kriegen die Leute nicht mit oder sie kaufen es denen nicht ab, dass da wirklich irgendwie was passieren soll und so. Und was ich halt auch glaube, wo man sich halt schon mit verscherzt hat, ist, dass ja die FDP da in Berlin natürlich wie die CDU, glaube ich auch, die haben also sich nicht dafür groß engagiert, dass diese Wahl jetzt wiederholt wird. Das war ja eigentlich nur so, dass das von diesem Herrn Lute, den sie ja rausgeekelt haben aus der Fraktion, der war ja Mitglied der FDP-Fraktion und ist dann ja bei der letzten Wahl da angetreten für die Freien Wähler in Berlin. Und der hatte da ja ganz, ganz doll hinterher gehakt und dann halt eben Journalisten, ne? Hier der Tichy und die Leute von Apollo News. Die haben da ja alle möglichen Nachforschungen zu gemacht. Was halt auch ein richtiger Dienst an der Demokratie ist, den man halt auch irgendwo würdigen sollte, meine ich, weil das ist nicht einfach dagegen anzuschwimmen, dass du dann halt die Etablierten hast und du sagst, das Ergebnis ist aber halt auf wackeligen Beinen aufgestellt. Also da hast du A als Journalist, aber B auch als jemand innerhalb von einer Partei einfach einen Gegenwind sozusagen anzunehmen oder hinzunehmen in deinem eigenen Leben, der sich halt auch gewaschen hat. Das finde ich schon beeindruckend. Also ja, und ich habe halt das Gefühl, das war dann alles so nach dem Motto, ja, war jetzt nicht toll gelaufen, aber wir haben ja unsere Mandate jetzt, ne? Und dann akzeptieren wir das halt so, so wie sich ja bei den Wiederholungen von der Bundestagswahl jetzt da ja auch nichts getan hat. Da haben die Leute, Herrschaften im Bundestag von den Fraktionen ja auch keinen Anstand gemacht, dass man das mal anständig irgendwie wiederholt. Weil könnte ja passieren, dass nachher noch die Linke dann aus dem Bundestag fliegt und das wollen wir ja wohl alle nicht, weil dann gehen ja auch die schönen Ausgleichsmandate mit flöten. Ja gut, du willst ja auch ein paar Clowns haben, die an ihren Clownsnasen tröten und lustig anzusehen sind. Da kann ich schon verstehen, dass man ein paar Linke haben möchte, die rumlaufen. Ja, das andere sind sämtliche Mitglieder von dieser AfD-Fraktion sind zu viel, ne? Sind alle bitterböse und machen die Demokratie im Arsch, aber die ehemalige SED, ja, das geht dann halt so, ne? Und die kannst du ja auch wählen für irgendwelche Vorsitze von irgendwelchen Ausschüssen oder für ein hier, wie heißt das Ding? Hier Präsidentenersatz, Dingsbums, na, Vizepräsidenten. Irgendwelche des Ämter Bundestages halt. Und so, ne? Wo sie bei den anderen ja meinen, das würde nicht gehen, ja. Und wenn sie das meinen, dass das nicht gehen würde, dann würde ich aber sagen, dass das dann bei den Linken halt auch nicht geht. Aber da geht das dann scheinbar wieder, ne? Da brauchst du auch keine Brandmauer oder so, mit denen kannst du auch wieder koalieren, in Berlin ja dann wahrscheinlich jetzt auch weiterhin. Ja, ich finde halt, Linke macht halt definitiv Bundestagsdebatte halt mehr so Big Brother-mäßig. Und es ist halt schon, das kann schon auch zur Unterhaltung dienen, dass die echte Politik besser in Fokus gerückt wird, dadurch, dass du Pausenclowns hast. Also, meine ich. Also, aber das ist dann nur als Zuschauer gesehen. Also. Ja, aber wenn man doch jetzt diesen Anspruch hat, die Extremisten da irgendwie klein zu halten, dann müsste man. Ja, aber der gilt ja nur, der gilt ja nur für das Gegenlager. Der gilt ja nie für die eigene Abteilung. Also außer vielleicht bei der CDU. Also, aber ja. Extremisten kann man ja immer entschärfen, indem man sagt, das sind ja Spinner. Hm? Ja, wobei diese Leute Spinner ja noch nicht mal ihre 5% geschafft haben. Also die wurden ja eigentlich abgewählt. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich schon richtig bitter, wenn du drüber nachdenkst. Also wenn du mal den ganzen Spaß und Schabernack beiseite nimmst und es mal kühl und nüchtern ernst betrachtest, läuft es eigentlich einem kalt den Rücken hinunter, so halt eine kaputte Wahl haben und daraufhin Leute im Bundestag hocken, die da eigentlich nicht hingehören. Also. Ja eben, aber es wird halt so hingenommen, ne? Und das ist aus meiner Sicht halt auch fatal eigentlich. Ich bin ein Berliner. Das war von Mars. Oh, ist noch nicht wieder da, glaube ich. Doch, ich bin da, Entschuldigung. Hier haben wir Alain Posner, seines Zeichens, wo ist der? Bei der Zeit? Ich weiß es nicht. Nee, bei der Welt. Bei der Welt, okay, bei der Welt. Und der kommentiert hier einen, wo habe ich es denn? Ein Artikel vom Herrn Yücel. Dennis Yücel, vom Glück sagen zu können, ich bin ein Berliner. Und Alain Posner sagte, zu Recht hat er der Dennis. Berlin ist nichts für Spießerinnen. Und darunter, und da, als unser alter Freund Hasan Kasim sagt, und Alain Posner kontert, wie auf dem Schulhof gewohnt, mit einer Antwort, die von Intelligenz nur so strotzt. Und hast Nein bemerkt dazu, passend zum Ausgangstweet. Man muss ja auf Augenhöhe bleiben. Und dann kommt mein Lieblingsteil dieses Austauschs. Was Sie nicht begreifen, sagt Herr Posner, Anti-Berlinismus ist ein rechter Code. Schon immer gewesen. Deshalb war Ihr Lachen besonders unangebracht. Es geht dabei immer auch gegen Leute mit Namen wie Kasim und Posner. So von wegen Augenhöhe. Ja, Anti-Berlinismus ist ein rechter Code. Anti-Berlinismus ist ein rechter. Seid ihr eigentlich noch ganz dicht? Ich hätte auch noch Autobahn gesagt. Ich bin dafür, dass man Berlin, dass man eine Mauer drum baut und dass man dann das alles an die Psychiatrie Potsdam angliedert und dann wird es auch wieder. Oder man zwingt Putin, Berlin zu annektieren in den Friedensverhandlungen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Sie meinen, wenn man Berlin nicht mag, ist das Anti-Berlinismus, sagt Herr Kasim. Und man muss Berlin mögen, um nicht rechts zu sein. Ich kenne viele Versuche, Berlin attraktiv zu machen. Zum Beispiel das Schönreden von Hässlichem, den Kult. Aber diese Nummer kannte ich noch nicht. Und darauf, Herr Posner, Sie müssen Berlin nicht schön finden. Sie müssen gar nichts. Aber Sie könnten reflektieren, was Berlin in den 1890er, 1910er und 1920er Jahren symbolisierte, was es unter Brand bedeutete und was es heute bedeutet. Und Sie können dieses aggressive Lachen lassen. Danke. Ich habe aber getroffen. Aggressives Lachen. Ja. Das ist ein Journalist. Der da redet. Die können nicht anders. Ne? Die müssen immer aggressiv lachen. Anti-Berlinismus. Ich finde das Wort total geil. Fuck off. Posner. Wirklich unsagbar. Anti-Berlinismus. Respekt, my Berlin an der Spree. Oder wie? Lacher ist es so, dass wenn jemand sagt, ich komme aus Berlin, das ist dann Lacher genauso wie they, them als Pronomen und dann darfst du nichts mehr sagen und es gibt alle auf Facebook. Ja, oder du heißt Kevin oder so. Ja. Aber ja. Hasdain Kasim wird immer mehr so ein Ehrenschüttlord, muss ich sagen. Also der hat irgendwie, glaube ich, ein bisschen verstanden, dass das halt nicht nur gutmütige Menschen sind, die diese Vogue-Nummer schieben, sondern auch einen Haufen einfach machtgeiler Arschlöcher wie Du meinst, das war jetzt keine Überleitung. Nein, du weißt nicht fragen, das war keine Überleitung. Ja, aber bevor die Ackermann kommt, ich wollte nur mal sagen, ne? Also Anti-Berlinismus, ich glaube, dann gibt es 3,85 Millionen Anti-Berlinisten und Tendenz wachsen, weil jeder, der mal in Berlin gewohnt hat, ja, man kann die Stadt nicht, man kann die Stadt lieben, aber gleichzeitig hassen, ne? Das muss man sagen. Ich liebe das Pergamon-Museum. Wenn man das da irgendwie rausholen könnte, wäre ich echt voll dafür. So, weißt du, vielleicht auch so Rollen stellen und dann schiebt man es nach, was weiß ich, Frankfurt, Hannover, wegen mir sogar. Ja. Irgendwo, wo man nicht nach Berlin muss, um das Pergamon-Museum zu besuchen. Das wäre schön. Die Frau, Frau Ackermann. Was ja, die Frau Ackermann hat einen Rassismus. Nein. Nein, sie sagt natürlich Deutschland. Wir, du, ich, Preis, Chris, Mammon, Ebel. Achso, sie nicht. Wir haben alle ein Rassismusproblem. Und natürlich hat das damit zu tun, dass wir heute den Jahrestag des Anschlags von Hanau haben. Da wird ja die gesamte Medienlandschaft nicht müde, uns zu erzählen, dass es hier sich um einen rassistischen, rechtsgerichteten Anschlag handelt. Was ich heute wieder mal, wie alle Jahre selten gelesen habe, waren Hinweise darauf, dass der Mann schwere Persönlichkeitsstörungen hatte, dass er sich als Empfänger gesehen hat für die Botschaften von Geheimdiensten und merkwürdigen New World Order Organisationen. Ja, aber das mit dem Empfänger, das könnte man noch so lesen, als er hat einen Brief bekommen. Was er wortwörtlich in seinem Manifest geschrieben hat, war, dass diese Organisation eine Verbindung in seinen Kopf aufbauen und ihm Gedanken eingeben. Was so ein Hallmark, so ein Merkmal ist, dass du halt geistig so ein bisschen da die Neurotransmitter ein bisschen durcheinander gekommen sind. Und du halt entweder eine Delusional oder eine Generalized Psychotic Disorder hast. Also. Gleichzeitig sei natürlich zu beobachten, dass nach den Ereignissen der Silvester, wir fangen oben an, die Angehörigen von Hanau, aber auch viele andere Menschen, die Rassismuserfahrungen machen, erleben gerade, dass Diskriminierung als Vogue oder Identitätspolitik verharmlost und als belangloses Interesse von Minderheiten abgetan wird, sagt Frau Attermann. Nee, Vogue ist eben ja genau das nicht. Vogue ist keine Arbeit für Minderheiten. Vogue ist Arbeit für Macht, persönliche Macht, und Vogue ist Arbeit für Geld. Und Vogue ist Arbeit, um durchzusetzen, dass eure Klientel alles darf und alle anderen sich dafür einzuschränken haben. Zum Beispiel Frauen, aber auch Männer, aber auch alle im Endeffekt. Wir kennen ja hier, die kommen wir vielleicht noch zu den, dass man den Deutschen den Traum vom Eigenheim austreiben muss und so. Gleichzeitig sei zu beobachten, dass nach den Ereignissen in der Silvesternacht ein Generalverdacht gegen Menschen mit Migrationshintergrund ausgesprochen wurde. Das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Das ist fucking gelogen, Ferder. Und das ist offensichtlich, weil niemand hat irgendeinen Generalverdacht gegen Italiener, Griechen, Jugoslawen, keine Ahnung, Dänen, Belgier, Holländer, Amerikaner oder sonst wegen ausgesprochen, sondern es geht um eine ganz klar definierbare Gruppe, und zwar junge Menschen aus arabischem, türkischem und ähnlichem mittelnahe Osten Hintergrund, die in Parallelgesellschaften leben, vor allem in Berlin, aber auch in allen anderen großen deutschen Städten. Und um diese Leute geht es. Es geht mitnichten um alle Migranten, und es ist widerlich und ekelhaft, das hier so zu benutzen, Ferner. Ja, wir müssen dem entgegentreten. Nach dem rassistischen Mordanschlag von Hanau gab es zum ersten Mal einen Kabinettsbeschluss gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Das war politisch eine Zäsur. Du hast 1945 bis 1949 nicht so mitgekriegt, Ferder. Ne? Da warst du noch nicht hier oder eventuell sogar noch nicht geboren. Aber wir haben da schon versucht, so weit wie möglich von dem Dreck loszuwerden, glauben wir. Der umstrittene Begriff Rasse in Artikel 3 des Grundgesetzes sei trotz entsprechender Ankündigungen in einem Maßnahmenpaket der Bundesregierung noch nicht geändert worden. Das ist natürlich das auch, was die Leute umtreibt, ne? Ob da Rasse in dem Gesetz steht und nicht, ob ihre Tochter nach einer Bahnfahrt nochmal nach Hause kommt. Das ist das, was die Leute hier im Land umtreibt oder umtreiben soll, wenn es nach Frau Ackermann geht. Ja, und dieses Wir, das der Phil van Doe auch gerade im Chat anspricht, dieses Wir kann ich eh nicht mehr hören. Es gibt kein Wir mehr in diesem Land. Es gibt nur noch solche, dank solchen Leuten gibt es nur noch fragmentierte Interessengruppen. Babylon. Mir sondern mir. Naja, also ich fand es auf jeden Fall ziemlich erschreckend, dass halt inklusive CSU und CDU und FDP und sämtlichen Leuten alle jetzt dieses Say Their Name-Ding von Black Lives Matter da irgendwie abziehen. Mit den Namen von den Opfern da, wo natürlich die Mutter herausfällt. Und unser Justizminister hat auch irgendwas geredet von wegen die Worte, irgendwas mit Worten. Die Worte, auf die man jetzt irgendwie gucken muss oder so. Also wieder so das übliche Ding von wegen, es ist alles so schlimm und wir müssen unbedingt Sprachhygienekonzept, das nicht näher ausgearbeitet ist, machen, weil die Menschen leiden, gibt uns Macht. Ansonsten sterben die Leute. Und ich habe gerade gesehen, hier, es gibt jetzt, es ist gerade erschienen von pleiteticker.de, Pauline Schwarz, die Linke das Hanau-Gedenken missbrauchen, ein Artikel. Der Teaser-Text geht, heute jährt sich das rassistische Attentat, in Anführungsstrichen, von Hanau. So heißt es in Politik und Medien. Doch Tobias R. war kein organisierter Rechtsterrorist, sondern Psychotiker. Das hält Linke jedoch nicht davon ab, seine Bluttat zu instrumentalisieren. Ja. Und hier steht das im Endeffekt drin, was wir gerade auch schon angesprochen haben. Paranoide Wahnvorstellung. Was er meint, Aliens, CIA, Satan höchstpersönlich hätten da irgendwie ihre Finger im Spiel gehabt. Ja, und ihm Gedanken eingegeben. Ganz wichtiger Punkt, wenn jemand davon redet, dass ihm Gedanken eingegeben wird, sein Bewusstsein manipuliert wird. Nicht, dass er eine Twitter-Werbung sieht, die ihm nachläuft, sondern dass jemandem Gedanken eingegeben werden. Das ist ein Zeichen von Pathologie. Das ist nicht per se ein Zeichen, dass die Person gefährlich sein muss. In dem Fall warst du das. Aber bei solchen Leuten sollte man dann halt einen Profi ranlassen und nicht irgendwie aus den Opfern ideologischen Grabenkampf machen und das instrumentalisieren, so wie es halt geschehen ist, was eigentlich in Sachen Anstand höchst fragwürdig ist. Also ich meine, in Athen hat man das so gemacht, wenn jemand zum Beispiel einen Tempel, einen großen, abgebrannt hat, hat man den Attentäter nie genannt. Man hat es totgeschwiegen, damit man keine Nachahmer hat. So, weiß ich nicht. Also, ja, und vor allen Dingen hatte der nicht auch in seinem Manifest geschrieben, dass er sich diese Gruppe ausgesucht hat, weil das die meiste Aufmerksamkeit erzeugt. Ja, genau. Dachte ich auch. Also, ja, und dann könnte man ja eigentlich, wenn man jetzt argumentieren würde, welche Worte da jetzt dann also dazu geführt haben, dann müsste man das doch eigentlich verbieten, das irgendwie so darzustellen, als wäre so eine Tat an dieser Gruppe jetzt besonders schlimm. Das müsste man dann eigentlich verbieten, wenn man jetzt die Worte, die zu Taten führen, da irgendwie da jetzt bekämpfen möchte. Also, oder sehe ich das falsch? Ja, vor allem auch, guck mal, wir haben jetzt dann Rasse und Grundgesetz und Textänderung und Sprachhygiene, während die Leute sich ihre Heizkostenabrechnung nicht leisten können. So, das ist halt auch so, was treibt die Leute um, ob sie heizen können oder was da genau im Gesetzestext drin steht. Also, weil die Auslegung ist ja sowieso nach wie vor dann immer noch dieselbe, nur wird halt Rasse angegangen. Ja, ist ein Luxusproblem sozusagen. Ja, das ist die Frage, ob die Auslegung dieselbe sein wird, weil im Endeffekt wollen sie ja einen modernen Begriff da einführen, was auch immer das dann wieder bedeutet. Das übrigens stand auch so in dem FDP-Niedersachsen-Wahlprogramm, was man ja auch nicht angenommen hat. Einen modernen Begriff, ja, was mag das wohl sein? Und das ist ja dann dieses Ding, wo sie dann von rassistischer Zuschreibung reden. Und das können wir uns sicherlich alle vorstellen, was da dann draus wird. Da wird es dann wieder heißen, so nach besten postmodernen Theorien, ja, du bist ja nicht gelesen als Migrant oder irgend so ein Scheiß. Also bist du ja ein Normmensch sozusagen. Und deswegen können wir ja auf dir auch rumhacken und irgendwie gegen dich hier Kleinkrieg führen und irgendwelche Sachen einrichten, dass du hier nicht mehr angestellt wirst oder dies nicht mehr darfst oder das nicht mehr darfst, weil die anderen Leute, die das jetzt mehr verdient haben, dann da jetzt an der Reihe sind, irgendwelche Quoten oder irgendwelche Räte oder was weiß ich nicht, was alles. Und das ist ja dann keine Diskriminierung, weil ne, das dir wird das ja nicht zugeschrieben. Dir wird ja nicht zugeschrieben, dass du was anderes bist. Also können wir das ja mit dir machen. Und das ist ja dann kein Rassismus, weil den gibt es ja nur gegen Leute, denen irgendwas zugeschrieben wird. Und dir wird das ja nicht zugeschrieben, du bist ja ein Normmensch, so nach dem Motto. Ja, vor allem, überleg doch mal, würdest du den ähnlichen Opferkultstatus Kram jetzt halt mit den ganzen Messerattacken machen und mit Breitscheidenplatz und so? Da kämen wir so aus der ganzen Erinnerungsgeschichte an die Opfer gar nicht mehr raus aus den Schweigeminuten. Und dann ist es halt auch irgendwie ab absurdum geführt, so ein Stück weit. Weil man halt dann wieder das abspricht, dass man sich auf einer Augenhöhe sehen kann miteinander innerhalb dieser Gesellschaft, sondern auf Minderheiten müssen extra Schutz genießen, weil Kartoffelsalat. Also, weil eine gute Begründung habe ich da noch nie gehört und ich habe dazu hunderte Bücher gelesen. Also. Ja, und halt diese Behauptung, dass man das einfach, dass einfach nur der Wille wieder fehlt. Ne? Der Wille fehlt einfach nur, wir könnten diese ganzen Sachen ja alle verhindern, wenn man einfach nur den Regler für unsere Ideologie auf 130 drehen würde. Ne? Die Menschen leiden, gibt uns Macht und das wird dann schon irgendwie passieren. Wir müssen ja einfach nur dafür sorgen, dass unsere Ideen halt durchgesetzt werden und dann wird das ja alles verhindert werden können. Ne? Aber es ist auch den Leuten überhaupt gar nicht aufwärts. Wie gesagt, unser Justizminister hat auch sowas geschrieben von wegen die Worte und so. Rassistisches Attentat, die Worte. Worte sind Torten. Antisemitismus in Deutschland, ja. Hier haben wir ein etwas längeres Interview mit einem Sozialwissenschaftler, der Hartmut Kraus. Das ist einer, den Abel wird das interessieren. Hartmut Kraus war einer der Initiatoren des parteiunabhängigen Arbeitskreises Kritische Marxistinnen und Marxisten, gilt als Subjektwissenschaftler und Postmodernismuskritiker mit marxistisch-dialektischer Perspektive. Sehr gut. Ist doch genau dein Typ. Ja, wortwörtlich. Also. Also er ist quasi ein self-hating Marxist. Also er mag sich selber nicht. Er ist ein selbstkritischer Marxist. Ich finde das total klasse. Aber ich bin in dem Thema auch so tief drin, dass ich wortwörtlich angefangen habe, Russisch zu lernen, nur um Originalarchivmaterial von der Sowjetunion zu lesen. Und das ist dann auch irgendwann Obsession, aber ich liebe es. Ja, und er befasst sich halt sozialwissenschaftlich halt auch mit Antisemitismus in Deutschland. Und ja, er hat halt, es ist ein etwas längeres Interview, es wurde auch ein schriftliches Interview, weil er sehr ins Detail geht, sehr lange Antworten. Und ja, ich fasse es einfach mal ein bisschen kurz zusammen. Er zitiert verschiedene Studien, die halt belegen, wie ist Antisemitismus verteilt. Es gibt Antisemitismus in der deutschen Bevölkerung, in der Durchschnittsbevölkerung. Es gibt Teile der Bevölkerung, wo der Antisemitismus halt verstärkt ist. Welche sind das? Ja, es sind halt bestimmte Personenkreise, die aus religiösen Gründen oder aus kultursozialen Gründen halt, dass es da ausgeprägter ist. Also antijüdische Einstellungen sind bei Muslimen deutlich stärker verbreitet, je stärker der Grad der Religiosität ist, anhand der Häufigkeit von Moscheebesuchen zum Beispiel gemessen. In verschiedenen Studien ist das rausgekommen und das sagt er. Dann Gründe für den Antisemitismus nennt er generelle Ungläubigenfeindlichkeit als Kernaspekt der islamischen Weltanschauung. Dann sagt er die Sachen, redet er halt über Dhimmis und die Jizya, die Abgabe und erklärt die ganzen Konzepte. Da gehe ich jetzt nicht nochmal drauf ein. Also so die Abgabe für Leute, die halt keine Muslime sind. Und ja. Die Synthese von Islam und Judenhass soll verschleiert werden, in der ganzen religiöse Art gibt. Es gibt halt islamkritische Kräfte, die das versuchen anzugehen, aber die kriegen keine wirkliche Bühne. Andere Gruppen kriegen eine Bühne, zum Beispiel die Ölkütü-Bewegung, die türkische Unterorganisation der MHP-Partei, die Grauen Wölfe, ja, und die nennt er hier, aber er nennt halt auch AfD und AfD-nahe Gruppen hier teilweise. Aber er sagt halt, dass es halt trotzdem bei bestimmten Themen ich sag mal, so verteiltes 53% Zustimmung zu bestimmten Themen bei gläubigen Muslimen und 28% bei AfD-nahen Anhängern und sowas zum Beispiel. Und die ganzen Zahlen fallen halt darunter. Es geht halt nur um das eine Thema, was halt nicht so ganz im Fokus steht, ja, dass es natürlich Antisemitismus in Deutschland gibt, von Deutschen, aber es gibt halt auch Antisemitismus, der keine kulturellen Gründe hat, die irgendwas mit Deutschland oder Nazi-Deutschland oder irgendwie sowas zu tun haben. Ja. Naja. Aber keine Ahnung. Das sind halt andere. Ja, die ganzen Gelder, die dagegen fließen, die fließen halt irgendwie nicht dagegen an. Das ist halt komisch. Ne? Es gibt hunderte von Millionen Fördergelder in Deutschland, die in Projekte fließen gegen rechts. Was ja einerseits viel Geld ist, aber andererseits haben die da einfach den Fokus total falsch gelegt. Und es ist viel Geld, aber das Geld wird noch nicht mal dort eingesetzt, wo es vielleicht sogar sinnvoll im Sinne der Maßnahmen wäre. Ja, na gut. Hier kann man nochmal sich die ganzen Sachen angucken. Wie gesagt, ein sehr längeres Interview. Von dem Marxisten, dem selbstkritischen Marxisten. Hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Das werde ich mir im Detail angucken. Ja, er zitiert bestimmte Sachen. Ja, er geht halt auch in den Israel-Palästina-Konflikt ein und analysiert das sozioökonomisch und naja, lass ich jetzt einfach mal weg. Gehen wir mal lieber nach Kanada. Feminist genau. News and Opinion, das hört sich schon mal gut an. En Español? Nee, in Englisch. In Englisch, aber es ist, ist nur eine kleine feministische Website, aber ich fand es interessant, weil es wieder mal so ein Puzzlestein ist in dem Spiel. Das gibt es doch gar nicht, doch das gibt's. Wir sehen auch hier, ist ein Wal auf dem Foto, finde ich auch gut, passt zum heutigen Wahltag. Ja. Ganz genau. Hier geht es um eine Dame, die in Nanaimo in British Columbia mit ihrer Tochter im Schwimmbad war und dann gemerkt hat, dass dort eine Person herumstreicht irgendwie, die sich eigentlich gar nicht umkleidet oder duschen will und eine Perücke aufhat und eine Maske aufhat. Und dann hat Mutter sich gedacht, na, da bleibe ich lieber mal in der Nähe, das gucke ich mir mal an. Und dann hat sich diese Person die Umkleidekabine neben ihrer Tochter geschnappt und hat dann versucht, die Tochter zu beobachten. Hat wahrscheinlich den Kopf unten oder oben oder wo auch immer. Ne? Wird hier nicht genau beschrieben. Und dann hat die Frau verständlicherweise einen ziemlichen Aufriss gemacht, hat gesagt, diese Person soll sofort die Frauenumkleide verlassen und überhaupt sowieso und ist damit dann zu den Angestellten. Und hier finde ich es dann wirklich witzig, weil die Angestellten haben dann gesagt, seien Sie mal vorsichtig, was Sie da sagen. Wissen Sie, dass man verhaftet werden kann, wenn man den Menschen hier die Existenz abspricht? Und dann hat halt die Person auch gesagt, genau, ja, also meine Menschenrechte, ich darf hier in der Umkleide sein und überhaupt und sowieso. Ja, und dann hat man die Familie rauskomplimentiert. Ne? Aber sowas passiert nicht, wissen wir alle, schon gar nicht öfter oder so. Das denken sich die ganzen transhassenden Menschen nur aus. Komischerweise sind dann, nachdem das publik wurde, noch mehr Leute an die Öffentlichkeit getreten und haben gesagt, ja, die gleiche Person hat auch versucht, meinen Kindern nachzustellen, zumindest halt die zu beobachten, hat da rumgesessen, hat sich die Schuhe angezogen, wieder ausgezogen, wieder angezogen, wieder ausgezogen und abgewartet, bis sich die Eltern halt so weit verdrücken, dass er irgendwo reingucken kann oder sie oder was auch immer. Ja, passiert nicht, ne? Passiert nicht. Nö. Ist alles nur Propaganda der Transhasser. Ich meine, gibt das solche Fälle gar nicht. Dass sie sich da umziehen dürfen, okay, aber dann auch belästigen oder so, das nachstellen, das ist aber eigentlich auch nicht. Ich würde bei einer Frau genauso. Also ja, eben, eine Frau, die irgendwie bei Kindern guckt, wenn die sich umkleiden gehört, mindestens genauso behandelt. Das ist da keine Frage. Aber jemand, der sich halt über so ein scheiß Gesetz Zutritt verschafft, um das zu tun, den finde ich halt nochmal eine Nummer komischer. Hogwarts Legacy! Endlich wieder in die Zauberschule gehen, ich freue mich schon total drauf hier. Ja, hier gibt es noch ein Review von Game 2. Ist ja Funk gesponsert. Und die haben jetzt hier auch extra das ganze Ding in zwei Teile geteilt. Also es gibt quasi ein Review von der politischen Gesinnung von J.K. Rowling im ersten Teil. Und dann noch ein Review von dem Spiel im zweiten Teil. Ja, also, und lasst mich raten, sie halten sich an alle Vorgaben der Wokenkirche. So ist es. Und sie haben sich auch nur so ein paar Aktivistinnen eingeladen, die das dann alles erzählen dürfen. Und Fazit ist, seid doch mal empathisch. Na, seid doch einfach mal empathisch. Das war wichtig im Leben. Also die Rowling ist eine verdrehte Blöde, die den Leuten schadet, und seid doch einfach mal empathisch. Das Traurige ist halt, dass ich Game One wirklich mal ganz gut fand. Also, als es noch, wo lief das? Auf Viva oder MTV oder irgend so ein Scheiß? MTV, glaube ich. Da das waren die Game echt 2. frisch und haben irgendwie gute Ideen gehabt und die Einspieler waren lustig und so, aber ja. Wenn man Geld haben will, ne? Ja, Einspieler sind ja auch mit bei im späteren Teil. Ja, die haben ja auch die Einspieler für die VK Bekuss gemacht. Da machen sie sich drüber lustig, dass man da diese Tiere einfangen muss, um die vor den Wilderern zu schützen. Und das ist natürlich total problematisch, weil du musst die ja dann fangen. Und dann ist es ja quasi auch so, als wäre es... You gotta catch them all, oder was? Und dann ist es ja noch so, dass die, wenn du sie gefangen hast, auch quasi für dich Dinge tun. Zum Beispiel kannst du dir irgendwas spinnen aus deren Fell oder so. Haben die noch nie Pokémon gespielt oder was? Und das ist ja auch höchst problematisch, weil du nutzt die armen Tiere ja dann aus. Gott, ich kotze gleich. Es sind fucking Bits, Bytes und deine Grafikkarte. Das ist kein Tier. Und dann machen sie sich noch drüber lustig, dass man ja auch diese unverzeihlichen Flüche da aussprechen kann, ohne dass das Konsequenzen hat. Also die Absprechus Existentia und Detectus Peneformius. Die sind quasi verzeihlich, ja. Aber sie sind ganz tief eingestiegen, wie wir jetzt hier nochmal kurz im Ausschnitt sehen werden. Um der persönlichen Antwort auf die Frage nach einem möglichen Boykott einen Schritt näher zu kommen, müssen wir natürlich auch auf das Spiel selbst und die Geschehnisse um die Entwicklung herumblicken. Vor rund 2 Jahren wurde bekannt, dass Lead-Designer Troy Levitt das Studio verließ. Dem voraus ging eine Kontroverse um seinen YouTube-Kanal, auf dem er in seiner Vergangenheit zum Beispiel Sympathien für Gamergate ausdrückte. In einem Statement gab Levitt selbst familiäre Gründe für die Kündigung an. Dass Levitt seinen Arbeitgeber laut eigener Aussage über seinen Kanal informiert hat, macht das Thema natürlich umso kontroverser. Was den Inhalt des Spiels betrifft, heißt es von offizieller Seite, dass Rowling selbst zwar nicht direkt an der Entwicklung des Spiels beteiligt sei, man aber eng mit ihrem Team zusammenarbeite und dem Originalwerk treu bleibe. Dieser Umstand wird von vielen als problematisch eingestuft, weil die Versklavung der Hauselfen innerhalb des Universums des Öfteren legitimiert und die Kobolde mit ihrer Gier nach Geld und ihrem karikaturhaften Äußeren antisemitische Propaganda reproduzieren. Ja. Da habt ihr es gehört. Gamergate. Jetzt habe ich Angst. Anita, rette mich. Jo, bla bla bla, reproduzieren. Es ist mal wieder so eine oberflächliche Beschreibung, die nicht sagt, was da wirklich war. Ne? Also ein Beispiel oder so wäre vielleicht schöner gewesen. Nein. Ja, für die ist das ein Beispiel. Das ist ein konkretes Beispiel, um sicherzustellen, um auszusagen, dass das böse Leute sind, die das da entwickeln und die halt auch eine Agenda haben, eine böse Agenda, um den Leuten halt zu schaden. Ich meine, Gamergate, was soll das schon anderes bedeuten? Ja. Komisches Menschenbild. Ja, und die haben so ein MyLab-Ding, wo sie irgendwas zum Geschlecht erzählt und das ist natürlich wieder MyLab-typisch, also wahre Dinge, und hinterher kommt man dann wieder auf irgendwelchen politischen Kram hinaus, der dann nicht so eindeutig ist. Es gibt Chromosomen, halt, also gibt es ganz viele verschiedene Gender. Genau so in der Art, ja. Und ja, das ist hier einer von den Aktivisten. Und dann haben wir hier noch wen anders. Und die schlagen aber alle in die gleiche Kerbe natürlich, ne? Also hier noch wen. Und auch wieder dieses Ding von wegen, ja, das ganze Gender-Thema, das ist ja kein Trend oder so, das ist ja einfach nur, dass es jetzt sichtbarer wird. Weil das jetzt sichtbarer wird, deswegen passiert da jetzt mehr, und ne, das ist überhaupt nicht problematisch, das wäre ja quasi sowieso schon immer so gewesen, aber wir haben halt in der Vergangenheit, hatten wir halt einfach nur nicht die Möglichkeiten, um da irgendwie vernünftig drauf hinzuwirken, und Na, also das ist überhaupt kein Problem so. Wenn die Rowling da irgendwie drüber schreibt, dass das jetzt ein Trend ist oder so, ne, das ist überhaupt kein Problem, dass sich die Leute irgendwie die Brüste abnehmen lassen oder so, ne, dass es irgendwie steigt oder so. Das ist ja nur zu deren Besten. Ne? Sei doch mal empathisch. Sollen die sich halt unfruchtbar machen mit irgendwelchen Hormonen oder so für ihr ganzes Leben? Ne? Warum lassen sie denn da jetzt nicht jemanden auch auftreten, oder ich habe den Beitrag nicht gesehen, der einfach mal Klartext über diese Vorwürfe redet? Das verstehe ich nicht ganz. Nee, es wird einfach so dargestellt, als wäre das alles gerechtfertigt, ne, diese Vorwürfe. Also, ja, und als wären diese Vorwürfe alle wahr, halt. Ja. Wie wir in den letzten zwei Streams gelernt haben, ist das blanker Unsinn. Weder antisemitisch noch transfeindlich, aber gut. Tada! Ich finde, dieses Spiel ist einfach der Inbegriff von Pinkwashing, so wie sie das Ganze machen und umsetzen. Inklusion, die du in der Spielewelt oder generell in der medienschaffenden Welt schaffst, machst du ja auch dadurch, dass du betroffene Personen selbst die Spiele mitdesignen und machen lässt, um die es dann letztendlich geht. Also ja, eben nicht. Der Autor, der schreibt das. Der Autor ist tot, da kommen sie auch drauf. Fuck, ich meine, stell dir vor, du müsstest jetzt immer, wenn du eine Figur schreibst, irgendwo hingehen und dir von irgendeinem zertifizierten, was weiß ich, weißt du, ich schreibe immer einen Angler, dann muss ich zum Angelverein mir den Sensitivity Reader vom Angelverein holen, der muss das dann nachlesen, ob ich Angler richtig darstelle. Und wenn der was zu meckern hat, habe ich das zu streichen oder was? Nee, der Bist Angler, du noch ganz irre? Ihr habt keine Ahnung, wie Kunst funktioniert. Der Angler ist doch gemein zu den Tieren, da kann man sich einfach nur über lustig machen. Es war doch nur ein Beispiel! Wenn ich über einen Straßenfeger schreiben will, muss ich dann zum Beauftragten der Straßenfeger für... Ja, aber der Straßenfeger, der sorgt doch nur dafür, eine Norm von sauberen Straßen zu aufrechtzuerhalten. Der ist problematisch. Ja, sollen Elfen werden. Mitdesignen, fragt Ned Aronnax im Chat. Ja, sollen Elfen mitdesignen? Ja, aber nur wenn's Feldelfen sind und keine Hauselfen, ja. Wildelfen, die Wahu-Elfen. Ja. Ach du Scheiße, ihr habt keine Ahnung davon, wie Kunst entsteht. Ihr habt keine Ahnung davon, was Kunst ist. Und dank der Politik wird das ganze Fundament der westlichen Aufklärung wegbrechen und Platz für solche Leute machen. Ich glaube langsam, das ist wirklich so gewollt. Weil ja, Leute, das stimme ich dir zu. Die keine Kultur haben, die keine Geschichte haben, wo nichts über ist. Ja, genau, denen kann man sagen, dass sie sleep and support, eat the bugs, don't read the forbidden books. Kulturmarxismus. God, fuck, auch wir sind so verloren, ey. Ja, und hier geht es jetzt natürlich um den Transcharakter in dem Spiel, der natürlich auch nicht reicht, ne? Weil das ist ja weil das Thema Trans auch noch nicht so stark gehypt ist, dass es Rapid Onset Transition gibt, also wo die Leute sich so... Das streiten sie ja ab, ne? Wie gesagt, das streiten sie ja hier natürlich ab. Das liegt einfach nur daran, dass das jetzt mehr wahrnehmbar ist, und ansonsten gibt es ja überhaupt gar kein Problem, ne? Das ist ja, nach deren Leseart ist das ja genauso wie Homosexualität oder so, ne? Also man muss das einfach nur annehmen und dann haben die Leute auch kein Problem. So, als ob diese Leute halt nicht da sich unter das Messer legen für den Kram. Ne? Also, aber das ist bei den Empathen noch nicht angekommen, dass das vielleicht nicht besonders empathisch ist, den Leuten zu sagen, ach, du hast irgendwie Probleme in deinem Leben, dann leg dich mal unter das Messer. Dann nimm mal hier diese Medizin hier, die dich für dein Leben, dein Körper verändern wird und so, dass du unfruchtbar wirst und alles Mögliche. Die Medizin, du hast ein bestimmtes Zeitfenster, wo du noch wieder aufhören kannst, es zu nehmen, aber ab einem gewissen Punkt bist du für den Rest deines Lebens dann an regelmäßige Arztbesuche gebunden, weil du sonst richtig üble Probleme mit deinem Körper bekommst, wenn du den Scheiß weglässt. Also das ist auch selbst bei Detransitioning oder so, das ist kein Spaß. Also du bist danach körperlich dauerhaft auf regelmäßige Arztbesuche angewiesen, oder du nippelst halt relativ schnell um. Oder aber du hast halt, keine Ahnung, ist halt definitiv nicht gut, wenn du die Arzttermine versäumst und einfach nur, du musst jetzt sozusagen das Leben von einem 60-, 70-Jährigen jetzt mit 20 leben, ist halt irgendwie so, weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist. So. Und was ich auch nicht verstehe, das sind die gleichen Leute, die ständig von kultureller Aneignung reden. Aber sie sind sich nicht so schade. Harry Potter irgendwie das Gesicht runterzuschneiden, uns als Maske zu tragen. Ich verstehe euch nicht. Ihr seid inkonsequent. Ja, es ist einerseits bigott und irgendwie so doppelbödig oder so. Und ich habe gedacht, ob man es vielleicht einfach ein bisschen weniger ernst nehmen muss, weil das erinnert mich auch so an diese japanischen Figuren, die dann irgendwie immer einen Geist haben, der auch sie verkörpert oder ein anderes Viech um sie rum oder so, das halt auch für andere auch gar nicht existiert. Und ja, das ist so ein bisschen der Einfluss aus dieser Kultur ist, habe ich den Eindruck. Ein Dämon. So ein Dämon oder so, ganz genau. Das sind eben schlechter Dämonen oder so, keine Ahnung. So, wie gesagt, da würde ich auf die Art, könnte man es vielleicht ein bisschen mal runterhängen. Also wenn ich die Kids sehe am Bahnhof, die mit den, bunten Haaren und so, sind ja alle vor allen Dingen individuell irgendwie, ne? Sind die. Und da wird das ja schon ganz gut zu passen, sozusagen. Individuell von der Stange sind die doch alle. Ja, dann nehmen sie, haben sie das trotzdem aber einen Stangen, den auch von der Stange dabei. Das so Problem ist, dass diese früher Jugendbewegungen früher haben sich ihre eigenen Stile erarbeitet und mussten irgendwie, die Granger mussten irgendwoher Flanellhemden kriegen, die Gothic-Typen haben sich Nieten besorgt, die Mettler, schwarze Klamotten, all diesen Kram, den musste man früher wirklich, da musst du was für tun. Heute kannst du diesen Scheiß komplett im Internet bestellen und dich jeden Tag als was Neues identifizieren und dir ein neues Gesicht überziehen. Das ist alles so beliebig geworden. Ich bin ein alter Mann und brülle die Wolken an. Ich weiß, es tut mir leid, aber ich kann, ja, mir blutet das Herz. Wir brauchen einfach so einen Amazon-Affiliate-Link für die magischen Bleistifte, mit denen man so ein unbeschriebenes Blatt beschreiben kann. Ja. Das ist voll die geile Idee. Das ist, ohne Spaß, damit können wir uns endlich ein Studio leisten in irgendeinem Schloss und in den Infokriegskeller aufmachen. Ewiges Blank Slate. Aber Jungs, ich habe euch sehr lieb. Ich muss jetzt nur leider los, sonst schlägt mich meine Frau und dann muss ich ins Männerhaus und dann weiß ich nicht, was dann passiert. Ich eile, um deine kleine Tochter vor dem Kulturmarxismus zu beschützen. Ja, genau, das mache ich. Das, genau. Es hat mich gefreut, mal wieder da zu sein und fördert, was der Freiheitsdienst zerschmettert, was ihr schadet. Godspeed. Ja, geht in den Wald, lasst euch nicht gendern, macht's gut. Wir sehen uns nächsten Moment. Und wenn ihr in den Wald geht, müsst ihr euch manchmal auch komplett splitterfasernackt ausziehen und im Waldboden wälzen, damit Mikronährstoffe über die Haut aufgenommen werden können vom Waldboden. Das ist auch sehr wichtig und ich schreibe darüber bald eine Kolumne. Mein Freund hier fragt gerade, ob man stattdessen auch in ein Handfeld geht. Ja, das geht auch. Also, aber ohne Ingwer, bitte. Aber man muss dafür barfuß sein und wenn man morgens keinen Kaffee mit Ingwer getrunken hat, dann kann es zu Hautausschlag führen. Das nehme ich in Kauf. Ja. Genau, Tete, sage ich dazu. Haut rein, Jungs. Spurbar, wer es anders sieht. Und danke an alle Fans, ihr seid die Besten, die uns immer zuhört. Und alle, ich habe euch alle lieb. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, Ebel. Okay. Ja, Abel ist weg, aber die Frau da ist noch da. Ist die Welt gerecht? Zu sagen, naja, du darfst halt deinen Charakter komplett frei gestalten, was ja manche Spiele schon seit 6 Jahren so machen, ist jetzt für mich noch kein Anzeichen für, okay, wir haben es verstanden. Auch wenn seit 6 Jahren so machen? Seit 6 Jahren. Das war nicht unsere Liebesfall. Ich spring hier noch aus dem Fenster. Ey. Okay, wir haben es verstanden. Aber man kann in dem Spiel kann man eine Frau machen mit einer Männerstimme und umgekehrt, ne? Das ist doch schon ziemlich. Das ist die Sekretärin Miss Adams Apple, glaube ich. Nee, das ist die Trans. Sag ich doch, Miss Adams Apple. Ja, aber das ist keine Sekretärin, sondern die hat irgendwie einen Pub oder so. Big Hander Adams Apple. Wenn das eine moderne Frau ist, braucht die aber einen Doppelnamen. Ja, oh, welche Reddit-Posts. Irgendwelche anderen Leute bei Twitter, die Mastodon bewerben. Das sind hier die Quellen, die sich über den Laura Namen... Kate Dale. Laura Kate Dale ist eine Gamergate-Schnalle. Ist eine Anti-Gamergate-Schnalle. Schon damals gewesen. Kann gut sein. Vielleicht gehört der Name, oder? Ja, ja, ja. Die beschweren sich über den Namen von diesem Transcharakter. Die heißt irgendwie Sirona und das wäre irgendwie böse. Was? Ja, das ist böse. Sirona, keltische Göttin der Heilung. Ja. Das ist was Negatives. IN, weiblich, feminin. Oh. Jim Sterling, ja, kennen wir doch. Oh. Das sind die Quellen hier beim Funk. super Quellen. Ne? Weißt du, warum frage ich denn, wenn ich irgendwo hingehe, weißt du, ich gehe zum Beispiel, ich will was über Sicherheitspolitik wissen, dann gehe ich doch nicht zu Herrn Todenhöfer zum Beispiel und frage den. So, ich frage jemanden, der sich auskennt und nicht völlig durch ist. Ich verstehe es nicht. Warum geht ihr zu den altesten Transaktivisten und fragt die, was sie davon halten? Die Antwort könnt ihr euch selber geben. Aber das ist nicht euer Auftrag als Journalisten, dass ihr zu denen geht, die eine extremistische Meinung vertreten und die dann für bare Münze nehmt. Öffentlicher Rundfunk. Da lernen wir, wie es ist. Und wie es sein soll, dann lernen wir da auch. Die meinen nicht wirklich Sir Rona, weil das nach Sir Ona klingt, oder? Dann klingt also. Keine Ahnung. Ich bin im Erdgeschoss, macht euch keine Sorgen. J.K. Rowling says, most fans agree with her trans views, but are afraid to speak up. Yes, yes, ja. I think so. Bullying ist ein sehr mächtiges Werkzeug. Stell dir vor, du bist in der Schule jemand und hast den falschen Tweet geschrieben und du hast 3 oder 4 von diesen Blauhaarigen in der Klasse. Und die rufen die anderen Blauhaarigen aus den anderen. Das ist eine Legitimation ihrer Person und auch ihre Aussagen sieht. Am Ende des Tages ist die Entscheidung, ob man die Kunst in diesem Fall vom Künstler oder der Künstlerin trennen kann und will, eine individuelle. Was hat man selbst gesagt? Das ist aber auch schon wieder völlig verlogen. Die Kunst bei Hogwarts Legacy besteht ja nicht darin, dass die Rowling das Buch geschrieben hat. Die Kunst ist vor allem die Arbeit, die da haufenweise talentierte, unglaublich ehrgeizige Leute reingesteckt haben, um das zum Leben zu erwecken. Jetzt so zu tun, als wäre der Autor der Vorlage irgendwie wichtiger als die Leute, die das Spiel gemacht haben. Ihr seid irre. Wichtig ist einem das Universum. Oder auch steht man in der Öffentlichkeit und hat damit eine gewisse Verantwortung. Also ich sehe Streamer immer deswegen mehr in einer Verantwortung, weil du mehr Reichweite hast und damit eine ganz andere Verantwortung trägst. Hogwarts Legacy zu streamen, würde ich persönlich nicht als individuelle Entscheidung einer Privatperson einstufen, sondern als das bewusste Bewerben eines kontroversen Inhaltes. Und das wiegt für mich viel schwerer, als zu Hause privat zu sagen, okay, ich spiele das jetzt, weil das ist meine Kindheit. In der Alter, dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Die Alte könnte ruckzuck in der DDR anfangen. Also, ich meine, das ist wirklich private so. Ist naja, politisch. Das ist nur keine private Entscheidung, ob man die Bravo liest oder nicht. Das ist 2 Jahre Zuchthaus. Ja. Das haben die doch vorher gewusst. Das ist klassenfeindlich. Boah, ey, ihr hättet in der DDR alle den linken Arm gehoben. Alle. Und hättet bei der FDJ noch das letzte Fleißabzeichen geholt. Bäh! Ja, Funk, Gemeinwohljournalismus. Ja. Wir müssen die Scheiße auch noch bezahlen. Warum sagst du das jetzt nochmal? Oh. Wir müssen auch noch durch die Gesinnungsprüfung machen, das ist klar. Der ganzen Diskussion geht es am Ende nicht darum, irgendwem irgendetwas wegzunehmen oder zu verbieten. Na, ist das so? Nein. Ist das so? Ja. Ja, wie üblich, ne? Wir sagen ja einfach nur, dass es das nicht geben sollte und dass die Leute böse sind, die es gemacht haben. Und dass gute Menschen, die empathisch sind, es boykottieren sollten. Ja, sagen wir doch gar nicht. Und wir stehen hier nur auf der Straße mit einem Schild um den Hals, transfeind. Das tun wir doch gar nicht. Es geht vor allem darum, empathisch zu sein und auf eine weltpolitische Lage aufmerksam zu machen, die in der Vergangenheit und gerade auch aktuell für Transpersonen existenzgefährdend war und ist. Was? Weltpolitische Lage? Ja, Trump. Das Thema ist doch gar nicht geeignet für so ein großes. Überleg so mal, der Trump. Aber Weltpolitik, da zähle ich auch noch andere Länder zu. Wenn Afrika die haben, glaube ich, nicht so ein Problem damit. Mit dem Thema, ich finde, wir sollten dringend zur Sicherheit alle Bücher verbieten, die sich nicht positiv mit Transmenschen beschäftigen. Ja? Ich meine, nur weil Homer nichts Böses geschrieben hat, wissen wir einfach nicht, ob er ein Transfeind war. Ja? Genauso, was weiß ich, Robert Louis Stevenson. Kann man nicht wissen. Ja? Vielleicht hat er Transmenschen gehasst. Einfach besser erstmal Schatzinsel wegsperren. Ja. Weil es tut mir ja auch leid um die Literatur und so, aber ich will doch Menschen schützen. Wenn man Bücher nur auf Anfrage rausgibt. So. Ja, vielleicht auch, dass man sagt, okay, viele kriegt man auch nur, wenn man halt durch einige brennende Reifen gesprungen ist, weil die sind halt das gefährlich. Ja. Das Necronomicon hat man ja auch nicht irgendwie im Lesesaal liegen. Ja, was sehen wir hier? Viele Fälle bleiben wohl im Dunkeln. In Herne wurde Ende März ein Transmädchen fast tot geprügelt. Das Motiv für die Tat ist erst jetzt bekannt geworden. Kein Einzelfall. Transfeindliche Delikte werden laut Fachleuten oft nicht erkannt. Quelle Patrick Gensing, Tagesschau.de, ja. Uff. Ja, und dann, es gibt Anti-Transgender-Rechtsprechung und es gibt Anti-Gender-Finanzierung in Europa. Und das steht jetzt im Zusammenhang. Anti-Gender-Finanzierung. Und es gibt Anti-Transpiranzien, aber ist was anderes. Ja. Mann. Und das soll jetzt irgendwas bedeuten. Wacht auf, Schlafschafe. Lese ich hier. Heute ist ein interessanter Artikel im Guardian erschienen über die über diese Klinik. Wie hieß die da? Diese Tavistock. Haben wir das drin, den Guardian-Artikel? Ich glaube nicht, nee. Das ist der Hammer. Kritisch bis zum Anschlag. Man hätte besser hinschauen müssen. Da sind merkwürdige Dinge gelaufen und so weiter und so fort. Der, das war jetzt so ein riesiger Skandal, dass man das nicht mehr unter den Teppich kehren konnte. Ja, aber lange Gerüchte schon. Ja, die Casey Young hatte getwittert, so ui, krass, so ungefähr. Und der Chris Ferguson hat drunter geschrieben, noch krasser ist eigentlich, dass der Artikel im Guardian erscheint. Ja, also, und man, also hier in Deutschland, auch endlich was. Ja, und hat es hier in Deutschland irgendeinen Einfluss auf die Debatte? Immer noch nicht, ne? Bisher noch nicht, ne. Nicht dem Brecht in den Papiermüll. Heute bin ich davon sehr stark gelöst, auch weil ich einfach mich für andere Franchises geöffnet habe. Kann es aber immer noch nicht so ganz wegschieben. Da hängen zum Beispiel noch Menschen von Ravenclaw und Hufflepuff von dem Musical. Aber alles, wo es dann quasi darum geht, Geld und Einfluss in das Franchise zu pumpen für neue Sachen, der dann J.K. Rowling hilft, das ist für mich halt einfach gestorben. Alter, bist du so dense, dass du nicht verstehst, dass J.K. Rowling genug Geld hat, um zu machen, was sie will? Und das dreimal bis ans Ende ihrer Tage? Die kann jeden Tag eine Million verbrennen wahrscheinlich und wird das nicht fertig kriegen. Wie doof seid ihr? Einfluss, das gewinnt mir Einfluss. Ja, was hat man denn dann für einen Einfluss? Einfluss ist das denn? In dem Buch ist doch gar kein, da ist doch gar nichts drin von dieser Sicht. Wie doof seid ihr eigentlich? Ihr habt ja, das auch, und wenn man den Leuten da irgendwie was versaut finanziell, dann sind das andere Leute, eben kleinere Mitarbeiter oder sowas. Das Game Studio zum Beispiel, ja. Das Game Studio, ganz genau. Oder Leute, die, was weiß ich, Harry Potter Bücher in Kartons stecken. Die schädigst du im Vertrieb. Ja, oder die Entwickler, wie wir ja das letzte Woche oder vor zwei Wochen, dass sie ja da auch Anteile kriegen, wenn das erfolgreich wird. Klar. Ich mir nicht mehr kaufen oder wenn, dann höchstens gebraucht. Ich habe für mich entschieden, ich werde es nicht spielen, weil ich das auch mit mir überhaupt nicht vereinbaren kann und ich da auch einfach mich nicht wohlfühle bei. Ich werde jetzt niemanden dafür angehen, dass er es macht, aber ich persönlich freue mich halt über Menschen, die es halt nicht spielen. Ich freue mich über Leute, die diesen Boykott halt mit durchziehen und die sich halt solidarisieren, weil es eine eigentlich sehr einfache, aber starke Symbolik in sich trägt, um Solidarität mit der trans- und nicht-binären Community zu zeigen, die momentan eine außergewöhnlich schwierige weltpolitische Situation ertragen muss. Was? Weltpolitisch? Weltpolitische Probleme, Queere am meisten betroffen. Eine außergewöhnliche weltpolitische Situation. Ja, ganz bestimmt. Sie guckt, als würde sie das irgendwie für die Kamera gesagt haben. Also das ist so ein Punkt, wo ich mich mal selber dahinter fragen würde, ob das überhaupt stimmen kann, was ich hier erzähle. Irgendwie mein Körperding ist jetzt eine weltpolitische Lage oder was? Und also, wann war denn die Lage besser für queere Leute in der Weltpolitik, in der Geschichte? Wann? Zeig mir, wann die besser war. Wo? Wo war die Lage für queere Personen? Zu welchem Zeitpunkt, in welchem Land war die besser? Ja? Ja, ich warte. Weil die kann nicht antworten, ist eine Aufzeichnung. Ja, es gibt auch so dieses historisch akkurate Spiel, irgendwas mit Hogwarts Legacy oder so. Da gab es sogar eine Transfrau, die da in der Bar arbeitet. Ja, ich habe gehört, Rocket Beans haben Kurzarbeit angemeldet für einen Teil ihrer Belegschaft zumindest. Ja, bestimmt nicht diesen Teil der Belegschaft. Der kriegt ja Geld von Funk. Ja, das war der Part. Dann gibt es hier so Nachrichten aus dem Bereich und dann halt noch aus dieses dem Review. Tanzbereich oder was? Ne, aus dem Spielbereich. Ach so, ja, okay. Und dann halt dieses Review mit diesen Gag-Einspielern von wegen, wir müssen unsere Tiere fangen und wir können irgendwelche Flüche machen. Das sind hier die Herrschaften, die das spielen. Very British. Ja, und da hier wandern sie auch immer hin und her zwischen, ja, dies und das war ein bisschen langweilig und das macht wieder Spaß und das war ein bisschen langweilig, das und das macht Spaß. Und am Ende ist das Fazit, ja, macht eigentlich schon Spaß, das Spiel. Also. Ja, hat viel Lob kriegt es auch, ne, sowieso. Ist eh vorbei, also den Mega-Erfolg von dem Spiel stoppen die nicht mehr. Egal, wie sehr sie sich anstrengen. Das zeigt ihnen jetzt mal, wie viel Macht sie wirklich haben. Ja, und hier war eine Klarstellung. Jetzt wird klargestellt hier. Endlich wird noch was klargestellt. Ja. Familien, Senioren, Frauen- und Jugendministerium stellt klar, die Meldestelle Antifeminismus ist für Betroffene von Hass gegen Frauen. Die behaupten, die Behauptungen, sie rufe zur Denunziation auf, sind falsch. Daten von Nein. TäterInnen werden nicht erfasst, die Fälle anonymisiert. Ui, ja, ist das Ganze auch irgendwie das unnötig, oder? Wenn da ja, jeder anrufen kann und irgendwas. Nee, ist doch scheißegal, du brauchst vor allem die Zahlen. Die Zahlen. Wir haben so und so viele Meldungen. Die Zahlen sind doch dann nicht unbedingt real, ne? Doch, genau, das haben wir ja rausgearbeitet. Es geht hierbei nur darum, ganz viele Fälle zu sammeln, um sagen zu können: Hier, wir hatten so viele Fälle, wir haben so eine hohe Dunkelziffer, wir brauuchen mehr Geld fürs nächste Jahr. Und ja, wir können ja nicht dann gucken, in der nächsten Version bitte dann direkt mitmelden an die Polizei. Ja, das mit dem Geld ja nicht nur, sondern ich glaube, das wird ja vor allen Dingen der Politik nützen, damit sie sich hinstellen können und sagen, wir brauchen neue Gesetze, weil guck mal hier, die Menschen leiden. Meine ich ja, direkt an die Polizei in der nächsten Stufe. Zickzack, zickezacke. Ja, was heißt an die Polizei? Wir brauchen einen Kulturkampf. Wir müssen in allen Ebenen... Ach so, direkt Adresse veröffentlichen und öffentlicher Pranger. Und nee, wir brauchen neue Gesetze, um die Gesellschaft umzuerziehen, weil guck doch mal, dieser ganze Antifeminismus hier. Angriffe, Bedrohungen und Diffamierungen. Die gemeldeten Fälle werden ausnahmslos anonymisiert. TäterInnen-Daten werden nicht erfasst. Bedrohungen sind verboten, sind strafrechtsrelevant. Ja, und wir haben ja gelesen, was auf deren dämlicher Webseite steht. Klarstellung. Ja. Wir haben das ja gelesen. Ja, irgendjemand macht eine Veranstaltung. Man hat das Meldeformular auch gesehen. Da die Daten werden ausnahmslos anonymisiert. Gut, warum ist denn dann da ein Feld, wo man den Namen eintragen kann? Zum Thema Gender-Kram und so macht einer eine Veranstaltung. Das ist für die dann ein antifeministischer Vorfall. Also, was soll denn der Scheiß? Oder sogar schon ein Sticker. Ein Sticker? Ja, klar. Direkt melden. Ja, richtig. Also auch bei das Beispiel. Ne? Hm. Und nochmal ein Sticker an der Tür. Darstellung von Frauen 47 plus im Fernsehen. Was? Ja, genau, da wird ganz schrecklich gejammert. Ageism. Und hier wird zum Beispiel behauptet, im Jahre 2017 hätte die Marlisa-Stiftung nachgewiesen, dass für Frauen ab Mitte 30 in Film und Fernsehen eher mal Schluss ist. Wie jetzt? Ist 47 jetzt Mitte 30? Für Hauptrollen oder was? Ja, das 47 ist, so. Ist das neue Mitte 30. Nee, aber weil früher das Leben beginnt. Das stimmt so. Überhaupt nicht. Also wenn man mal so irgendwie über die Sachen drüber guckt, fallen einem doch immer wieder Sachen auf, wo zum Beispiel die viel zu früh verstorbene Hannelore Elsner mitgespielt hat. Ja, das ist richtig, aber... Iris Berben mitgespielt hat, Senta Berger. Ja, aber es ist halt schon so, dass auch ganz viele Karrieren dann da aufhören. Also das ist schon so bei den Frauen, ja. Aber da kannst du dann halt eben auch gucken, dass das dann auch die sind, die halt ja in ihrer frühesten Jugend halt ganz attraktiv waren und wahrscheinlich weiter sich dann auch nicht da bewegt haben, ne? Also ja, die es schaffen, wenn sie nicht ins Familienleben gehen, jetzt bei Frauendarstellern, die gehen halt, arbeiten im Business weiter oder viele spielen dann halt Nebenrollen in irgendwelchen Fernsehserien im Hintergrund weiter, auch bis ins hohe Alter. Ich meine, ja, jede Fernsehshow braucht irgendwie eine Oma oder einen Opa, um sie als mal Extrembeispiele zu nehmen. Aber Hauptrollen werden schon häufig ja, ich glaube, dass es bei Frauen halt schon häufiger so ist als bei Männern, aber bei Männern gibt es das auch. Da gibt es auch genug so schöne Dinge ja. Irgendwann mal mit 20 Jahren oder so, die dann mit Mitte 30 auch keine Aufträge mehr kriegen. Ja, ich denke, es ist halt einfach, was bist du? Bist du ein Gesicht oder bist du halt jemand, der wirklich schauspielern kann? Genau, und ich kann mir halt schon vorstellen, dass das bei Frauen halt häufiger vorkommt, aber was sie da draus spinnen wollen, so als wäre das dann wieder eine Verschwörung gegen die, aus Frauenhass oder so, und nicht eine individuelle Geschichte. Jetzt das ist halt wieder so eine Präferenzen der Geschlechter, ne? Dass jüngere Frauen von Männern bevorzugt werden und Männer bei Frauen beliebt sind, die nicht ganz so jung sind. Also. Ja. Ja. 30 oder so ist ja schon besser. Und deswegen, Silke Burmeester, nehme ich jetzt Palais Lux gegründet. Also, das schreibt man F-Luxx. Lux. Das Online-Magazin für Rausch, Revolte, Wechseljahre. Und jetzt hat dieses Scene hat jetzt auch die Aktion Let's Change the Picture jetzt ausgerufen. Das sind dann so Leute, die anderen immer vorwerfen, sie würden nur auf ihre eigene Scheiße achten, ne, während sie so Kackmagazine gründen, wo sie dann nur ihre Nabelschau betreiben. Ja. Schöne Projektion. Wir hier bei Palais bekommen mit, was Frauen ab 47 tun. Sie fliegen für ein Hausweekender allein nach Malta, um sich dort mit Wildfremden die Seele aus dem Leib zu tanzen. Sie schreiben erotische Geschichten, retten die DDR-Kultvase Tidi oder gründen einen Verlag für Fantasy-Romane. Sie fangen das Klauen an, fahren schwarz und nehmen Drogen. Sie kündigen ihren Job bei der Tagesschau, lassen sich den Rücken tätowieren und werden Sexualberaterinnen oder nehmen Flüchtlinge auf, ob schon die eigene Rente knapp ist. Wenn ich Fernsehen schaue und ich gucke viel, dann sehe ich diese Frauen 47 plus nicht. Ja, genau. Kurz, das Fernsehen und auch das Kino verbreiten ein klischeehaftes, vor allem aber völlig unzeitgemäßes Frauenaltersbild. Es hat mit den 21 Millionen Frauen, die in Deutschland 47 plus sind, wenig zu tun. 21 Millionen Frauen, das ist rund ein Viertel der deutschen Bevölkerung. Lasst uns dieses reaktionär unaufgeklärte Bild ändern. Now! Reaktionär, ja. Aber irgendwie so eine Kacke aus der Traufe heben, weil man irgendwie meint, ich habe das Riesenproblem durchschaut, das ist gar nicht reaktionär. Ne? Hat er das jetzt so erkannt, dass sie zu positiv kreativ dargestellt werden, oder wie verstehe ich das? Ja, die werden halt nicht so verrückt, wie sie eigentlich sein könnten, dargestellt. Und das irgendwie wieder mal... Ich hätte jetzt aber ich würde Steffen ungern in Verbindung mit dem sogenannten Airports Law bringen, aber es liegt doch fast schon auf der Zunge. Gamergater wissen, was ich meine. Ja, und hier geht es auch um Geschlechterkrempel. Da ging es vor Gericht wohl darum, dass einer gesagt hat, ja, ich habe halt besser verhandelt und bekommt deswegen auch mehr Lohn. Und das Gericht ist der Meinung, dass das nicht geht. Deswegen müssen jetzt die Löhne, die sich jemand erstreitet, in der Firma auf die Frauen auch angepasst werden, umgelegt und angepasst werden. Und dann müssen die mit mehr verdienen. Auch wenn das eigentlich frei verhandelbare Saläre sind, die da gezahlt werden. Ja, finde ich irgendwie echt bescheuert. Ne? Die sollen sich doch selbst um ihren Lohn kümmern. Ja, die reden im Endeffekt sich ja damit raus, dass das ja nur ist, wenn das alles gleich ist bei denen. Ne? Also die gleichen Voraussetzungen. Und angeblich können die das ja auch feststellen. Und dahinter dem ganzen Kram steckt die wunderbare Gesellschaft für Freiheitsrechte ne, von der Dame da, die angeblich mal sich ein Büro mit unserer tollen postmodernen Verfassungsrichterin geteilt haben soll. Und wo halt diverse Leute annehmen, dass das halt so ein, ja, ich suche mir den Quatsch aus, damit ich das dann da klagen kann, damit das dann bei dir auf dem Tisch landet und du irgendwelche Entscheidungen treffen kannst. Nach dem Motto. Irgendwie läuft. Ja, Freiheitsrechte, ne? Das sind ja die wichtigen Dinge. Und da wird das dann einfach so behauptet, dass das ja alles gleich ist und alles total fair zugeht und so, dass ja nur dann die Ungerechtigkeiten aufhebt. Aber ob das dann in der Realität genauso ist, wage ich zu bezweifeln, weil im Regelfall sind ja nie zwei Menschen jetzt wirklich komplett gleich. mit allen Sachen so. Ja, das sowieso. Also. Ja. Ich kenne diese Bewertungskriterien ja auch, die sind auch verdammt oberflächlich. Und außerdem verheimlichen sie natürlich auch wieder, dass ja dieser Pay Gap selbst in ganz Deutschland nicht so ist, wie sie meinen. Also selbst in Deutschland haben wir ja Unterschiede, wo im Osten teilweise die Durchschnittslöhne von den Frauen höher sind als von den Männern. Also noch nicht mal in ganz Deutschland stimmt das mit ihrem beschissenen Pay Gap. Und sie können trotzdem so tun, als wäre das irgendwie die schlimmste Ungerechtigkeit aller Zeiten, die nur was mit Unterdrückung und so zu tun hat und nicht mit anderen Faktoren. Ja, das ist ja auch schwer zu beweisen. Das käme dann wahrscheinlich in so einem Rechtsfall hinterher, ne? Ja, ich finde es ja, immer komisch. Ja, täglich grüßt das Gender-Tier. Ja, warten auf Godot, ein Theaterklassiker über zwei Obdachlose, die irgendwelche Spielchen spielen, um sich die Zeit zu vertreiben. Und da gab es einen kleinen Eklat in den Niederlanden. Und zwar in Groningen wurde eine für März geplante Aufführung kurzen verboten. Die Theatergesellschaft der Universität hatte nur Männer zum Casting für die 5 Männerrollen eingeladen. Erstmal, Punkt. Warum haben sie das gemacht? Ja, da gibt es so ein kleines Problem. Weil also Samuel Beckett verdammt based war, schon damals. Also, da gibt es halt so mehrere Probleme. Erstmal, das widerspricht den aktuellen Genderkriterien der Universität. Bestimmte Menschengruppen dürften so von vornherein ausgeschlossen werden. Und deswegen wird das Stück jetzt nicht aufgeführt. Das Problem ist nur, man kann es nicht genderneutral irgendwie casten. Der Autor Samuel Beckett hat testamentarisch verfügt, dass die Rollen ausschließlich mit Männern besetzt werden dürfen, damit es nicht verfälscht wird. Die Erbengemeinschaft ist unerbittlich und das Stück darf nur aufgeführt werden, wenn diese Kriterien erfüllt werden. Deswegen kann das Stück nicht aufgeführt werden. Und lustige Kollision zwischen wokem Kulturkampf und Copyright, Urheberrecht. Absurdes Theater in Holland. Ich warte auf Gudu. Kann nicht aufgeführt werden, weil es wurden 5 Männer gecastet. Keine Frau. Ich finde es so geil, dass Beckett das vor seinem Tod festgelegt hat, dass man nicht an seinen Werken rumspielen darf. Da hätten sich andere Leute mal eine Scheibe von abschneiden können. Ja, kommen wir gleich zu. Ja. Aber hier, dieses Beispiel zeigt doch, dass es härtere Gesetze braucht im Sinne von, die Leute müssen einfach hingehen und sagen dürfen, ja, aber ich bin ein Mann und das muss nicht mal beim Amt eingetragen werden oder kann jederzeit beim Amt eingetragen werden und dann kann man damit diese Regel umgehen. Also ein weiteres Beispiel für mehr Transgender-Rechte beziehungsweise kultur-marxistische Zersetzung der Geschlechternormen und so. Ja. Aber kommen wir zum Choreografen Marco Goerke. Genau, das ist ein Herr, der an der Oper Hannover für Ballett zuständig war. Der Staatsoper. Staatsoper-Tanzballett. Ja, und diese Staatsoper Hannover ist so ein Ding, wo auch Diversität hochgehalten wird und man sich viel drauf einbildet, dass man ja überall nur Frauen in Führungspositionen hat, die auch wunderbar rumgendern und so. Und es ist ganz, ganz progressive, tolle Veranstaltung, die Staatsoper Hannover. Und dieser Mann hier war Ballettdirektor. Hat eine schlechte Kritik bekommen von einer FAZ-Journalistin, die er dann am selben Tag noch getroffen hat in Hannover. Und er war wohl mit seinem Hund Gassi und hatte noch das in der Hosentasche, was der Hund so fallen gelassen hat. Und hat ihr das dann kurzerhand ins Gesicht geschmiert. Oh, ins Gesicht. Und hier rechtfertigt er sich jetzt. Im Hintergrund sehen wir übrigens die Eilenriede. Das ist ein zauberhafter Stadtwald in Hannover. Geht in die Eilenriede. Sie ist sehr gut. Warte, Sigi, das schmierst du mich an, schmier ich dich an. So in der Art, ja. So wurde es zumindest auch von Entschuldigern dieser ganzen Sache gewertet, so nach dem Motto, du wirst ja auch mit deiner Kacke. Ja, wenn das so war, ne? Immer diese Entschuldiger. Ich denke, dass die Wahl der Mittel sicherlich nicht super waren. Absolut. Und natürlich ist das gesellschaftlich auch bestimmt nicht anerkannt oder respektiert, wenn man zu solchen Mitteln greift. Und ich bin auch ein Mensch, der sowas gar nicht noch nie gemacht hat. Insofern bin ich natürlich auch ein bisschen erschrocken über mich selber. Man sich ziemlich sauer, aber. Die Mittel waren sicherlich nicht gut. Aber wenn man natürlich in der Öffentlichkeit steht und mein Beruf, mein Werk, mein Geschäft über Jahre auch durch so eine Journalistin beschmutzt sieht, dann gibt es halt auch immer nur die Antwort, ja, das ist der Preis, wenn man eine Person des öffentlichen Lebens ist. Aber da bin ich ab einem gewissen Punkt bin ich da auch anderer Meinung. Ich denke, dass die... Ab einem gewissen Punkt bin ich da auch anderer Meinung. Ich weiß ja nicht, was die so geschrieben hat, aber man kann natürlich irgendwie mal versuchen, sich zu wehren oder nach Jahren oder so, dann bricht es einfach auch mal aus einem raus. Ein bisschen ja, der hat irgendwie geschrieben, das wäre langweilig und bescheuert irgendwie. Was er da ja, ich meine, Worte führen zu Torten und manchmal zu Kot ins Gesicht. Ja, so sieht's aus. Ne? Das ist Worte führen zu Kot. Worte halt. Ne? Die Evolution der Torten. Das erinnert mich an die Might and Magic-Serie, die damals auch einer Journalistin, die sie immer schlecht bewertet hat, ein Denkmal gesetzt haben im Spiel von so einem hässlichen, fetten Ogre. Schön. Ja, Hannover. Ja, was machst du in so einem Fall, ne? Als Zeitung, schickst du die selbe Reporterin wieder zum Ballett oder wechselst du sie mal aus, lieber vor sich selber oder sowas? Ja, da haben jetzt auch Leute gemeint, das ist doch total toll, jetzt wartet jeder auf die Kritiken von der, wird sich jetzt jeder durchlesen und so. Und da hat sie doch jetzt richtig Aufmerksamkeit bekommen und so weiter und so fort. Ne? Also auch in diesem ganzen Komplex von Kunst und Kritiken und Zeug, mit dem wir uns ja ziemlich intensiv beschäftigen eigentlich, ne, mit unserem Videospielthema, halt da auch wieder so ein Ding. Ne? Also das ist ja jetzt auch im richtigen Leben, also es ist kein Shitstorm auf Twitter, sondern wortwörtlich Shit, ne, den man... Ist ja auch irgendwie Kunst. Dackelpopo. Das haben jetzt richtig auch Leute behauptet, dass das ja auch ein künstlerisches Werk jetzt irgendwie darstellt oder so. Aber das ist doch Blackfacing. Ist doch Blackfacing. Brownfacing. Shitfacing. Ich fand es auch lustig, dass er von seinem Geschäft geredet hat. Ja, mein Geschäft. Mein Geschäft. Mein Werk, mein Geschäft. Bei Block. Das Geschäft meines Hundes. Roald Dahls Books give an inclusive overhaul by sensitivity readers. Ja, Roald Dahl. Die Älteren werden ihn vielleicht kennen von seinen Erfolgen wie Küsschen, Küsschen und noch mehr Küsschen. Eine Reihe, die schwer mit dazu beigetragen hat, dass ich auf böse Horrorgeschichten stehe, glaube ich. Vor allem die Geschichte Fleisch hat mich als Kind immer beeindruckt. Das geht da um einen jungen Mann, der bei seiner Tante aufwächst, wenn ich mich recht erinnere, und dort nur Gemüse isst. Und dann, wenn seine Tante stirbt, geht er in die große Stadt und dort kriegt er zum ersten Mal Fleisch. Dann wird er wissen, wo das herkommt. Sehr schöne Geschichte. Unter anderem, die meisten kennen wahrscheinlich Charlie and the Chocolate Factory. Der hat eine ganze Menge von solchen Kinderbüchern auch geschrieben. Gelee Royale. Ne? Ja, Gelee Royale ist auch eine von diesen Kurzgeschichten aus, aus Küsschen, Küsschen. Ja, sehr schön. Gelee Royale, ich erinnere mich. Sehr geil. Also heute noch absolut lesenswert. Und jetzt ist es so, dass Netflix die Rechte an dem Rechtekomplex um ihn herum gekauft hat, also praktisch jetzt einen Verleger beauftragen kann, um das rauszubringen, zu verkaufen. Und das ist der Verleger Puffin. Und der hat hunderte von Änderungen am Text vorgenommen, um die Bücher von Roald Dahl für ein modernes Publikum zu adaptieren. Und wie sagen Sie selber, man soll weiterhin in der Lage sein, diese Bücher zu genießen. Also alle sollen weiterhin in der Lage sein, diese Bücher zu genießen. Deswegen streicht man Worte. Das Wort Fett zum Beispiel. Augustus Gloop in Charlie und die Schokoladenfabrik. Der wird immer noch als Teigball beschrieben, aber er ist jetzt enormes, nicht mehr fett. Die Oompa Loompas, also die Helfer hier von dem Schokoladen-Kasper da, Die waren früher Tiny Titchy oder nicht höher als mein Knie. Und jetzt sind sie nur noch klein. Und früher waren sie kleine Männer und jetzt sind sie kleine Leute. Damit wird das Problem gelöst, wie die sich reproduzieren. Da gab es irgendwie so Verschwörungstheorien, wie wo Oompa Loompas herkommen und wie die sich reproduzieren. Gut, dass sie das nicht geklärt haben. Wie vermehrt ihr euch so schnell? Wir sind homosexuell. Es wurden auch Passagen dazu geschrieben. Also es gibt zum Beispiel in The Witches, kennt man vielleicht auch die alten Filme, den alten Film oder auch den neuen mit Anne Hathaway und früher, das war glaube ich hier Angelica Houston. Da gibt es halt einen Abschnitt, der erklärt, dass unter ihren Perücken haben die Hexen halt eine Glatze und dort hat man den Satz angefügt, es gibt viele andere Gründe, warum Frauen Perücken tragen. Und damit ist nichts falsch. Damit auch keiner denkt, alle Leute mit Perücken sind Hexen. Oder, ne? Genau, das sind alles Chemotherapie-Patienten. Also wenn du Chemotherapie bekommst, kriegst du oder mal einen Transmänner als Frau. Oder was? Es gibt keine weiblichen Charaktere, also Female mehr. Most Formidable Female ist jetzt a Most Formidable Woman. Ne? Ihr seht den Trick. Boys and girls have been turned into children. Und Mathilda liest jetzt Jane Austen und nicht mehr Rudyard Kipling. Und eine Hexe, die vorher sich getarnt hat als Kassiererin im Supermarkt, ist jetzt eine Top-Wissenschaftlerin. Also ihr seht, wo das hinführt. Und man hat einfach das Werk von einem Menschen, der bereits tot ist, genommen. Der sich nicht dagegen wehren kann und hat Worte wie crazy oder mad rausgestrichen. Weil Verrückte sich irgendwie beleidigt fühlen könnten. Genauso, und das finde ich das Ding, den obersten von allen, the words black and white have been removed. Also komplett. Das heißt, Charaktere können nicht mehr weiß vor Angst werden und der große freundliche Riese in der große freundliche Riese kann keinen schwarzen Mantel mehr tragen. Das machen die aber so aus Spaß aus, wie das Projekt, ne? Also so freizeitmäßig, oder? Das ist, geht ja nicht. Nee, die haben Sensitivity Reader engagiert, die das alles. Ja, die kommen dann nicht in die gedruckten Bücher, oder? Doch, doch. Ach so. Doch, um die neue Auflage von den Roald Dahl Büchern. Die sind alle sanitized, sind alle kastriert. Oh. Ja. Krass. Und. Ja. Das ist ein Hobby für die George Orwell hat uns davor gewarnt. Ne? George Orwell hat uns fucking genau davor gewarnt, dass sie die Bücher so weit abändern, dass wir am Ende nicht mehr sagen können, was da wirklich drin stand. Und wir werden glauben müssen, was an der Scheune steht. Beziehungsweise wir nicht. Keine Kunst mehr. Aber die Generationen nach uns, die werden glauben müssen, was an der Scheune steht. Weil sie haben keinerlei Grundlage mehr, um was anderes zu denken, wenn die so weitermachen. Tja. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir vorhin hatten, ne? Mit dem Samuel Beckett. Der hat extra verfügt, dass nichts verändert werden darf, damit es nicht verfälscht wird. Hier haben wir genau das genaue Gegenteil. Ja, dann muss ja halt bald verboten werden, der Beckett. Ne? Das geht ja nicht. Lass die Bücher so bleiben. Da wird schon jemand kommen, der dann für seine translesbische Aufführung von Godot klagt und dann Recht bekommt von irgendeinem schottischen Gericht oder einem Kanadischen. Wir wollen nichts verbieten, wir wollen euch nichts kaputt machen. Oder einem Deutschen. Ja, aber ich meine, auf der anderen Seite kann man auch wieder sagen, gut, hat man eine Investitionsmöglichkeit. Ne? Die alten Bücher kaufen, solange die noch auf dem Markt sind, können im Wert dann nur noch steigen. Ne? Bis du halt die nicht mehr verkaufen darfst, weil das staatszersetzende, rechte, rechtsextreme irgendwas ist. Ja, dann brauchen wir einfach sowas wie Erwins Badezimmer. Da kann man dann reingehen und lesen, geheim. Ja, verfassungswidrige Schriften oder so heißt es, glaube ich. Genau. Ja, die dürfen nicht vertrieben werden, klar. Aber jetzt nicht. Den Staat delegitimierende Schriften. Ja, so das Charlie und die Schokoladenfabrik und so. Mhm. Ja, hier haben wir die Zeit, die von einem falschen Narrativ spricht. Und da geht es um Gendern. Das ist ja angeblich überhaupt gar keine Pflicht wird und nicht ist an den Hochschulen überhaupt kein Problem, ist ein falsches Narrativ, das irgendwie zu behaupten, dass man schlechtere Noten riskieren würde, Das belegt eine aktuelle Zeitumfrage, wo sie halt gefragt haben, da habt ihr Pflicht? Und die Hochschulen haben gesagt, nee, wir haben ja keine Pflicht. Lustigerweise gibt es halt hier die Gegenüberstellung mit einer Allensbach-Studie, wo sie hier die Leute gefragt haben in 19, 20 und 21, das war glaube ich auch damals in der Sendung, wenn ich mich richtig erinnere, unter anderem zum Thema Gendern. Also hier geht es so um so Sachen, die einem Probleme machen an Hochschulen, wenn man darüber redet. Und ja, da gibt es halt gendergerechte Sprache verweigern. Und da sagen also 47% der Leute in 2021 haben gesagt, dass das wohl Probleme machen würde, wenn man das verweigert, die gendergerechte Sprache. Also das falsche Narrativ der Leute, die da überhaupt gar keine Vorgaben haben und so, wird von rund der Hälfte der Leute an den Universitäten wahrgenommen als Problem. So viel zu dem Thema. Ja, so macht man Meinung, ne? Ja, und das hier aus der Rubrik, da traut sich einer was. Herr Lambsdorff von der FDP. Nein. Ist eigentlich auch nicht so unbedingt mit, also früher hatte ich den eher so als Mr. Sprachpolizei irgendwie im Kopf, aber hier hat er mal so einen Witz losgelassen hier mit der Oper von Sydney, die hier in Regenbogenfarben und Transfarben und Black Lives Matter Transfarben hier mit Braun und Schwarz angestrahlt wird, und Herr Lambsdorff sagt dazu aus Solidarität mit allen Jecken und dem UNESCO-Weltkulturerbe Karneval im Rheinland, er strahlt die Oper von Sydney heute als Narrenkappe. Also, ja, hat ihn aber auch keiner gecancelt für den Vergleich von. Ich wollte gerade fragen, sind schon die ersten Rufe nach der Köpfung. Keiner ist da drauf eingegangen. Nee. Haben die alle nicht aufgepasst? Nee, ich glaube nicht. Werden jetzt schon Leopard 2 Panzer an die LGBT-Community. Also hier haben wir Ali Utlu, der sagt, ouch, genau mein Humor. Aber vielleicht habe ich auch den. Also ich finde das Menschenverachten als Queerer irgendwas. Hm. Narren sind ja ein Symbol, also. Ja, ist ein bisschen ungeschickt, die Anstreichung oder die Beleuchtung. Das sieht so scheiße aus. Ja, total. Ey, es muss doch nicht alles, weiß, alles braun und schwarz wollen, so bescheuerte Farben auch. Ne? Hab nicht. Sei vorsichtig, du bist. Was denn? Zackt, du weißt doch, Braun und Schwarz repräsentieren die People of Color. Die Hautfarbe. Ja, aber Schwarz ist sogar keine Farbe. Ja, oh Mann, gut. Du hast eine lange Zeit im Umerziehungskampf vor dir. Das transsexuell ist ja auch keine Sexualität, von daher. Das ist doof. Ja, nun, hübsch ist es nicht, finde ich. Nee, ist auch nicht, aber das mit der Vergleich mit der Narrenkappe. Ja, ich würde es nur streichen lassen, wenn ich Sydney wäre. Dann kann man es vielleicht irgendwann. Und ich frage mich, ob die wohl noch einen guten Ballettdirektor gebrauchen könnte. Ich kenne da nämlich einen, der ist gerade auf der Suche. Der ist gar nicht so kacke. Ja, wahrscheinlich. Ja, und das hier fand ich einfach nur so als Beispiel. Der Landtag der Grünen. Der sucht einen Referent Sternchen innen für die Bereiche Umwelt, Klima, Atom und Energiepolitik. Also für alles quasi. 29 Stunden. Wie geht das mit der Energiewende? Wir kriegen es nicht hin. Ja, also, Förderung der fachlichen Diskussion und Weiterentwicklung politischer Ansätze. Ja, bei den Grünen, oder ja, was? Ja, bei den Grünen, ja. Wir brauchen einen in der Wolle gefärbten, der unsere Talking Points vorlesen kann. Ist das dann, oder wie? Aber sie sagen, inhaltliche Zuarbeit zu oben genannten Fachbereichen, Anfertigung von Vorlagen für parlamentarische Initiativen und für Pressemitteilungen. Ganz ehrlich, warum muss die Person vertiefte Kenntnisse in Umwelt, Klima, Atom und Energiepolitik? Das ist doch bei uns euch sonst auch egal. Ja, da kann ja jeder kommen und das behaupten. Ne, bei denen, also... Alter, wenn das so weitergeht, mache ich nur 360-Grad-Wende, was die Grünen angeht. Es würde mich ja mal interessieren, was sie unter vertieften Kenntnissen, wie sie das feststellen wollen. Die vertieften Kenntnisse sind, Hallo, guten Tag, haben Sie gut hergefunden? Ja, hier Umwelt, Klima, Atom- und Energiepolitik. Ja, Umwelt finde ich gut, Klima finde ich gut, müssen wir retten, Atom muss weg, Energie muss knapp sein. Ja, danke, genau. Sie sind eingestellt. Genau, Entschuldigung, dass ich 10 Minuten zu spät komme. Ich habe Probleme gehabt, den Kleber von meiner Hand zu entfernen. Ich war noch auf dem Weg. Und außerdem bin ich mit der Bahn gekommen. Ja. Deswegen bin ich 1 Stunde 10 Minuten zu spät. Kontakt zu Fachverbänden. Identifikation mit den politischen Zielen der Grünen, ist das erlaubt? Ist das erlaubt, dass du das unter erwartet reinschreibst? Identifikation mit den politischen Zielen der Grünen? Das geht. Ich darf mir sonst nichts aussuchen, aber die dürfen sich aussuchen, dass man ihr Lied singen muss. Das ist widersinnig, einen Fachmann zu suchen, der mit den Grünen da konform ist. Ja, für die ist das der einzige Fachmann, aber nicht. Ja. Und ein abgeschlossenes Hochschulstudium in Kommunikationswissenschaften, oder wie? Deswegen können die das nicht intern ausschreiben, weil da keiner ein abgeschlossenes Hochschulstudium hat. So weit habe ich gar nicht gedacht. Du hast wahrscheinlich recht. Würde wahrscheinlich. Aber selbstständig wir müssen über Atom reden und über Klima reden und. Dafür haben die Erfahrung beim Verfassen politischer Texte. Ja. Die Welt geht unter, die Menschen leiden. Geben Sie uns Macht. Wir haben nur noch 3, was war das? Jahre, Monate, Stunden? Ich vergesse das immer. Ja, wie auch immer. Denn je nachdem, was der Würfel ergibt. Nennen Sie 3 Hauptstädte, die mindestens 100.000 Kilometer entfernt sind. Sagen Sie mal 3-mal hintereinander gepanzerte Fahrzeuge, schnell. Kreuzen Sie an, was ist 2 plus 2? 5, A5, B hängt davon ab, Komma, erläutern Sie im Freitext, warum. C steht an der Scheune. Und was dafür wirst Stress du dann eingestellt. Aber am Stress und sind doch nur die anderen Schuld. Würde ich sagen. Von Vorteil wäre die Kenntnis zu parlamentarischer Strukturen, Erfahrung in politischer Gremienarbeit und Prozessen. Also wir brauchen auf jeden Fall einen grünen Vollblutpolitiker, der sich für einen Experten hält. Wollen wir noch keinen Wenn haben. Unter unseren Zuschauern zufällig einer ist, dann meldet also euch. Also der verdient dann, wenn er Vollzeit arbeiten würde, würde diese Person laut ab momentan Steuerklasse, ist das hier, ist das, Moment, ist das brutto oder netto? Das sieht mir fast aus, als wäre das netto. Shit, das ist ja nicht genau. Brutto oder netto? Ach so, die ja, brutto oder netto. TVL Entgeltgruppe 13, ja. Ja, also es sind auf jeden Fall über 4.619. Ja, das ist nett. Das ist schon, also wenn man halt volle 40 arbeitet, ne? Das hier ist eine Ausschreibung für 29 Stunden, ich denke mal. Unvergütung angelehnt ist ja dann auch, wird dann. Aber ist schon ein ordentlich erkleckliches Filmchen, würde ich sagen. Also Einstieg also man kann dann am Ende bis 5,8 oder so. Das hätte aber auch ein bisschen was verlangt. So ist ja nicht. Ja, sie haben kein Problem mit Religion Erfahrung. Und Weltanschauung. Solange wie ist die Klimareligion. Oh, ist. Max Mustermett hat den Pferdefuß entdeckt. Der hat den Preis gewonnen. Arbeitsort ist Hannover. Ja, das ist ja kein Problem. Ja, will doch keiner hin. Ja, da gibt es die Almsiedler. Hallo, bester Wald aller Zeiten. Aber die Leute singen da so komisch. Ja. Nee, das ist in Mellendorf, wo du meinst. Richter versus letzte Generation. Habe ich von einem Zuhörer namens Resilienz zugeschickt bekommen, genau. Wir haben hier Carla Hinrichs vor Gericht. Die kann gerade noch ihrer Hinrichtung entgehen. Wahrscheinlich. 26 Jahre alt, Sprecherin der letzten Generation. Sie tritt in Talkshows auf Social Medias und nun auch vor Gericht. Nötigung. 10. Februar 22, Straßenblockade auf dem Spandauer Damm. Wurde von Polizisten vor der Fahrbahn getragen. Gleich zu Beginn gibt Hinrichs ihren Einsatz bei der Blockadeaktion zu. Dennoch fordern sie und ihr Verteidiger Gerd Winter, ein Professor der Studentin, ein Juraprofessor, einen Freispruch. Ich bin der Meinung, keine Straftat begangen zu haben, so Hinrichs. Zwar wurden Autofahrer an der Weiterfahrt gehindert und so weiter und so fort. Doch sieht Hinrichs, die ihr Studium für den Einsatz im Klimawiderstand unterbrochen hat, das Recht auf ihrer Seite. Durch die Klimakrise bin ich unmittelbar bedroht. Dies muss der Richter in sein Urteil mit einfließen lassen. Schließlich habe ich Aktion der Gefahrenabwägung. Das halte ich für eine Anmaßung. Also aktuell ist sie nicht bedroht und ob ihr da was droht, das kann sie ja nicht genau wissen. Also der Richter Christoph Weyreuther hat dann erstmal gesagt, dass er grundsätzlich halt auch glaubt, dass halt der Klimawandel eine Bedrohung ist und so weiter und so fort. Und sagt dann aber, es geht nicht um ihr Ziel, sondern um die Art und Weise. Der Richter stellt provokante Fragen, die er mit einem Vorangestellten jetzt mal überspitzt gesagt abzuschwächen versucht, was ich schon eine komische Bewertung finde für einen Journalisten, aber gut. Ein Beispiel jetzt mal überspitzt gesagt, wenn Ihren Forderungen in Deutschland nachgekommen wird, ist dann die globale Krise abgesagt? Was ich schon einen äußerst guten Spruch für den Richter finde. Weil er muss ja abwägen, kann diese Aktion, die diese Frau durchführt, kann die wirklich die Welt retten? Und da kommen wir, glaube ich, alle zu einer ziemlich eindeutigen Meinung, zumal halt der Ziel Deutsche... am Leben zu bleiben, sozusagen. Der deutsche Klimaanteil ja bei 2% liegt, so allgemein gesprochen, an schädlichen Emissionen. Ja, und dann sagt die Frau Hinrichs, aber ich will doch alles Leben auf der Erde schützen. Ich liebe euch doch, ich liebe euch alle. Und dann fragt der Richter Weyreuther schnippisch, Kakerlaken auch? Und die Dinos sind schließlich auch ausgestorben. Der Mensch wird sowieso aussterben, davon bin ich fest überzeugt. Das lässt sich nicht verhindern, dafür ist er zu dumm. Während die Zuschauer und Prozessbeteiligten diese Aussage noch sacken lassen, hat Hinrichs Tränen in den Augen, von Schluchzern unterbrochen, versucht sie dem Richter das menschliche Leid hinter dieser Aussage zu verdeutlichen. Wir werden uns um die letzten Tropfen Wasser kloppen. Kloppen finde ich auch einen geilen Ausdruck für die Apokalypse. Wir kloppen uns. Ja, es ist nur, damit das so emotional rüberkommt. Ne? Es ist schockierend, dass Menschen gewillt sind, sehenden Augen über die Klippe zu gehen. Er hat nicht verstanden, wie dramatisch die Krise ist. Da bin ich emotional geworden. Ich war einfach fassungslos. Er will mich bestrafen, weil ich noch Hoffnung habe. Nein, weil du Menschen genötigt hast, Mädchen. Hättest du 2 Meter weiter mit einem Plakat gestanden, hätte niemand, aber auch keiner was aussetzen können. Außer vielleicht, dass du zu nah an der Fahrbahn stehst, nach irgendeiner DIN-Norm. Aber was du hier gemacht hast, ist Nötigung. Das scheint dir nicht klar zu sein. Und dein Unsinn wiegt das einfach von einem echten Gericht halt nicht auf, meiner Meinung nach. Danach hat der Verteidiger ein längeres Plädoyer angekündigt und der Richter hat gesagt, ja, nee, dann schließen wir für heute und machen das demnächst weiter. Also es gibt noch kein Urteil, aber ich finde es schon ordentlich, dass er wenigstens fragt, so was genau bringt das denn, wenn sie da auf der Straße sitzen? Ja, ihr Leben retten wird sie so sitzend auf der Straße vielleicht auch nicht retten. Also im Gegenteil, ne? Es wird auch gefährlich, wenn doch mal einer Gas gibt oder so. Hilft Klima. Ja, die wollen die ganze Welt retten, alle retten, auch die nicht gerettet werden wollen. Das ist ja so, das religiöse im Moment dann. Können die da nicht irgendwo hingehen und wirklich was machen? Weil das fände ich gut, da würden die jetzt hier nicht so rumnerven, weißt du? Dass sie irgendwo wirklich so klimamäßig, ja, dass sie da Sandsäcke tragen. Die haben halt die richtigen Ziele und wir müssen doch nur in die Taten kommen, wissen wir doch. Wir müssen doch nur die anderen sollen was tun. Also der Rest soll was tun, damit mein Gewissen doch schon beruhigt. Sie stellt doch schon die richtigen Forderungen, da brauchen wir doch nicht. Wir brauchen doch nur die richtigen Leute, die das Richtige fordern. Und wenn apropos das dann nicht fordern. Wird, dann alle Mittel, ja, genau. Dann dazu bereit sind, alles zu tun, weil die Welt geht unter und die Menschen leiden. Wissen wir doch. Genau, apropos, hier geht es um Katja Diehl, die hatten wir vorhin schon mal, hat der Maas, glaube ich, erwähnt, die eben den Deutschen den Traum vom eigenen Auto und vom eigenen Heim nehmen möchte. Wie dann die Millionen Pendler noch zur Arbeit kommen sollen, vernünftig bei diesen Bahnverhältnissen. Stellt die Frage, glaube ich, nicht. Die Frage stellt sich, glaube ich, nicht. Ja, aber sie hat sich dann neulich war sie noch bei Anne Will und hat sich ein bisschen unbeliebt gemacht oder so. Und das ist so der Traum, ne, von der grünen Welt, ne, dass das einfach nicht mehr geht. Dass sich nur noch reiche Leute ein eigenes Auto leisten können und schon gar nicht ein Eigenheim. Weil es recht ein Eigenheim. Und man hat den Eindruck, die Leute denken, dass das so bedingt war. Ich finde es ganz gut, dass es jetzt mal oben kommt, auch sowas, weil das ist bestimmt verbreitet in diesen Schichten. Wie viele Leute sich da selber mit kaputt machen, ist nochmal eine andere Frage, ne? Weil Diehl fährt vielleicht auch mal gerne mit dem Auto durch die Gegend oder so. Und wie gesagt, der TC reißt das mal so ab, was sie so geleistet hat für Aussitzer. Das mit dem Auto war ja nur eine Sache. Hat denn jemals irgendein autofreundlicher Politiker dieses Recht? Jeder Mensch sollte das Recht haben, ein Leben ohne eigenes Auto führen zu können. Super. Ne? Das ist die Reise vom Verkehrsminister. Hallo Frau Diehl, ich bin über 50. Ich sitze hier. Ich habe noch nie ein Auto besessen. Ich habe nicht mal einen Führerschein, Frau Diehl. Das ist da hat mich niemand hat mich Sorgen daran geht. Gehindert. Ich bin dafür schon ausgelacht worden. Ja, aber das habe ich halt weggesteckt, wie man es so wegsteckt, wenn jemand über verschiedene Ansichten lacht. Ja, nur wenn du auf dem Land wohnst und dann irgendwie arbeiten. Ja, natürlich, dann würde das wahrscheinlich, wenn ich auf dem Dorf wohnen würde, wäre das wahrscheinlich anders. Ne? Ich war immer Nein, wir brauchen die 15-Minuten-Stadt. Das Dorf muss sterben. Ja, genau. Die 15-Minuten-Stadt ist die Zukunft. Also jetzt nicht um ökologische Sorgen alleine, heißt es hier, das legen auch andere Aussagen von ihr nahe. Auf Twitter kommentierte sie zum Beispiel am 1. Januar das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker mit den Worten, selbst beim Schauen der Wiener Philharmoniker komme ich nicht umhin, etwas gestresst zu bemerken, wie weiß und männlich sie sind. Sich mit dem Thema weiße Mehrheitsgesellschaft zu beschäftigen, heißt nicht mehr wegschauen zu können. Blablabla. Diese Nummer. Ja. Es ist eben das Set, ne? Das sind der Merkmale und Wörter. Und was hat das wiederum mit Ökologie oder Klima zu tun? Wie weiß irgendwer ist? Ja, es ist ein schlechter Deal, würde ich sagen. Wie sagt hier jemand, der Cringe New Deal? Der Bildung bremst, sagt er. Ja. Cringe New Deal. Ich sage nicht, du sollst nicht Auto fahren, sondern ich sage, jeder Mensch soll das Recht haben, ein Leben ohne eigenes Auto führen zu können. Ich habe das Recht. Ich habe immer das Recht gehabt, ein Leben ohne Auto. Ich bin hier. Ist anekdotische Evidenz. Es ist nicht egal, ob man ein Auto fährt oder nicht. Also, je nachdem, das soll sich jeder einfach entscheiden können. Das ist der Anfang vom Faschismus. Wenn jeder sich ein Auto kaufen kann, wann er will, ist der Faschismus nur noch einen Schritt weit entfernt. Denk mal nach, warum ist der Käfer damals aufgetaucht? Es ist keine Lösung, wenn nicht jeder von uns Zugriff auf diesen Safe Space hat. Das Auto als Safe Space, oder was? Nee, die Abwesenheit des Autos als Safe Space. Ich verabscheue es, ein System als funktional und für alle passend zu verkaufen, das viele Menschen ausschließt. 26 Millionen Menschen in Deutschland können nicht selbst aktiv Auto fahren. Und ich erzähle dir was Neues, Katja, aber jeder von denen oder fast jeder von denen kennt jemanden. Und wenn er sagt, ich brauche dringend mal die Möglichkeit, irgendwo hingefahren zu werden, dann tun die Leute das oft. Und es gibt sogar, halte ich fest, Katja, sogenannte Taxiunternehmen, wo man anruft und sagt, hier, ich muss dringend jetzt zum Flughafen oder so. Dann kommen die und fahren einen dahin. Ja, keine Ahnung, diese Taxifahrer sind ja alle so toxische Männer meistens. Ja, weil die den Frauen die guten Jobs da in den Taxen nicht gönnen halt auch, ne? Aber es stimmt schon, sie hat irgendwie sich ordentlich widersprochen. Eigentlich ist es dann gegen Autos, aber wenn Frauen welche brauchen, um safe zu sein im Safe Space, dann ist das plötzlich wieder ganz wichtig. Ich habe den Safe Space so verstanden, dass der Safe Space daraus besteht, dass man kein Auto hat. Ja, aber trotzdem Zugriff drauf hat. Ich möchte einen Safe Space für mich ohne Katja Diehl. Ja, genau. Ja, und das Ganze wird nämlich überführt hier in diese Kerntheorie von der Ulrike Herrmann, dass wir nämlich eben schrumpfen müssten, weil ja ewiges Wachstum auch nicht geht oder so. Ich weiß nicht, so ganz unlogisch ist es nicht, aber wir sind da lange noch nicht am Ende, bin ich der Meinung. Und wenn man umschichtet oder Dinge einfach ändert oder neue Innovationen da kommen, dann ändert sich das von alleine mit den Dingen, die man eben braucht oder so. Also diese Schrumpferei, das ist eine ganz komische Thematik, aber die verteidigt das eben hier nochmal. Ja, ist ein bisschen vielleicht ein Lesetipp, wenn man das mal wissen will, wie sie sich das vorstellt. Ja, wie sie sich das vorstellt, vor allen Dingen. Dann kann man sich das mit dem Buchkauf sparen. Vor allen Dingen gibt es ja halt irgendwelche Beispiele, wo irgendwas angeblich nicht richtig funktionieren würde oder so. Ja, okay. Und das bedeutet dann, ist dann der Beweis, oder wie, dass gar nichts geht, oder was? Und das ist nicht anekdotische Evidenz oder irgendwie so, ne? Sondern das heißt, wir müssen grünes Schrumpfen betreiben. Ja, grünes Schrumpfen, wenn es jetzt um Umweltverschmutzung geht, da hätte ich ja vielleicht auch nochmal gesagt, okay, dann Das muss dann eben teilweise auch mal sein. Aber dieser CO2-Quatsch, ja, das ist, begründet das einfach nicht. Dieses errechnete Budget, das wir angeblich noch haben, das finde ich, ist keine gute Grundlage, sowas zu begründen eben. Ne? Da würde ich sagen, nein. Ohne ja, mich. Das Geld von den Saudis kehrt nach Europa zurück, weil sie hier Urlaub machen. Immobilien erwerben oder Luxuskarossen kaufen. Ach ja. Bei grünen Kerosin fallen echte Kosten an. Das machen die Araber doch auch, hier ist Wasserstoff. Links. Für kleines Geld. Ja, aber ich meine, grünes Kerosin, am Ende verbrennst du es, ne? Ich meine, Ende, also es ist, ich verstehe nicht genau, wo die hinwollen. Aber das ist halt... Ab in den Himmel wollen die. Aber falsche Kriterien. Ich meine, CO2, ja, okay, aber diese Rinderfürze zum Beispiel, ne? Es gab früher viel mehr solche Tiere und es geht doch darum, dass wir nicht die Kohle, die im Boden liegt, irgendwie rausholen und verbrennen und dann zusätzlich CO2 haben. Die Rinder, die sind doch mehr so im Biokreislauf drin. Das ist auch, kann doch gar nicht so schlimm sein. Ja, Was glaubst du, was die Mammuts früher für Dröhner abgelassen haben? Ja, eben. Tja, darum hatten die so ein Fell. Naja. Ja, hier ein weiteres sehr langes Interview. Diesmal wieder mit dem Klaus Müller, dem Chef der Netzagentur. Die ganze Energiekrise-Sache ist ein bisschen in den Hintergrund geraten, ist allerdings keineswegs so ganz aus dem Blick geraten. Wir haben ja jetzt Februar, wir haben die kritische Zeit überstanden, also die als kritischste Zeit gesehen wurde für dieses Jahr. Da können wir froh drüber sein, dass alles gut geklappt hat. Ja, aber ich meine, wir hatten ja die ein oder andere Meldung, dass mal ein bisschen was abgeschaltet werden musste. Generell haben wir jetzt einen Stromverbrauch, der 13% unter dem liegt, den wir letztes Jahr hatten. Es wurde auf privater Seite 16% und auf Industrieseite 22% des Gases eingespart. Und deswegen hat alles wunderbar geklappt. Mit Ausnahme natürlich des Stromsektors, weil wir dort im Endeffekt mehr Gas verfeuert haben als jemals zuvor. Das sagt er und er sagt jetzt auch, es geht eine simple Mathematik. Alles, was wir jetzt in den Gasspeichern behalten, hilft uns bei der Vorbereitung eben auf den nächsten und übernächsten Winter. Je nachdem, wie Sie zählen wollen an der Stelle. Und darum gilt weiter unser Sparappell. Also wir müssen noch weitere 10% über dieses laufende Jahr zu dem, was wir jetzt haben, sparen im privaten Bereich und im Industriebereich. Denn wir müssen die Speicher ohne russisches Pipeline-Gas befüllen. Das kann man schaffen, aber muss sich dafür eben mächtig anstrengen für nächstes Jahr. Also nochmal 10% extra sparen, bitte. Er plädiert halt auch dafür, dass man Druck auf Frankreich ausüben muss, weil der größte Teil, der Grund, warum so viel Gas verstromt wurde jetzt, lag daran, dass man so viel Strom nach Frankreich liefern musste. Ja gut, die Zahlen kann man sich ja angucken. So viel Strom haben wir jetzt nach Frankreich nicht geschickt. Es ging eher darum, dass wir es innerhalb von Deutschland nicht so gut verteilen konnten. Aber ja. Gut, und die LNG-Gas-Terminals, da ist er sich nicht so ganz sicher, gibt es jetzt 6 oder 11 bald. Er ist ein bisschen durcheinander geraten. Kann ich mir auch nicht so ganz erklären. Er sollte das eigentlich wissen. Gibt es jetzt 6 oder 11? Also 4 gibt es auf jeden Fall, aber... Ja, da blickt keiner mehr so ganz durch. Deswegen wird jetzt ein neuer nationaler Entwicklungsplan Gas festgelegt. Ja, da arbeiten die seit 3 Monaten dran und der wird bis November dieses Jahres fertig sein. Und dazu zählen ja auch die Sachen wie der Umbau auf Wasserstoffnetz, ne, die Verstaatlichung von TenneT, beziehungsweise der Kauf des deutschen Staates vom niederländischen Staat von TenneT und Sachen, die BASF veräußern wird, die der Staat jetzt vielleicht kaufen möchte, weil BASF ja teilweise die Industrie zurückbauen will und da gibt es eine riesige Pipeline-Infrastruktur, die dann rumliegt, die man nutzen könnte und da wollen die gucken, ob man das auf Wasserstoff umstellen kann und weiterhin ja, Daumen werden gedrückt für die nächsten 2 Jahre, dass es mit dem Netzausbau auch klappt, weil da gibt es einen Investitionsstau und ja, gut, so viel zur Energiesituation. Hört sich erstmal gut an, wenn die jetzt über nächstes Jahr reden und nicht mehr aktuell die Situation hervorrufen. Ja, das ist eine Frage der Sichtweise, ne? Weil, ja, bin ich mal gespannt. überhaupt, dass das fraglich ist, ob das irgendwie genug befüllt werden kann und so weiter, ist das ja schon auch eher eine erbärmliche Darstellung der Politiker. Finde ich. Juhu, ja, Google wird Pre-Bunking in Europa, eine Kampagne für Pre-Bunking in Europa fahren. Ja, ich wollte eigentlich das Ding von Google einreichen, aber ist egal, das Wichtigste steht hier auch. Ja, also Google wird eine Werbekampagne starten, jetzt diesen Monat, weil sie haben diesen oder nächsten Monat, wo es darum geht, we want to teach people how to spot false claims before they encounter them. Also bestimmte Taktiken wollen die den Leuten beibringen, die Leute, die nicht die Fact-Checking-Webseiten sich angucken, weil es denen zu mühselig ist oder weil sie das Vertrauen in den traditionellen Journalismus irgendwie verloren haben, warum auch immer, die sollen quasi sich diese kurzen Videos angucken und da werden bestimmte Propagandataktiken werden gezeigt, sei es um Leugnen von Klimawandel, Aufbauschen von Immigrationsproblemen, irgendwas mit Wahlen zu tun hat, ne, oder irgendwelche anderen Fake News werden da quasi, da werden die, wird zum Beispiel, als Beispiel wird hier genommen, ja, da gab es ja ein Erdbeben in der Türkei und dann ist ein Video rumgegangen, wo die Explosion von Beirut gezeigt wurde und gesagt wurde, das wäre in Ägypten gewesen. Ich meine, dass man dann halt zum Beispiel guckt, ist dieses Video schon mal woanders gewesen und solche anderen Pre-Bunking-Tipps. Okay, ich meine, das ist Medienkompetenz, das ist ja schon ganz gut, aber das Ganze hört sich halt so an, dass es sehr zielgerichtet sein wird. Ja, also Medienkompetenz Leuten beizubringen ist ja wunderbar. Aber Google sagt das Ganze, ein neuer Weg, um Desinformation im Netz zu bekämpfen. Gemeinsam gegen Desinformation im Internet. Google arbeitet gemeinsam mit deutschen NGOs, Faktcheckerinnen, Wissenschaftlerinnen und DesinformationsexpertInnen an einer gezielten Pre-Bunking-Kampagne für Deutschland. Ja, und das ist nämlich wieder der Knackpunkt an der ganzen Sache. Welche NGOs werden da wohl dran beteiligt sein? Bin ich mal gespannt, wenn die Werbespots rauskommen, dann können wir uns angucken. Pre-Bunking, nicht Debunking, sondern Pre-Bunking, erfolgt üblicherweise durch kurze Videos, die sich mit einer gängigen Manipulationstechnik und der Desinformation befassen, wie beispielsweise Panikmache. In Deutschland werden sich die betreffenden Videos auf hierzulande weit verbreitete Manipulationstechniken und Narrative konzentrieren. Seid ihr auch schon so gespannt? Ich glaube, das wird eine ziemliche Lolkau werden. Dazu gehört die Methode der bewussten Dekontextualisierung, also aus dem Kontext gerissener Videos oder Fotos, um so falsche Narrative zu verbreiten. Oh Gott. Ja. Augen auf. Die deutsche Kampagne. Wisst ihr noch, als alle den Agent Provocateur mit dem ausgestreckten rechten Arm in Chemnitz auf den Titelseiten hatten? Ja, falsche Narrative. Ja, also Google arbeitet jetzt. Wie gesagt, wenn da die ersten Pre-Bunking-Videos rauskommen, dann werden wir die hier gucken. Es wird gesagt, das sind Dinger, die sind maximal anderthalb Minuten lang oder sowas, dann können wir die ja auch mal kurz uns zu Gemüte führen. Wenn sie es denn wert sind, natürlich. Ne? Ja, Google, danke, dass ihr hilft, Google. Danke, dass was sagt eigentlich die Bundeszentrale für politische Bildung dazu? Bin ich mal gespannt, ob die da mitarbeitet, weil das ist ja eigentlich genau deren Job eigentlich. Aber ja, und nach Pre-Bunking können wir dann, nachdem das so erfolgreich war, dann vielleicht doch wirklich mit Pre-Crime weitermachen. Ne? Pre-Bunk, sei Dank. Pre-Bunk! Weil alles ist besser. Ne? Pre-Bunk an deiner Seite. Ne? Die Löffel von der letzten Pre-Bunk. Schreiben sich mal selbst. Was ist das Verbrechen, eine Pre-Bunk auszurauben, gegen das Verbrechen, eine Pre-Bunk zu gründen? Pre-Bunk-Raub. Können Sie uns helfen, unseren BioNTech-Twitter-Account für 2 Tage zu verstecken? Fragezeichen. Hier hat sich jetzt auch mal die Welt mit den Twitter-Files beschäftigt. Und hier in einem Lesedauer 10-Minuten-Artikel das alles mal aufgeschrieben, was da so bei rumgekommen ist, im Sinne von hier geht es größtenteils um Corona-Sachen und als irreführend bezeichnete Aussagen zum Thema Corona, die sich später dann als doch nicht so verkehrt herausgestellt haben. Und was es jetzt so bei den anderen Veröffentlichungen noch nicht gab, ist halt die deutsche Perspektive, die ja auch irgendwann nochmal vorkommt. Da ging es jetzt um BioNTech Und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, in Klammern BSI, das hatte hier davor gewarnt, dass groß angelegte Kampagnen geplant seien, die das Management des Impfstoffherstellers negativ darstellen wollten. Nein! Die armen Manager! Wie kann es dazu gekommen sein? Und da geht es gemeint waren internationalen Initiativen, die sich für die Freigabe der Patente für die Corona-Impfstoffe eingesetzt hatten. Das ist ja Kommunismus! Damals war die Versorgungssicherheit mit Impfstoffen vor allem für ärmere Länder nicht gewährleistet. Eine Patentfreigabe hätte es Ländern überall auf der Welt ermöglicht, eine eigene genetische Impfstoffe oder andere Therapeutika zu entwickeln. Ja, und vielleicht den Preis gesenkt für die Dosen, die wir auch gekauft haben. Aber nein, komm. Ja, wir dann mehr und soll mehr. Die Sprecherin hier eine E-Mail, weil ich das komisch finde, liebe Welt, dass ihr E-Mail so schreibt, ohne Bindestrich und so, aber gut, geschickt haben, die, also Twitter bat, den BioNTech-Account für die Dauer von 2 Tagen zu verstecken und das Unternehmen so vor kritischen Kommentaren der Twitter-Nutzer zu schützen. Und das steht ja aber, sei wohl, also wissen sie nicht, ob das dann überhaupt passiert ist. Aber den Wunsch gab es halt. Genau, ob Twitter diesen Wunsch entsprochen hat, geht aus den Dokumenten nicht hervor. Ja. Also, das war jetzt halt mal so. Wüsste ich jetzt nicht, wieso nicht, ne? Ist ja eigentlich, ja, jetzt noch nicht so viel wiedergehalten, das mit den Twitter-Files, ne? Also der Faktenfinder hat uns ja gesagt, wir wussten das ja eh schon alles, ne, was da drin stand. Es ist ja keine neuen Erkenntnisse und so, mhm. Alles genau. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Ja. Wussten wir doch alles. Ja, ja. Und hier jetzt halt vor allen Dingen diese ganzen Beispiele, dass man halt behauptet, halt irgendwelche Sachen werden irreführend oder Fehlinformationen oder Missinformationen oder so, größtenteils irreführend. So dieses Label gewesen und das halt zu Unrecht zu irgendwelchen Sachen dazugekommen ist. Ja, weil man da halt irgendwie Einfluss gemacht hat. Und wer das halt war, größtenteils die amerikanischen Beispiele halt, aber halt eben auch dieses deutsche Beispiel. Und im Bundestag hat man sich hier beschäftigt mit der Technikfolgenabschätzung Algorithmen in digitalen Medien. Ja, ja. Weil ja uns die Algorithmen alle algorithmisieren und radikalisieren und verfake-newsen und kaputt machen. Das ist der Algorithmus, wo ich einfach mit muss. Genau. Und ja, der Tenor hier war halt eben auch von so ziemlich allen halt in die Richtung von wegen, ja, das ist alles so gefährlich und wir merken ja, die ganzen Leute machen alle lauter falsches Zeug. Natürlich würden wir das hier in unserem Parlament nie tun, ne? Also, dass wir irgendwie auf die Idee kommen, uns vom russischen Gas abhängig zu machen oder so und aus dem Atom auszusteigen oder so. Das sind alles Dinge, die wir nie tun würden und die auch überhaupt keine Konsequenzen haben und so, ne? Aber die ganzen ja, ja. Dummen da draußen halt, die verblöden alle. Und der erste, den ich euch hier mal zeigen wollte, ist der Renner von der AfD, der ist ja immer ganz unterhaltsam. Und dann haben wir gleich noch den Helge, könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Juhu, Helge! Endlich. Sehr geehrtes Präsidium, wir sprechen heute über Algorithmen in digitalen Medien und ihr Einfluss auf die Meinungsbildung. So jedenfalls der Titel des zugrunde liegenden Dokuments. Und tatsächlich sprechen wir doch über den Kampf um die öffentliche Meinungsbildung. Das Internet steht oft im Widerspruch zu den zeitgeistigen, opportunistischen und regierungsnahen Medien und begegnet diesen Medien mit Informationsvielfalt, lebendigem Meinungsaustausch und offenem Diskurs der mündigen Bürger. Und ja, dieser Diskurs findet auf den algorithmenbasierten Social-Media-Plattformen statt. Freier Informationsfluss, freie Kommunikation und freie Meinungsbildung sind den Herrschenden und Mächtigen schon immer ein Dorn im Auge gewesen. Das war schon bei der Erfindung des Buchdrucks der Fall. Vor diesem Hintergrund wird das Internet jetzt als Hort des vermeintlich Bösen ausgemacht, die Wirkstätte scheinbar demokratischen Gespenster. Die Desinformation, Polarisierung, Filterblase, Echokammer und Hass und Hetze genannt werden. Böse Algorithmen, also welches den Ahnungslosen und den Unwissenden automatisch in die Arme regierungskritischer und deshalb garstiger Zeitgenossen treiben. Der ist so ein richtiger Märchenonkel. Ja, so zusammengefasst. Missständen. In dem Bericht steht sehr, sehr oft Indizien, empirisch nicht belegt, eher theoretischer Natur, unzureichende Datenlage und so weiter und so fort. Mein Lieblingssatz in diesem Bericht, den zitiere ich hier. Zugleich scheint aber der intervenierende Effekt des Bildungsstandards relevant zu sein, da Polarisierungseffekte nur unter der Bedingung niedriger formaler Bildung nachzuweisen sind. Man braucht den Blick nur links. Der hat bestimmt ein paar Wert das Echte in der Tasche. So ein Typ ist das. Ja, aber Entschuldigung, er hat halt in allem recht, was er sagt. Ne? Also, was er da gerade sagt, ist vollkommen wahr. Sein Duktus ist echt lustig. Ich erwarte die ganze Zeit, dass er im nächsten Satz anfängt zu reimen. Und ich habe halt das. Und die Moral der Geschichte gibt es nicht. Oder? Und er kann halt auch eine politische Rede entsprechend der Regeln eines anständigen Hauses halten. Er muss nicht irgendwie. Er setzt seine Spitzen ohne so platte Dinger wie ein Helge oder so raus. Ja, da würden die anderen natürlich alle wieder sprechen. Ich habe auch eben schon die Fresse von der Vorsitzenden gesehen, als er das Präsidium begrüßt hat. Das macht er mit Sicherheit, um nicht sagen zu müssen, Frau Präsidentin und so. Weil das sind ja so Redewendungen, die halt früher gar nicht waren, weil der eigentliche Titel, es gibt ja auch keine Bundeskanzlerin. Es gibt einen Bundeskanzler und eine Frau Merkel ist Frau Bundeskanzler, aber nicht Frau Bundeskanzlerin. Und diese Präsidenten sind eigentlich auch Frau Präsident und nicht Frau Präsidentin. Und das haben sie erst vor ein paar Jahren eingeführt, dass das dann auch so bezeichnet wird. Und jetzt gibt es halt immer Ordnungsrufe dafür, wenn du das nicht machst. Und da hat er sich eben schon rausgewunden, indem er gesagt hat, wer hat das Präsidium oder irgendwie so. Na, also das ist schon so, da würden die sich ja halt tierisch drüber aufregen über diese ganzen Sachen und über diese Rede haben sich natürlich auch aufgeregt. Und ja, hier dieser Spruch mit, und da steht da drin, dass die ja sozusagen nur die Dummen dafür anfällig wären, das finde ich halt auch ziemlich krass. Und da sieht man halt mal, was Leute, die solche Berichte schreiben, sich irgendwie überlegen. Na, wir schlauen Leute hier, die richtig was gelernt haben, die wissen, dass es 30.000 Geschlechter gibt. Na, wir sind ja vollkommen unanfällig für irgendwelche Arten von Polarisierung oder so. Und jetzt halt's Maul, du scheiß Weißbrot oder weiß ich nicht was. Ne? Weil wir sind ja so schlaue Menschen. Nicht so wie die Dummen da draußen. Das hat ja auch Herr Sixtus im Nachgang der Berlin-Wahl von letzter Woche, hat er ja auch behauptet, hier, guckt euch mal hier, die Dummen wählen CDU und AfD und die schlauen Leute wählen die Grünen. Ne? Das war ja auch so eine Gegenüberstellung, die er da hatte. Also schlaue Leute sind die mit Hochschulabschluss und Abitur. Wobei ja Berliner Schickeria, irgendwelche Literaturwissenschaftler oder so, kann man sich halt auch drüber streiten. Die haben ja dann, würde ich mal behaupten, eine ziemlich enge Sicht auf die Welt. Ja. Und meinen dann halt so Sachen wie, dass wir hier in die Utopie irgendwie kommen können, wenn wir einfach nur ins Handeln kommen und aufhören zu reden und so oder solche Dinge. Und die Leute, die dann da in den schlechteren Bezirken wohnen, haben ganz andere Ansprüche dann. Aber das wird dann einfach so, sagt man, ihr seid ja einfach nur dumm. Und wenn ihr mal ein bisschen schlauer wärt, dann hättet ihr auch diese ganzen Probleme nicht. Ja, hahaha. Ha, ha. Ja, und Dumme dürfen auch eine Meinung haben. Was soll das denn? Ja, die haben vor allen Dingen auch Interessen. Interessen, die jemand vertreten muss. Der AfD-Fraktion richten und auch auf die Regierungsbank. Wer würde sich da nicht lieber einen ordentlich programmierten Algorithmus wünschen? Sie beweisen doch jeden Tag, was sie von demokratischer Meinungsbildung halten und Meinungsvielfalt halten. Es geht Ihnen doch nicht um Meinungsvielfalt. Ihnen geht es doch nur um Erzwingung der eigenen Meinungseinfalt. Und jetzt auch im Netz. Schauen Sie doch nur auf die dubiosen Faktenchecker im Internet, die sich täglich bis auf die Knochen blamieren. Zwei Grundannahmen im vorliegenden Bericht sind grundlegend falsch. Erstens, aus unserer Sicht, in der Demokratie ist jeder Bürger per se mündig und befähigt. Der Bürger ist eben kein hilfloses Mündel, dem man die richtigen Informationen und die richtige Meinung einflößen muss. Und Spaß mache ich jetzt gerade. Naja, es gibt schon auch Ausnahmen. Mancher wählt ja auch links-grün in Regierungsverantwortung. Und daran sieht man doch auch, was die klassischen Medien anrichten können. Und zweitens, wir verneinen absolut den im Bericht behaupteten wahrheitsministerialen Status der Mainstream-Medien. Ob nun Algorithmus oder ideologiegesättigter Haltungsjournalismus. Ja, beiden wohnt ein starkes Potenzial zur Manipulation der öffentlichen Meinung inne. Ja, das im Endeffekt war es auch das, was die ganzen anderen Redner alle mal mit dem öffentlichen Rundfunk und so und sich dann über Filterblasen beschweren. So als ob dieser öffentliche Rundfunk nicht auch eine sehr verengte Sicht auf die Dinge halt hat. Ne? Also tun immer so, als würden alle Leute irgendwie immer nichts wahrnehmen, ne? Und nur, ja, die halt eben alles wissen und der öffentliche Rundfunk einem alles erzählt irgendwie so, ne, nach dem Motto. Wobei jeder, der sich halbwegs damit beschäftigen kann, halt sieht, was die alles ausblenden. Ich meine, guckt euch allein diesen Funkbeitrag an, den wir uns gerade angeschaut haben, wo ja auch sich nicht die Mühe gemacht wurde, sich irgendwas mal anders anzugucken. Oder mal irgendwen zu fragen, der eine andere Ansicht hat, ob der das mal irgendwie denen vielleicht erklären kann, was sie da irgendwie falsch sehen oder so. Nee, da werden einfach die Menschen, die leiden, gefragt und die sagen, na, wir leiden so unglaublich, aber es wäre ja gut, wenn man uns ein bisschen Macht geben würde, damit wir das, unser Leiden hier beenden können und das ist dann das, was da irgendwie getan wird. Die Menschen leiden und die Gerechtigkeit muss herrschen und alles andere ist ja Leiden zufügen und Gerechtigkeit abschaffen und deswegen braucht man das ja auch nicht und so weiter und so fort, ne? Nur vollständige Transparenz und nichtstaatliche Aufsicht und Kontrolle können hier Abhilfe schaffen. Weder der Staat, noch gewinnorientierte Konzerne, noch interessensgeleitete NGOs dürfen einen monopolistischen und damit dominierenden Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung gewinnen. Und das gilt sowohl im analogen wie im digitalen Bereich. Dankeschön, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Und außerdem zur Erinnerung, ja, freut mich. Herr Renner ist auch der Herr, der hat früher eine PR-Agentur gehabt und das ist der Mann, dem ihr die Bezeichnung Alternative für Deutschland überhaupt zu verdanken habt. Also der hat sich diesen Namen ausgedacht. Okay. Das ist der PR-Mensch, der sich das ausgedacht hat. Ja, irgendwie gegen Ende fand ich es jetzt wieder so ein bisschen zu überdreht, aber ja, grundsätzlich sagt er die richtigen Dinge. Ja, richtig. Das kann ja so eine Hoheit haben sollte, so eine Deutungshoheit. Aber da kämpfen die ja schon länger drum. Auch die Zeitungen und so, finde ich, kämpfen um ihre Deutungshoheit. Und alle kämpfen da gegen das Internet. Ne? Tja, nach dem Märchenonkel kommt der Kasper. Blö. Ja, aber echt. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Art und Weise, wie der Kollege Renner von der AfD eine Verschwörung von uns allen gegen die künstliche Intelligenz abgeleitet hat, muss ich zwingend schlussfolgern, dass natürliche Intelligenz offensichtlich kein A priori ist. Deswegen wer sich über das Bonbon gefreut hat, habt das gesehen, wie das Lächeln über sein teigiges Gesicht. Oh. So wichtiger tatsächlich auch differenziert über künstliche Intelligenz zu sprechen, was Sie ja nicht getan haben. Wir stellen nämlich dabei fest, dass wir gleichzeitig zu einer Unterschätzung und Überschätzung der ganzen Fragestellung von künstlicher Intelligenz in Bezug auf Meinungsbildung ausgehen. Zum einen ziemlich deutlich, dass wir in unseren Versuchen, uns da zu orientieren, eben noch in der Phase der Digitalisierung, aber nicht wirklich der Digitalität uns bewegen. Das macht der Bericht sehr deutlich. Es geht nicht nur um eine Transformation der Kommunikationsform, sondern die Art und Weise, wie Gesellschaft entsteht. In der Art und Weise, wie Menschen sich verbinden, im privaten Raum, aber im öffentlichen Raum, inwieweit tatsächlich, ohne dass hinreichend Erkenntnisse vorliegen, individuelle Meinungsbildung entsteht, gleichzeitig öffentliche Meinungsbildung erfolgt, all das bedeutet, dass wir uns auch mit einer fundamental gesellschaftlichen Veränderung zu tun haben. Diese fundamentale gesellschaftliche Veränderung ist aber weder im Modus der Dämonisierung noch Glorifizierung zu regeln. Das wird auch sehr deutlich. Vielmehr ist gefragt, einerseits genau zu gucken, wo brauchen wir mehr Transparenz in Bezug auf die Algorithmen, aber auch auf die Daten, auf das, was an Zielen vorgegeben wird, weil eben diese Form von Öffentlichkeit gewinnorientierten Regeln folgt und eben nicht journalistischen Prinzipien Öffentlichkeit zu schaffen. Aber wir brauchen eben auch einen Blick darauf, wo es gar nicht sinnvoll ist, regulatorisch zu wirken. Wo etwa es sinnvoll sein kann, nicht Vielfalt zu verordnen, sondern über Anreize, über Nudging, subtilere Wege zu finden. Ja, das denken sich aber die Algorithmenschreiber auch. Es ist doch bei denen wahrscheinlich auch so, dass es nicht immer sinnvoll ist, irgendwelche Vorgaben zu machen oder so, weil ich mich frage, ob das für die einzelnen Tweets der einzelnen Leute überhaupt so gelten kann. Es hat doch Rechtsfälle gegeben, wo dann im Prinzip entschieden wurde, dass das nicht eingeschränkt werden darf oder so, dass normale Meinungsbildung nicht eingeschränkt, gleichwertig zu anderer Meinungsbildung dargestellt werden muss und so. Da wäre es ja eher sinnvoll, wenn man dann keine Algorithmen hätte, die das oder ein Algorithmus, der das eben nicht so berücksichtigt, was da passiert. Das ist wie. Also ja, dieses Recht der Helge ja auch, sehen, sozusagen, dass es auch gleichberechtigt genau. sein muss halt. Ne? Darum sagt der Helge ja auch, müssen wir die Freiräume schaffen, aber wir müssen über Nudging agieren. Ne? Also wenn du was Falsches sagst in dem Freiraum, dann kommt der Polizist mit seiner Keule, sagt der Kasper hier gerade. Ja, das Krokodil fristig. Unter jedes Video irgendein Hinweis, Link und so ein Scheiß. Kommt der Nudger, ja. Und ich möchte ja nochmal daran erinnern, die nehmen ja auch so Sachen ernst, die vor Jahren irgendwie erschienen sind bei Zeitungsverlagen, die dann irgendwie behaupten einfach, dass sowas wie YouTube, was halt ein enormer Konkurrent von denen ist, halt die Leute alle radikalisiert. Und dass da angeblich der Algorithmus ja die Leute alle radikalisiert. Und da hast du dann diese 3-4 Beispiele von Leuten, die meinten, ja, dann war ich beim Gamergate und das hat mich radikalisiert. Und jetzt bin ich aber wieder ein schöner, aufrichtiger Linksradikaler hier geworden. Na, also das waren ja echt die Beispiele, die sie da irgendwie hatten. Grüße gehen raus an Sally, den Doktoranden, Lilo. Ja, das waren sogar irgendwelche Leute, von denen noch nie irgendwer gehört hatte, da aus dem englischsprachigen Raum halt in der New York Times und solchen Sachen. Aber das halt in der New York Times steht, sagen Leute dann, ja, hier, muss ja mal Hand und Fuß haben. Das ja. Und dann sagen das noch 3-4 von diesen Wissenschaftlern, in Anführungsstrichen, na, die auch bei jedem Scheiß irgendwie rumbrüllen, dass das alles nur rechte Radikalisierung natürlich ist, weil Leute für Linksradikalismus irgendwie zu radikalisieren, das geht natürlich gar nicht. Ne? Also, na, ja, fand ich auch nicht so glaubwürdig, die Geschichten, obwohl es durch die Leute gegeben hat, die sich dann wieder gedreht haben. Das musst du verstehen, das ist wie der Rassismus, das geht halt nur in eine Richtung. Ja. Ja, war ja auch, ne, auch damals mit diesen Blasenbildungen, was ja mal einer da versucht hat, aus dem deutschsprachigen Raum auch hier mit den Querdenkern und so irgendwie zu visualisieren, wo ich halt eben mir auch dachte, ja, du kannst jetzt hier irgendwie sagen, der und der folgt dem und dem irgendwie bei, hat dem und den abonniert bei YouTube, ja, aber das heißt ja nicht, dass die Leute sich nicht den anderen Kram auch angucken, also das heißt ja nicht, dass irgendwelche Leute aus dem Querdenkermilieu sich so ein MyLab-Video über Impfpflicht nicht angucken, ne? Das nehmen die dann einfach immer alle an, dass die das nicht mitkriegen, aber in Wahrheit sind es diese MyLab-Leute und die Zeugen Coronas, die sich die anderen Sachen ja nicht angucken, ne? Das ist ja bei denen alles Teufelszeug und so. Ja. Stimmt. Und das hat ja zwei Seiten. Diese Algorithmen, die sind ja nicht so schlau. Also die merken halt nur, es gibt irgendwelche Verschlagwortungen und du hast dir hier was angeguckt, also interessiert dich das auch. Und da kriegst du dann ja auch Sachen, die das gleiche Thema von einer ganz anderen Seite angehen. Also wenn du dir jetzt 3 Hogwarts Legacy Streams anguckst, dann kriegst du vielleicht ein Video von uns. Das kriegst du wahrscheinlich nicht, weil wir eh nicht empfohlen werden, aber du kriegst sicherlich auch diese ganzen Game Tools und den ganzen Scheiß. Ne? Ja, also insofern, das kann man halt in mehrere Richtungen sehen. Aber sie tun immer alle nur so, als würde es alles nur in eine Richtung laufen. Aber warum machen sie das? Damit sie hinterher sagen können, oh, wir müssen hier dringend was tun. Weil die einen, die haben ja Unrecht, ne, laut unserer Sicht. Das ist ja alles irreführend, was die machen oder so, was wir gerade hatten mit den Twitter-Files. Aber überhaupt nicht. Es geht nur um Gegenpropaganda, genau. Ja, aber keine Einsicht. Die Bösen machen Propaganda, wir stellen das nur klar. Fact-checken. Ja, wir müssen ja nur die Bösen daran hindern, ihre Propaganda jetzt zu verbreiten, ja. Unsere Propaganda ist die gute Propaganda. Und wenn wir ein bisschen übertreiben, dann haben wir ja nur gute Ziele, ne? Ja. Verhaltensökonomie orientiert. Daher ein differenzierter Blick. Wir sind oft aber eher noch Nichtschwimmer, die Schwimmern vormachen wollen politisch, wie Schwimmen funktioniert und dann auch die Regeln bestimmen sollen. Das ja, wir, genau. Die anderen sind alle doof, ne? Politische Nichtschwimmer sind das. Ja, genau. Laut Helge Linz sind wir alle politische Nichtschwimmer. Und er ist ein politischer Taucher, aber würde ich sagen. Er springt vom politischen Brett mit Arschbombe. Oder das. Endlich Nichtschwimmer. Anerkennen. Andererseits, und das ist die Überschätzung des Prozesses von künstlicher Intelligenz, ist es eben so, und Herr Renner hat das bewiesen, dass die größte Gefährdung von Meinungsvielfalt und übrigens die größte Gefährdung der Zivilisation eben nicht künstliche Intelligenz ist, sondern der Mensch. Der Mensch ist nämlich Subjekt wie Objekt dieser Prozesse. Und es liegt am Ende an ihm und an Gruppen und an Intentionen. Das macht Desinformation deutlich. Kampagnen haben Intentionen, Zwecke. Es gibt dort Akteure, die die Prinzipien von KI nutzen, die Algorithmen nutzen und deren verstärkende Funktion, um entsprechend auf die Meinungsbildung Einfluss zu nehmen. Und das ist auch der Ansatzpunkt. Wir brauchen Menschen, die die Prinzipien verstehen, die kompetent sind, die wissen, was ihnen vorgesetzt wird, dass sie Gegenstand sind von gewinnorientierten, gewinnbasierten Kalkülen, die gleichzeitig kompetent sind, damit umzugehen, die aber auch, wenn sie Desinformation erfahren und Hassrede erfahren, und das ist ja nicht die Ausnahme, das ist die Regel heutzutage, dass sie auch Solidarität erfahren, denn das ist kein Problem der Hassrede erfahren ist die Regel heutzutage. Spitze. Ist das schon wieder so eine Figur aus Harry Potter? Ich war gerade, ach nee. Gerade die Hände so gerieben hat und so. Schon wieder antisemitische Codes vermutet. Problematik, die oft mit fehlender Solidarität und fehlender Nutzung der Mittel auch im digitalen Raum zu tun hat, um Solidarität zu schaffen. Und das ist mein Letztes. Ich glaube, wir tun gut daran, die Emanzipationspotenziale, die in dieser Digitalität liegen, zu nutzen. Ganz viele, die in der Vergangenheit nicht die Möglichkeit hatten, ihre Meinung zu äußern, die nicht gehört wurden, deren Stimmen nicht wahrnehmbar waren, haben nun die Möglichkeit teilzuhaben. Und deshalb ist gesellschaftliche Modernität mit Hilfe. Ja, und die anderen werden alle gelöscht, ne? Doch das, was wir uns vorschreiben sollten. Und dann habe ich auch wieder Hoffnung, dass natürliche Intelligenz doch ein A priori ist. Vielen Dank. Ja. Ja, so viele so große Worte. Ja. War nicht so, Gott, nicht so Gott. Ja, also der Kern der Problematik der ganzen Begrifflichkeits- und der Begriffsverfälschung ist ja, dass man überhaupt von künstlicher Intelligenz gesprochen wird. Das sind weiterhin immer noch Algorithmen, Markov-Ketten, ja, solche Sachen. Eine künstliche Intelligenz ist das alles noch nicht. Und es ist schade, dass sich gerade dieser Begriff dafür so festgesetzt hat. Tja, und hier haben wir Zap, das Medienalibi, das mal wieder genau, mittlerweile ist es scheinbar gefährlich genug geworden. Ja. Achtung Reichelt. Zap hat hier einen Beitrag gemacht, wie Julian Reichelt die Wirklichkeit verdreht und was dahinter steckt. Auch total neutral, ne? Die wissen das halt, wie der die Wirklichkeit verdreht. Ja. Genau, und der interne Arbeitstitel davon war, wie können wir die Konkurrenz ein bisschen diffamieren. Ne? Genau, ja. Und dabei auch nicht verschweigen. Ja, wenn das so wäre, dann würde es ja schon die Bunting-Videos geben und so weiter. Es gab ja bisher, glaube ich, vom Holger Massengeschmack TV1. Das fand ich aber auch nicht so stichhaltig. Also, ja, es war ziemlich bescheuert. Ja, ich bin mal gespannt. Wo Holger ja im Endeffekt die Anschuldigungen gegen den Reichelt halt total für bare Münze genommen hat, so nach dem Motto, als wären das Tatsachen. Und dann auch noch so Sachen wie, er würde Leute begrapschen, was aus meiner Sicht halt eigentlich überhaupt gar niemand dem vorgeworfen hat, sondern das waren ja eigentlich diese Sachen, dass er irgendwelche Leute halt fördern würde. Ja. Und die sich dann halt anhören müssen von ihren Kollegen, dass sie ja zu Unrecht gefördert werden würden, quasi. Ja, und mit begrapschen. Sind da noch Gerichtsverfahren anhängig eigentlich bei den Sachen mit dem Reichelt? Mit angeblich oder so? Ja, in Amerika irgendwie. Ach ja, genau. Okay. Ja. Ist schon schwach, ne? Ja, diese Geschichten. Und also dies hier, das war halt klar, ne? Ich wollte eigentlich noch so ein Bingo auflegen und die Sachen, die hier drin waren, hätte ich auch tatsächlich alle dabei gehabt. Das ist dann halt hier erstmal Tucker Carlson. Ne? Irgendwas mit Tucker Carlson. Er macht hier auf Tucker Carlson. Ja, ein bisschen. Ne? Und dann haben sie hier so einen drin, der den auf Twitter kritisiert hat, den Reichelt, das ist hier der Kronzeuge. Und dann kommen sie mit der Wladigerbruck und natürlich haben sie hier das rausgeholt, was ich auch schon gesagt habe, dass sie halt mal irgendwie diese 120 Dezibel-Kampagne von den identitären Frauen da irgendwie rausgefischt hat und irgendwie gesagt hat, das war ja auch eine gute Sache, die es schon mal gab. Und natürlich zeigt er dann hier ganz betroffen so, ja, die Identitären hier, das sind Rechtsextreme. Und der Reichelt, der sagt da gar nichts dazu. Das sind Rechtsextreme. Ja, aber die hat ja auch nicht gesagt, hier, die Identitären finde ich geil, sondern die hat gesagt, diese komische Kampagne finde ich gut. Und dann die komische hier von Turn und Taxis, die kann ich mir auch nicht anhören, die redet die aus meiner Sicht auch Humbug, aber meinetwegen, wenn er meint, er muss die einladen, dann soll er das halt machen. Ne? Dann soll die in Humbug da irgendwie reden. Und schlimmerer Humbug als Humbug, den irgendwelche Experten bei ARD und ZDF von sich geben, ist es auch nicht. Ne? Und ja, da haben sie einen Kubicki, das ist dann so unter der Prämisse, so als würde er das dann adeln, ne? Das wäre das dann seriös, weil er da irgendwie auftritt. Das und dann zeigen sie irgendwelche Ausschnitte halt von der Wladingerbruck und so. Und es ist dann ja auch alles zusammengeschnitten, dass man immer gar nicht weiß, worauf er da jetzt überhaupt antwortet. Bei dem Zeug, ne? Also auch so ein bisschen merkwürdig konstruiert, aber der, ja. Er sagt halt im Endeffekt, naja, ich habe ihm Reichelt ja auch gesagt, dass ich das nicht richtig fand, was er gesagt hat in der Sendung, wo ich da zu Gast war. Ja, genau. Und das war ja auch okay. Ne? Und das fing ja auch an mit, ja, ja, Kubicki, wo habe ich denn jetzt hier was Falsches erzählt? Und Kubicki sagt, ja, eigentlich überall. So ziemlich alles, genau. Ja, genau. Also, ne? Und dann geht es hier um Übersetzen, wo er dann sagt, so, ja, die Leute, die erzählen immer irgendwas und der Reichelt macht dann irgendwas anderes da draußen. Das Beispiel, was sie hier haben, ist von furzenden Kühen. Und ja, dann gibt es halt hier den Jungen, der was von Furzen und Kühen erzählt und sein Gast sagt dann so, naja, das Furzsteuer brauchen wir jetzt noch nicht irgendwie, wir können auch die Bestände reduzieren. Und das ist dann irgendwie so, ja, das ist komplett falsch übersetzt und so, aber im Endeffekt ist ja genau das, was er dann sagt, von wegen, naja, entweder wir besteuern es oder wir reduzieren halt die Bestände, ist ja genau das, was er hier sagt. Also, wo ist das jetzt falsch übersetzt? Ne? Und ja, die tun ja auch so im Endeffekt, als ob das überhaupt keinen Unterschied machen würde, ob man jetzt die Bestände reduziert, also im Endeffekt weniger Fleisch auf dem Markt hat. Also als ob das überhaupt gar nichts ändern würde daran, dass ob wir satt werden oder so. Das ist ja, hat ja nur mit dem Klima zu tun. Andere Bedenken gibt es ja gar nicht. Ne? Gibt ja keine anderen Bedenken. Muss auch kein Mensch Fleisch essen. Können ja auch so Bugs eaten oder so. Ja, und dann weglassen, da haben sie hier diese Geschichte mit den Winterszenarios, wo es hier um angeblich sterbende Leute geht. Und das ist vom Economist. Und dann wirft er ihm vor, dass ja der Economist sagt, Putin ist schuld und Reichelt sagt, die Grünen sind schuld. Wo ich mir dann aber wieder denke, naja, dann hat Reichelt aber recht, weil Putin regiert hier nicht in Deutschland. Putin hat hier nicht entschlossen, dass wir aus dem Atom aussteigen und er hat auch nicht entschlossen, dass wir daran festhalten. Und Putin ist hier scheißegal. Putin macht halt, was Putin macht. Da kann man eh nichts dran ändern. Aber wir können doch wir können doch jetzt mal einsehen, dass das Kacke war, was wir da gemacht haben, und dagegen steuern und jetzt darauf setzen, dass wir hier ein vernünftiges Angebot hinkriegen. Und das hat damit Putin nichts zu tun. Aber da müssen wir jetzt darauf warten, dass Putin irgendwie zur Besinnung kommt oder was, damit wir hier irgendwie vernünftig weiter handeln können oder wie und die Leute nicht sterben oder so. Das ist wegen Putin, ne? Der ist der Bösewicht und nicht die Grünen oder was. So ein Schwachsinn, ey. Und die AfD, ja, er kritisiert die AfD nicht genug. Ja, regieren die im Moment? Haben die hier irgendwas zu melden? Haben die hier was zu entscheiden? Entscheiden die diese Geschichten? Nee. Aber ja, woran krankt's denn? Es krankt doch an den Grünen. Es krankt doch daran, dass die sagen, ja, es geht nicht, wir müssen ja aus dem Atom aussteigen, weil das ja unser Ding ist. Weil wir da unser Lebenswerk jetzt zerstört wird. Wenn wir jetzt das nicht machen und so. Das ist doch das Problem. Verdammt nochmal. Genau. Mal. Also so ist ein Schwachsinn, wenn wir die Atomkraftwerke weiterlaufen lassen. Und das ist weglassen. Ja, das ist weglassen, aber es ist von Zapp ist es nicht weglassen, sondern der einzig vernünftige Journalismus nach Zapp-Art ist AfD, Putin. Ja, das habe ich ja neulich schon erzählt. Die haben so eine Sprachregelung schon einfließen lassen, dass der Inflations- oder die kriegsbedingte Inflation, ja, oder sowas nennen sie das dann, ja, immer, ne? Obwohl das auch nicht unbedingt in general so, ja, weil das auch von Corona noch kommt, zum größten Teil. Ja, und da gab es dann auch mit der CO2-Steuer, das hat die Energiepreise ganz schön angetrieben und so. Das auch, mhm, ja. Ja. Ja, und natürlich behaupten sie hier, dass ja die Leute, die dazu gucken, AfD-Fans sind, und natürlich haben sie auch Kommentare natürlich, nee, von Leuten, die AfD unterstützen. Aber der Reichert hat das ja auch schon mal angesprochen, übrigens in einem Video, was sie hier auch irgendwie zitieren, wo er sich da irgendwie als, hier, das war dieses Ding mit der letzten Reihe im Bus, wo ihn auch einer fragt, ob was er denn von der AfD hält, und das ist nicht so positiv, was er da sagt zur AfD. Also, das mag ja sein, dass viele Leute, die den gucken, wage ich nicht zu zweifeln. Viele Leute, die uns hier gucken, sind ja auch AfD-Unterstützer. Ja, das ist die logische Schlussfolgerung, wenn Leute, wenn alle ihre Wünsche irgendwie ablehnen, außer der AfD, dann die Wahl der AfD ist, da braucht sich das ARD oder was, hat man auch nicht wundern. Ne? Und da braucht man auch keinem vorwerfen eigentlich. Ja, da haben sie natürlich die bösen Leute, die da arbeiten, ne? So wie der Herr Caron, der, was sie hier natürlich immer aufs Brot schmieren, seinen Tweet mit dem Shithole Country, ne? Und den Rest haben wir mal schön ausgegraut, damit man es schlechter lesen kann. Ne? Was der Grund war für die Behauptung. Und dann die Judith, die ist natürlich auch bitterböse. Die hat ja gesagt, dass der Springer-Konzern sich bei den Woken eingeknickt ist. Und das wird ja auch so dargestellt, so nach dem Motto, wie kommt die denn da drauf, ausgerechnet der Springer-Konzern? Das kann doch gar nicht sein. Ne? So, ja, ja, geil, wie kommt die denn da drauf? Ne? Die macht das einfach nur zum Spaß. Ne? Die schreibt ihren Austritt da einfach nur, weil sie bekloppt ist oder was. Ja, kam mir so der Gedanke. Weil, wie kommt man da drauf? Ich, dämlicher Sub-Journalist, verstehe es nicht. Also kann es ja nur Quatsch sein, oder wie? Ja, super. Mit der Schule natürlich, ne? Die Bild ist zu queerfreundlich. Das natürlich auch ganz falsch. Ich bin nicht bereit für eine politische Bewegung, welche Art auch immer, unter ihrer Flagge zu arbeiten. Ja, ganz böse, ne? Da muss man auch zu bereit sein, hier, so wie WhatsApp. Und damit, ja, das hier verglichen mit Daily Wire und irgendwelchen Leuten, was die so alles äußern. Ne? Und die machen das hier ja, als wird dann so dargestellt, nach dem Motto, ja, die bringen dann die Beiträge und die richtigen Sachen sind da hinter der Bezahlschranke. Ja, wo ist denn beim Reichelt was hinter der Bezahlschranke? Mhm. Na? Wo? Nirgends. Ja, genau. Super Vergleich. Toller Vergleich. Ja, ich meine, das ist schon ein bisschen erstaunlich, wie er das so macht, so finanziell, weil Werbung schaltet wohl auch schon immer keine. Ja, da kommen sie ja dann hier im nächsten Punkt dazu. Ne? Das ist mir eigentlich aber auch egal. Das müssen die Verlage ja selber wissen und der reicht das dann eben auch. Ne? Die Kölner Haie sind schuld. Der Herr, dem die Kölner Haie gehören, und das haben sie jetzt hier herausgefunden, dem seine Gruppen haben da irgendwie im gleichen Haus eine Adresse angemeldet. Das ist diese Geschichte hier. Ja, ich meine, dass das CDU ist, das passt ja auch so ein bisschen zu dem reichen seinen Sachen. Also. Ja, das ist wohl wahr. Also der Typ ist wohl in diesem Wirtschaftsrat der CDU halt drin, und das ist auch so, dass bei diesem Talk-Format, was sie da jetzt haben mit dem Österreicher, der vorher hier dieses Viertel nach acht gemacht hat bei Bild, den hat er ja auch von Bild da weggeholt. Das ist auch schon auffällig, dass da halt, auch wenn das teilweise nicht drauf hingewiesen wird, was ich übrigens nicht so gut finde, dass halt die Leute, die da hocken, alles irgendwie CDU-Leute sind. Also nicht in jeder Sendung, aber in manchen auf jeden Fall. Und da werden die dann teilweise als Politstratege oder sowas betitelt, ohne halt zu sagen, dass das Leute von der CDU sind. Finde ich natürlich auch nicht so gut. Sollte natürlich im Rahmen von Offenlegung schon darauf hingewiesen werden, dass das alles so Politikstrategen von der CDU da sind. Ja, und dieser Typ, dem gehört wohl auch dieses TV-Mittel rein, und dann haben sie hier so einen Journalisten, der irgendwie mit Leuten, die da arbeiten, gesprochen hat, die irgendwie meinten, da wird es halt Druck geben, dass die so einen auf Bild machen. Ja, kann alles sein. Und wo ist das Ding? Und dann werfen sie dir natürlich vor, dass das alles irgendwie Aktivismus sein soll, kein richtiger Journalismus, was natürlich mega geil ist von Zapp, das Medienmagazin, die ja auch Leute hier von der Antifa da, die Journalisten wie hieß das Ding, beim G20-Gipfel, die ja den Tim Pool da durch Hamburg gejagt haben, die durften sich ja auch bei Zapp dazu äußern. Hier der gute Antifa-Mensch durfte sich da entschuldigen, warum das alles in Ordnung ist, eine Hetzjagd auf Journalisten zu veranstalten. Ne? Aber ja, bei euch ist nichts. Und jetzt wird es natürlich noch verbunden mit LGBT, Anti-LGBT und der Denkfabrik Republik 21, die angeblich auch noch von CDU geführt wird, was nicht stimmt. Ne? Also da sind zwar die beiden Herrschaften hier von der CDU, aber da ist ja auch die Frau Teuteberg drin. Und hier der Herr Paget von der Naumann-Stiftung, von dem ich natürlich nicht so viel halte. Aber ja, es sind auch Leute halt von der FDP dabei. Aber dann sowas natürlich, warum die CDU wieder rechts werden muss, ja. Und worum geht es in dem Beitrag? Geht um Frauenquote und solche Geschichten. Aber bei ZAP bedeutet rechts natürlich Nazi, ne? Neonazi. KZs aufbauen, Leute abschieben. Ja. Also es ist wieder so ein richtig schönes Schmierstück mit Halbwahrheiten und Ganzfalschheiten. So, und, oh, der Reichel schreibt da was in den Titel und die springen darauf an. Und Projektion und der ganzen Scheiße. Ne? Alles so richtig schön verkürzt wieder. Und dann haben sie hier Wortwolke gespielt, ne? Und verstehen es nicht, warum eine komplett durchideologisierte Partei, die im Endeffekt nur das Falsche macht aktuell, ne, aus ideologischen Gründen, weil sie es nicht können, weil sie zu verbohrt sind. Na, wenn man die jetzt sich rauspickt und die mehr kritisiert als die anderen, dann ist das natürlich Kampagne und blöd und man muss eigentlich sich hinsetzen und sagen, AfD, Putin, AfD. Ne? Das ist hier der Journalismus, den ich hier habe. Also ganz, ganz toll. Und wir haben auf den Briefkasten geguckt und stellt euch mal vor, die kriegen Geld von Leuten, ja. Oder von einem. Und ja, das mag alles sein. Das kann man ja auch kritisieren, aber das ist ja auch ein Ding, das muss ich mir nicht angucken und das muss ich nicht selber bezahlen. Und wenn die Leute Scheiße bauen, dann gucke ich es mir einfach nicht mehr an und fertig. Und auf der anderen Seite die Sachen, die sie halt jetzt schon gemacht haben mit ihren Dokumentationen und so, das war jetzt nicht bösartig oder bloßstellend oder so. Ne? Also diese ganzen Sachen, die sie da jetzt bisher produziert haben, waren doch alle auch fair und vernünftig und so. Aber natürlich auch Sachen, die die Linken schlecht dastehen lassen. Und das können wir natürlich nicht dulden. Ne? Das geht natürlich gar nicht. Genau. Also, ja, so ein richtig schöner Zapp-Beitrag, so richtig zappig. Ja, genau. Bleiben sich treu auf jeden Fall. Ja, gut dazu passend ist das hier auch vom ZDF, dass darüber berichten, dass die Wagenknecht sich wehrt, dass sie eben dagegen wehrt, dass sie eben als rechts dargestellt wird. Und das ist ja auch ganz zu Recht eigentlich. Sie sagt zum Beispiel über ihre Liste, die sie da gemacht hat mit der Alice Schwarzer jetzt neulich, den Friedensaufruf, dass da ja tausende von Leuten draufstehen und wenn da jetzt 10 Rechte drauf sind, ja, ne, was macht das Anliegen ja nicht zunichte oder so. Also sie versuchen es aber immer wieder mit der Diffamiererei. Gut, hier in dem Fall ist es relativ neutral gehalten, aber auch das ZDF lernt ja dazu. Ich habe den Eindruck, ja, mit dem Gender gab es auch so einen Rückschritt da neulich. Vielleicht gab es mal eine Ansage von oben. Weiß ja, das glaube ich noch nicht mal. Also ich meine, ja, das, man muss ja auch nicht hinter allem direkt erwarten, dass das möchte ich ja jetzt auch nicht irgendwie hinter allem erwarten, dass das jetzt nur die Politik da irgendwie sein muss. Ich meine, kann man sich ja mal zu äußern und wenn es dann nur, was ja auch teilweise meinen, dass halt die Wiederholung von irgendwelchen Anschuldigungen natürlich auch die Anschuldigungen wieder verstärkt, was natürlich auf anderer Seite machen sie es natürlich dann auch gerne, die Sachen immer wieder zu wiederholen. Solange bis es halt irgendwie kleben bleibt. Und ich muss auch sagen, diesen Aufruf, den sie dann gestartet haben, es wird natürlich so hingedreht, als hätten wir da irgendwie jetzt die Wahl, da irgendwie den Frieden zu wählen. Hm. Als könnten wir das irgendwie einfach entscheiden. Und das ist natürlich auch ein bisschen. Ja, aber das kann man natürlich machen. Ne? Und ja, also, ich weiß nicht, es geht halt um das, was man leisten kann und dass das dann in Waffen schicken. Und da ist dann eben die Frage, tut man es oder nicht. Ne? Also, ja, aber das ist ja nicht gleichbedeutend mit Frieden haben. Das ist ja gerade das Ding. Das ist natürlich so hin, als wäre das gleichbedeutend, aber das ist es natürlich auch nicht unbedingt. Das und ich hab jetzt auch mit der Güro da gesehen, die war ja auch da zu Gast bei der Talksendung von Reichelt. Und ja, die hatte halt von ihren Söhnen erzählt und so weiter und fing an mit im Westen nichts Neues und solche Geschichten. Ne? Und da denke ich mir dann auch mal wieder so, ja, aber auch dieses Jahr und früher haben wir ja auch gegen NATO-Doppelbeschluss und sowas demonstriert, wo ich mir dann auch denke, ja, gute Frau, das weißt du dann aber halt auch nicht. Ne? Das waren ja auch schon diese Geschichten, die da damals halt die Russen als Propaganda gemacht haben. Und da gab es ja auch diese ganzen Kampagnen mit hier ich weiß nicht, wie dieses Wort hieß, aber dass halt die ganzen Bomberpiloten da irgendwie alle eine Macke dann kriegen und einen Dritten Weltkrieg anfangen und solche Geschichten, das haben die schon auch alles forciert. Da war dieses ganze Zeug halt auch drin. Naja, gut, wenn wir mal angucken, wo das mit dieser Protestkultur angefangen hat, war das Vietnam. Und das waren nun mal nicht die Russen, das haben sich, die haben mich selber eingebrockt. Oh, hatte das vielleicht was mit dem My Lai-Massaker zu tun und mit Seymour Hersh? Nein. Ja, auf der, aber natürlich. Ja, da stecken die halt drin und diese Umweltbewegung. Aber ich finde das völlig in Ordnung, in so einer Situation für Frieden zu demonstrieren. Also ja, ganz losgelöst ja, von das der. Das können sie ja auch machen. Ich kritisiere jetzt gerade nur, dass sie es halt so hinstellen. Also es ist halt ein bisschen kurzsichtig, weil diese ganzen Geschichten halt früher auch, also die haben halt solche Sachen forciert, um ihre Interessen da durchzusetzen. Und als sie in die Krim gegangen sind, da gab es ja auch diese Montagsdemonstrationen, auch natürlich rein zufällig. Und man muss sich da halt nicht einbilden, dass halt damit nicht auch deren Interessen dann halt gefördert werden, was sie natürlich nicht hören wollen. Aber so ist es nun mal leider. Und auch im Westen nichts Neues. Ja, was ist denn passiert dann im Zweiten Weltkrieg? Da sind sie dann in Frankreich halt durchmarschiert und nicht wie im Ersten Weltkrieg. Lag natürlich auch an anderen militärischen Mitteln und so. Aber auch da wieder, ne? Ja, da hat man dann schöne Friedenserzählungen, aber die haben im Endeffekt auch nichts genutzt, wenn du halt einen da hast, der dich dann erobern will, ne? Also, das ist halt alles nicht so einfach. Man kann halt nicht, und die hat halt auch irgendwas von Rüstungsindustrie und sowas da geredet. Und da hat dann der Moderator auch schon so gemeint, ja, aber die sind doch da jetzt nicht in Ukraine eingefallen wegen der Rüstungsindustrie oder so. Und das ist ja auch so, also, sorry. Ja, nur die Wagenknecht ist auch eine Linke halt nur, ne? Und da geht es dann immer wieder um dieselben Themen. Naja, gut, ne, wir haben nicht umsonst, ich vergesse es immer, Eisenhower oder Roosevelt oder wer war es mit dem? Der militärisch-industrielle Komplex, ja, aber das hat halt, glaube ich, schon eine Bewandtnis, aber nicht in diesem Fall. Ne, also. Ja gut, die einzige Bewandtnis ist, man könnte sagen, dass es gewisse Interessengruppen gibt, die sagen, okay, liefern wir der Ukraine ganz viele Waffen, damit die Armeen der Westnationen halt neue Waffen nachbestellen und die führt wieder zu Profit. Das ist schon nicht total aus der Luft gegriffen, aber gut. Ja, bleiben wir beim Thema Russland-Ukraine. Hier geht es um die Sanktionen gegen Russland. Ist das 10. Sanktionspaket ist ja gerade von der Europäischen Union beschlossen worden und es geht weiter um bestimmte Leute, die in gewissen Sektoren nicht arbeiten dürfen. Und ein umkämpftes Thema war das ganze Thema der Nukleartechnik und der nuklearen Rohstoffe. Weil sowohl bei der Nukleartechnik als auch bei den nuklearen Rohstoffen hat Russland weltweit eine Vormachtstellung. Insbesondere bei den Rohstoffen kontrollieren die weltweit halt über 80% aller Rohstoffvorkommen über Firmen. Die Amerikaner haben zum Beispiel ihre ganzen Uran-Sachen auch vor 10 Jahren, glaube ich, nach Russland verkauft. Der sogenannte Uranium One Deal war das. Sodass einfach weltweit alle Länder, die Atomkraftwerke betreiben, nicht auf Russland als Handelspartner verzichten können. Punkt. Und Ungarn und Frankreich haben europaweit speerspitzenmäßig dafür gesorgt, dass es keinerlei Sanktionen gegen russische Uranexporte gibt, wie es ja gegen Öl und Gas derzeit der Fall ist. Ja, seltsam. Ne? Ich dachte, man meint es ernst mit Russland. Vielleicht auch nicht. Oder vielleicht ist das schon ein Zeichen, dass die Sanktionen doch nicht mehr hundertprozentig durchgesetzt werden und dass es langsam vielleicht doch bald eine diplomatische Lösung gibt. Ja, bei allen komischen Friedensaufrufen ist ja eine diplomatische Lösung wünschenswert. Vor allem vor dem Hintergrund, dass diese ganzen Sanktionen ja sowieso umgangen werden. Das ist überhaupt gar kein neues Thema. Hier ein Artikel von Bloomberg. Im Endeffekt ist es so, Indien kauft Öl und Öl Öl und andere Rohstoffe von Russland, veredelt die, macht die zu Benzin, Diesel, Heizöl, anderen Sachen und exportiert die in die ganze Welt. Das ist, machen die jetzt schon seit einigen Monaten so. Da hat sich die ganze Industrie und die ganzen Handelswege haben sich drauf umgestellt. Russland kann jetzt bis zu 70% aller Sachen, die die nach Westen exportiert haben, jetzt über Indien, also alles, was weggefallen ist, 70% von dem, was weggefallen ist an Transportkapazität, im Westen haben die jetzt im Osten wieder aufgebaut, Richtung Indien und China. Und ja, Uransanktionen gibt es nicht. Die Ölsanktionen funktionieren nicht. Gibt es noch die Gassanktionen? Wobei die Gassanktionen, Italien kauft ja weiterhin ziemlich viel von Russland und viele andere Länder auch. Ja, also es ist mit den Sanktionen alles so ein Problem, ne? Also man merkt, die wirken alle nicht, weil sie umgangen werden. Ja, und ich habe irgendwie den generellen Eindruck, dass diese ganze Ukraine-Thematik langsam auf dem absteigenden Ast ist, in dem Sinne, dass es jetzt vielleicht bald doch eine diplomatische Lösung geben wird, weil alle Leute einfach keine Lust mehr drauf haben. Sowohl Russland als auch die Ukraine. Ja. Ja, ja. Oh, jetzt kommen wir zum Zugunglück. Ja, in Ohio, das ist ganz schön schlimm. Ja. Amerikas Chernobyl wird es teilweise genannt. Ja, das finde ich ein bisschen sehr reißerisch. Aber wir wissen ja noch gar nicht, welche Auswirkungen das wirklich haben wird. Also am 3. Februar schon ist das passiert. Weiß nicht, ob das alle mitgekriegt haben, weil in unseren Medien ist es nach meiner Erfahrung relativ still um die Geschichte. Also sie macht auf jeden Fall nicht so einen Wind, wie es eigentlich sein müsste. Also die Amis haben ja diese massiv langen Güterzüge. In dem Fall war ein Güterzug mit 150 Waggons in East Palestine im Osten von Ohio unterwegs. Der ist dort entgleist. Und wenn man sich die danach kursierenden Bilder vom Zustand der Strecken dort in der Gegend anguckt, dann weiß man auch warum. Dummerweise war halt Vinylchlorid und diverses anderes Zeug an Bord der Tanklaster. Die Anwohner berichten, es seien immer wieder Explosionen vom Unglücksort zu sehen gewesen. Wenn du mal runterscrollst, gibt's ein Foto von einer Drohnenaufnahme, die den ganzen Ort zeigt, hier genau. Ja. Am 6. Februar, also 3 Tage nach dem eigentlichen Unglück, war die Lage immer noch so krass, dass einer der Tankwaggons zu explodieren drohte. Die haben die Leute im Umkreis von einer Meile evakuiert, weil sie auch nicht sicherstellen konnten, dass da halt nicht bei der Explosion nicht halt hochgiftige Gase entstehen. Und dann hat man sich entschlossen, diese hochgiftigen Geschichten, Ethylen, Glycol, Monobutylether, Hexacrylat und Isobutylen. Also das Vinylchlorid wird vom US-Krebsinstitut als krebserregend eingestuft. Das Gas wird zur Herstellung von PVC-Kunststoffrohren verwendet. Vinylchlorid führt zu Schädigungen der Leberspeiseröhre, Milz, Handdurchblutung, Handknochen und Haut. Beim Verbrennen von Vinylchlorid entstehen Chlorwasserstoff und Spuren von Phosgen. Wurde früher auch im Ersten Weltkrieg, glaube ich, benutzt, um Leute damit umzubringen. Echt? Ja. Das ist die Basis, glaube ich, war das. Polyvinylchlorid, wie es heißt, ne? PVC. Ja, 3500 Fische, sagt der Bericht hier, sind tot, die treiben in den Gewässern der Umgebung. Der Fluss, der Ohio River, fließt direkt in den Mississippi. Wenn man diese riesige schwarze Wolke über der Stadt sieht, ich würde meine Familie packen und mich verpissen, egal wie, was da steht, welches Haus oder was auch immer, abhauen. Ja, und wir hören da relativ wenig drüber. Vielleicht liegt das an dem Verkehrsmittel, das da verunglückt ist. Und man möchte uns keine Angst machen, weil unsere Strecken auch marode sind. und da auch Chemie drauf transportiert wird. Ich weiß es nicht. Ich habe einen Bahndamm hier in meinem Garten hinterm Haus, so ungefähr. Also könnte auch mal passieren, dass da mal ein paar entgleisen und dann. Ja, gut, wir müssen das Amerikanische und das Deutsche. Ja, jetzt, ja, ja. Da liegen ja, schon ja. wirklich Welten dazwischen, muss man wirklich sagen. Auf jeden Fall. Das ist schon so. Also unsere Sachen werden kontrolliert. Und wenn man hier die, also es gibt so ein Video, das jetzt kursiert ist von einer Lok, die halt auf die Kamera zufährt. Und man sieht im Vordergrund halt völlig krumme Schienen und man sieht auch, wie die Lok und die Waggons arbeiten im Hintergrund, wenn sie durch diese völlig krummen und nicht parallel laufenden Schienen durch müssen. Also, ja. Ja, und aber was halt danach kommt, ne, also. Es gibt halt 1000 Berichte auch über Leute, die sagen irgendwie Hühner tot umgefallen, irgendwie Tiere im Wald sterben etc. pp. In Kanada ist jetzt auch ein Teil von der Wolke angekommen und hat da abgeregnet und bildet auf dem Schnee irgendwie regenbogenfarbenschillernde Muster. Das könnte uns noch ein wenig beschäftigen. Ja, und ich habe vor allen Dingen gehört, mit den Bremsen wäre da auch was gewesen. Weil die so eine Regulierung irgendwie geändert haben, dass so Gefahrentransporte so, ich sag mal, moderne Bremsen haben, also die, wo alles gleichzeitig bremst, sondern noch so alte Dinger, wo das irgendwie mit so Druckluft läuft und wo das dann so nacheinander ist, was natürlich so eine Entgleisung halt leichter machen lässt, weil der Zug dann quasi nicht gleichzeitig bremst, sondern erstmal nur vorne und dann hinten. Ja, das soll wohl auch einen Unterschied gemacht haben. Es gab auch ein Video, das angeblich zeigt, dass der schon Meilen vorher Probleme mit Flammenentwicklung an der Lok hatte und so. Also alles in allem wird es halt irgendein technisches Versagen sein, denke ich. Ja, übel. Ähnlich übel, oder vielleicht anders übel, aber auch übel, ist die Bargeldreform in Nigeria gelaufen. Oder läuft eben noch. Er löst Chaos und Tumulte aus, heißt es hier. Ja, aber vor allen Dingen hat es eben ausgelöst, dass die Leute momentan oder viele irgendwie gar kein Geld momentan haben, weil das alte Geld ist ausgelaufen Ende Januar. Es gilt praktisch nicht mehr. Und das neue ist noch nicht so richtig im Einsatz. Es hat noch nicht den Weg auf den Markt geschafft. Momentan scheint es so bei Zwischenhändlern oder ja, so illegale Händler eben hängen zu bleiben und die lassen sich das teuer abkaufen. Interessanterweise. Nehmen die halt einen Aufschlag sozusagen dafür. Da bricht gerade sozusagen die Armut und der Hunger aus, deswegen. Ne? Das finde ich sehr bedenklich. Anarchie ja. könnte man sagen, ne? Anarchie förmlich, ja. Und gut, das ist kein Wunder, wenn die Leute nicht zu fressen haben, ne? Dann werden sie eben auch sauer. Ja, kann man nur hoffen, dass das in die Befriedigung bald. Oder das war schon die Überlegung, das alte Geld nochmal irgendwie. Instand zu setzen wieder, dass das wieder gilt, sozusagen, nochmal für einen Monat oder so. Das ist aber von dem Gericht abgelehnt worden. Das möchten sie ja nicht. Ja. Tja, diese ganze Bargeldreform, darüber hatte ich ja auch schon mal gesprochen. Das ist halt quasi sowas wie eine Währungsunion in Westafrika, jenseits von dem Franc CFA, den es ja auch gibt. Ja. Und Nigeria war halt quasi so das größte Land, der größte Wirtschaftspartner. Mhm. Und dass es da gescheitert ist, das wird jetzt nicht nur Auswirkungen auf Nigeria selber haben, sondern auch auf die ganzen anderen Länder, die diese Währungsreform oder diese Standardwährung quasi eingeführt haben. Okay. Ja, muss man offensichtlich mindestens einen etwas längeren Übergangszeitraum einplanen oder so. Also das war wohl nicht genug und jetzt heißt es irgendwie, das wurde nur gemacht, um Wahlfälschung oder Stimmenkauf zu verhindern. Und das Gegenteil ist der Fall. Man hat Stimmenkauf gefördert. Man kann sich momentan sogar mit einem Sack Reis oder so seine Stimme kaufen, heißt es. Ja, das ist natürlich nicht die Entwicklung, die wünschenswert ist. Ne? Tja, so ist das. Ja, man muss aufpassen, wenn man in die Zahlungsverkehrssysteme eingreift und in Bargeldsachen und sowas, sonst können komische Dinge passieren. Ach, ja, geht's Bargeld auch. Ist ja in Nigeria so, dass das echt noch gebraucht wird, sozusagen. Es ist ja nicht so, dass ja jeder eine Karte hat, wie bei uns. Ne? Tja, ja. Ja, und hier, das passt direkt dazu, Positionspapier vom Deutschen Bankenverband, digitaler Euro als nächster evolutionärer Schritt des Geldes. Ja, einmal kurz einleitende Worte dazu. Der digitale Euro, die Zentralbankwährung, CBDC, würde ja im Endeffekt so laufen, dass sie von der Zentralbank direkt an die Kunden weitergegeben werden würde. Und wer würde da quasi als Mittelsmann ausgeschaltet werden? Die Banken. So, das sagen die natürlich nicht so konkret, aber das ist halt ein logischer Schritt, dass was zumindest was die ganzen Zahlungsverkehrsangelegenheiten, dass die Banken dann quasi ja ausgesiebt werden und dann ihre Relevanz verlieren und einen Teil von dem Kerngeschäft. Also brauchen Banken-Euro. Ja, brauchen einen speziellen Banken-Euro oder so. Ja. Ja, und deswegen sagen die jetzt hier halt, gut, das sind unsere Anmerkungen, weil ja die ganze digitale Euro-Sache immer konkreter wird. Es gibt ein Risiko bei der Einführung des digitalen Euros. Ein digitaler Euro sollte durch Ausgestaltung der Risiken beherrschbar sein. Es gibt das sogenannte Risiko durch Disintermediation. Was heißt das? Das Risiko einer Disintermediation der Banken ist durch die Einführung eines digitalen Euro grundsätzlich gegeben, mit potenziell negativen Auswirkungen auf die Finanzierung der Realwirtschaft. Was ist die Disintermediation? Ja, das, was ich gerade gesagt habe. Die Banken als Mittelsmann zwischen der Zentralbank und den Kunden würden ausgeschaltet werden. Und mit potenziell negativen Auswirkungen auf die Finanzierung der Realwirtschaft. Ja, weil klar, bei einem umfangreichen Abfluss von Kundeneinlagen in einen digitalen Euro würde dem Bankensystem Zentralbankgeld in nennenswerten Umfang entzogen, weil das ja von den Kundeneinlagen abhängt, und direkt von den privaten Haushalten gehalten werden. Die Refinanzierung der Geschäftsbanken über Kundeneinladungen würde dadurch eingeschränkt bzw. nicht mehr möglich. Geschäftsbanken müssten in diesem Fall auf andere, in der Regel teurere Refinanzierungsmöglichkeiten zugreifen. Also das Geschäftsmodell wäre weg. Dies hätte Konsequenzen für das Kreditgeschäft, da das Kreditangebot zurückgehen und oder die Kreditkosten steigen dürften. Also wenn es gibt keine Refinanzierungsmittel mehr für Kredite, die man an die Kunden weitergeben würden, da ist halt die Frage, gut, wenn die Kunden ihren ganzen Zahlungsverkehr und ihre Konten gar nicht mehr bei der Bank haben, sondern bei der Zentralbank, vielleicht gehen die dann auch gar nicht mehr zu den Banken zu Krediten, sondern holen die sich vielleicht auf irgendwelchen alternativen Finanzierungs Fintechs oder sowas. Das ist nämlich alles hier in diesem Text. Also die sehen gerade ihr gesamtes Geschäftsmodell wegschwimmen. Ihr versteht, wie krass das eigentlich ist, ne? Allerdings kann dem wirksam begegnet werden, wenn die Nutzung eines digitalen Euro zur Wertaufbewahrung für Privatkunden durch niedrige Obergrenzen stark begrenzt wird und für Unternehmen nicht möglich ist. Aha, also könnt ihr den Euro bitte mal so machen, dass die Kunden maximal so und so viel Euro in digitalen Euro benutzen dürfen und den Rest bitte weiterhin bei uns machen. Führt da mal bitte eine Quote ein und verbietet das bitte den Unternehmen, damit wir die Firmenkunden nicht verlieren. Ich übersetze das jetzt alles. Eine Verzinsung des digitalen Euro zum Ziel der Mengensteuerung durch die EZB sollte aufgrund ihrer unzureichenden Eignung und wegen der Fokussierung auf den Einsatz im Zahlungsverkehr ausgeschlossen werden. Aha, was ist das? Also wenn eine Verzinsung der Einlagen bei der Zentralbank mit einem digitalen Euro gegeben wird, wäre das attraktiver für die Kunden, das bei der Zentralbank das Geld zu benutzen, als das Bankengeld, den normalen Euro zu benutzen. Falls ihr euch erinnert, ich habe ja die ganzen Pläne, die laufen, schon mal vorgestellt. Der Plan ist ja, dass man die Parallelwährung einführt und genau über Zinsung und Entwertung den digitalen Euro für den Endkunden attraktiver macht als den alten Euro. Indem du quasi zahlst mit dem digitalen Euro und kriegst mehr Anlagezinsen. Ne? Wenn du 10% Zinsen bekommst und beim anderen kriegst du 3 oder 4, legst du dein Geld lieber da an. Und wenn gesagt wird, okay, du zahlst 1 Euro digital oder 1,10 Euro, wenn du mit normalem Euro bezahlst, dann wählen immer mehr Leute dieses System. Das ist der Plan. Aber das gefällt den Banken natürlich nicht, weil die Kunden dann alle wegrennen. Das ist schon ziemlich krass. Ja, die Banken werden dann praktisch auf die Einlagen zurückgeworfen, ja. Genau. Und es wird im Endeffekt gesagt, okay, ein weiteres Risikofeld für Banken stellen potenziell sinkende Erträge aus dem Zahlungsverkehr dar. Jetzt können sie ihre Angst gar nicht mehr verbergen hier. Ein digitaler Euro wird nur dann erfolgreich sein, wenn die Banken langfristig tragfähige und zugleich innovative Geschäftsmodelle realisieren können. Übersetzt, wir gehen pleite, das kann nicht funktionieren und deswegen sagen wir, der digitale Euro kann nur erfolgreich sein, wenn die Banken nicht pleite gehen. Ist dies nicht der Fall, werden die Angebote zum digitalen Euro keine Marktreife und keine Akzeptanz durch die Verbraucherinnen und Verbraucher erlangen. Also quasi, wir werden alles Mögliche tun, um das zu torpedieren und werden marketingtechnisch dagegen vorgehen. Und Ja, dann als letztes Angebot sagen sie, okay, wenn sie abwenden wollen, dass ein Scheitern des digitalen Euro und potenziell schwerwiegende Folgen für die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Finanzsektors und das Vertrauen in die europäischen Angebote, wenn sie das vermeiden wollen, dann müssen sie, der Zahlungsverkehr ist heute als Anker für die Kunde-Bank-Beziehung in die digitale Kontoführung integriert und unterstützt dadurch weitere Dienstleistungen. Der Bankensektor muss in einem System des digitalen Euros integriert sein und die Kosten, die Kosten des Zahlungsverkehrssystems müssen geteilt werden zwischen der Zentralbank und dem Bankensektor. Also wenn die sagen, okay, gebt uns 50% der Transaktionskosten, dann fahren wir keine Marketingkampagne gegen euch. Fand ich einfach nur ein sehr, sehr interessantes Positionspapier. Deswegen habe ich da jetzt ein bisschen länger für gebraucht. Ja. So, kommen wir vom Bankenverband zum Deutschen Anwaltsverein. Pressemitteilung Rechtspolitik. Ja, hier geht es im Endeffekt um die neue europäische Richtlinie zur KI-Verordnung. Und hier gibt es im Endeffekt ein Stufenmodell, wo bestimmte Technologien in Risikostufen eingeteilt werden. Ne? Leichte Risikostufe, mittlere Risikostufe, Hochrisikostufe und Höchsttechnologie, nee, was war das? Höchstgefährdungsstufe. So, ja. Und im Endeffekt geht es darum, dass Algorithmen, die Datenbanken abgleichen sollen mit sowas wie Videoüberwachung und dementsprechend Bewegungsprofile von irgendwelchen Bürgern oder zu überwachenden Personen erstellen könnten, dass diese KI-Forschung nicht erlaubt werden, beziehungsweise deklariert werden als Hochrisikoanwendung. Und das heißt, sie darf unter bestimmten Gesetzgebungsmäßigkeiten und gewissen Rahmungsbedingungen von Forschungsgruppen gemacht werden. Es dürfen Fördergelder dafür erteilt werden. Unternehmen dürfen das auf dem Markt anbieten. Allerdings ist das ein starker Grundrechteeingriff, wenn das erlaubt wird. Und der Deutsche Anwaltsverein sagt, Europäische Union, bitte macht das so nicht. Um die Grundrechte aller Bürgerinnen umfassend vor der Bedrohung durch biometrische Massenüberwachung zu schützen, sollte das KI-Gesetz jegliche biometrische Fernidentifizierung, ob in Echtzeit oder nachträglich, in öffentlichen Räumen durch jeden Akteur umfassend verbieten. So, ja, da geht es über, ne, was ist erlaubt bei der Massenüberwachung. Das Thema, das wird niemals sterben, ja. Und europaweite Datenbanken, es ist nämlich auch geplant, es gibt ja eine europaweite Datenbank für diese elektronische ID. Und diese Datenbank soll halt mit solchen Fernidentifizierungsüberwachungsdatenbanken für Interpol und für Polizeidienste in den einzelnen europäischen Ländern auch zur Verfügung stehen. Das soll halt alles gekoppelt werden. Ja, das sind halt alles Grundrechtseingriffe, die zum Glück hier bemängelt werden vom Anwaltsverein. Ich weiß jetzt nicht genau, warum. Ich weiß jetzt nicht, warum die glauben, dass die Anwälte weniger Gebühren verdienen werden dafür, weil warum sollte sich der Anwaltsverband sonst darüber beschweren? Aber gut, vielleicht meinen sie es auch mal moralisch. So, wir haben einen etwas längeren Artikel auf Englisch. Es geht um den Weltraum. Und es geht um Rechte im Weltraum. Wenn ihr euch vorstellt, auf den Weltmeeren gibt es ja auch schon im Weltraum die Rechten. Genau, die Rechte im Weltraum, die müssen wir bekämpfen. Deswegen gibt es antifaschistische Gesetzgebung für den Weltraum. Es gibt die Space Constitution, die Outer Space Treaty. Die wurde schon 1967 gemacht und die regelt im Endeffekt, was im Weltraum passieren darf und was nicht passieren darf. Wenn ihr euch vorstellt, die Weltmeere, ne, du hast Ländergrenzen, die Küstenregionen, da gibt es die Hoheitsgewässer, die Wirtschaftszonen und dann irgendwann das hohe, weite Meer. Und jetzt haben wir im Weltraum die Situation im Orbit, dass quasi Länder eigenmächtig sowas wie Rechte vergeben für Unternehmen, dass die gewisse Orbits benutzen dürfen und damit Zugangsbeschränkungen für andere Länder entstehen. Der asiatische Raum und der amerikanische Raum, die haben jetzt schon sehr viele Abkommen getroffen, abseits von dieser Outer Space Treaty, die weltweit gilt, wie die sich halt quasi ja, den Raum im Weltraum aufteilen dürfen. Und die Europäische Union, die arbeitet jetzt gerade erst an einem Konzept und ist ein bisschen spät. Es kann halt sein, dass die Amerikaner mit ihren Alliierten und die Chinesen mit ihren Alliierten dann irgendwann sagen, ja, tut mir leid, ihr kommt ein bisschen zu spät, Europäer. Wenn ihr jetzt eure Satelliten in diesen Umlaufbahnen nutzen wollt, dann dürft ihr jetzt Lizenzgebühren an uns zahlen, weil wir quasi da die Eigentümer sind von diesem Raum im Weltraum. Und lustigerweise, sogar die Afrikaner haben sich da schon gewisse Rechte mit den Chinesen zusammen gesichert, aber wir Europäer noch gar nichts. So, und wir haben jetzt ein Programm aufgelegt, was die nächsten 5 Jahre laufen soll, um zu gucken, wie wir damit umgehen. Ja, wunderbar. Also international international haben die quasi den Raum schon aufgeteilt und gehen jetzt schon auf die sekundären Themen, sowas wie, wer ist dafür zuständig, die alten Satelliten zu entfernen, weil wenn zum Beispiel ein Raum Amerika zugesprochen wird und da ist ein Satellit, und der ist außer Betrieb, dann müssen die Amerikaner, sind auch verantwortlich dafür, dass diese Satelliten dort entfernt werden und nicht in die Räume von anderen Partnern irgendwie eindringen. Ja, und wir, wie gesagt, wir Europäer, wir sitzen nicht mal mit am Tisch bei diesen ganzen Gesprächen. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Hochtechnologieland Deutschland. Juhu, und ja. Die amerikanische Ballongeschichte hat einige Blüten getrieben. Nach anfänglichen Problemen hat das Ganze einige Stilblüten geworfen. Und hier ist es so gewesen, es wurde im Endeffekt alles, was irgendwie auf dem Radar als Ballon identifiziert wurde, wurde anscheinend abgeschossen. Unter anderem einige Forschungsballons. Und hier ein Hobbyclub hat so einen meteorologischen Wetterballon hochgeschickt. Und das ist halt einer von denen, der von der Air Force abgeschossen wurde. Einfach nur lustig. Es gibt ja auch viele kuriose Geschichten über UFOs und Aliens und zylindrische Objekte und so weiter und so fort, aber das meiste hat sich halt herausgestellt, irgendwelche Wetterballons von irgendwelchen Hobby-Meteorologen oder irgendwelchen Schulklassen, und das ist halt schon lustig, dass die Amerikaner da irgendwelche Kampfjets und Hunderttausende von US-Dollar äquivalent teure Raketen auf diese Ballons schießen. Tja. Gut. Oh ja, und hier kommen wir zu einem bösen Thema. Kaffee. Ja, die globale Produktion von Kaffee ist in 2021 und 2022 um fast ein Viertel bis zu einem Drittel zurückgegangen. Das hat Gründe, weil Lieferketten zusammengebrochen sind, weil es Aufstände in kaffeeproduzierenden Gebieten gab, Wirtschaftskrise teilweise halt auch nicht nachhaltige Farmmethoden, dass Farmland einfach nicht mehr nutzbar ist mit den normalen Robusta und Arabica-Sorten. Ne? Also Arabica-Kaffee macht 55% der globalen Produktion aus und Robusta-Kaffee 45%, und alle weiteren Sorten fristen ein Nischendasein. Hat verschiedene Gründe. Unter anderem, weil halt diese Sorten am robustesten sind im Anbau, am hochwertigsten sind, am besten gezüchtet wurden und am leichtesten industriell zu verarbeiten sind. Es gibt aber auch Liberica, eine Sorte, die Liberica Excelsa, die qualitativ auch sehr hochwertig ist, ähnlich wie Arabica, aber die kaum angebaut wird, wie gesagt, unter 0,01% weltweit von gesamten Kaffeeernte ist da drin. Aber in sehr vielen Anbaugebieten, wo Kaffee angebaut wurde und die Böden zerstört sind durch den falschen Anbau, kann jetzt diese andere Kaffeesorte angebaut werden, weil die andere Nährstoffe braucht als der Kaffee. Und deswegen kann es bald sein, dass halt aus sehr vielen afrikanischen Ländern sehr viel Liberica-Kaffee auf den Markt kommt. Und ich bin mal gespannt. Es ist die Rede von in den nächsten 10 Jahren bis zu 25% des Weltmarktes könnte in Liberica-Kaffee passieren. Und eine Revolution auf dem Kaffeemarkt quasi. Der ist aber nicht aus Käfern gemacht, oder? Nee, das ist eine ganz normale Kaffeesorte. Die ist einfach nur, die hat einen geringeren Ertrag gehabt. Die war schwieriger anzupflanzen, aber die Technik ist jetzt weiter. Die Pflanzen sind höher gezüchtet und die ist jetzt mittlerweile industriell sehr leicht verwertbar. Und bin ich mal gespannt. Gut, aber bitte ohne das Zeug, was ihr da reinmacht. Mit Ingwer-Kaffee ohne 30% Mehlwürmer nur. Liberica Ingwer. Preisschock beim Schnitzel. Wer isst da meinem Essen das Essen weg? Es wird teurer, heißt es. Und da gibt es auch einen besonderen Grund für. Das nochmal. Also weniger Ja, nee, die Schweine, die Dings, die Ferkel gibt es weniger. Genau. Ferkel werden europaweit gesucht, heißt es. Der Auslöser dafür sei ein bisher noch nie da gewesen. Einbruch in der Schweinemast, erläutert Bla, die als Bindeglied zwischen den Landwirten und der Industrie fungiert. Also das Börse, wo der arbeitet. Deutschland, das als einer der größten europäischen Fleischerzeuger die Preise am Markt vorgibt, verlor 15% seiner Produktion. In Summe fehlen dort seit dem Vorjahr rund 6 Millionen Schweine. Auch Länder wie Polen dezimieren ihre Bestände um ein Zehntel. In Österreich senkt die Mast in den vergangenen 12 Monaten um 5%. Ja, was man sieht, ist vor allem, dass die Preise dadurch steigen, ne? Wenn man das dann weniger produziert. Ferkel sind Mangelware, heißt es auch. Wer kauft nämlich alle Schweine auf, die es auf dem Weltmarkt gibt? China. Steht hier noch wahrscheinlich gleich. Quer durch Europa suchen Verarbeiter hektisch neue Lieferanten für Ferkel. Denn der Appetit auf Fleisch ist trotz wachsender veganer Ernährung fast ungebrochen. Ja, unter anderem für Haustiere wird hier noch angemerkt. Das finde ich ganz so wesentlich. Ja, also da steigen die Preise. Muss man mindestens mal auf Angebote gucken oder so. Und Politik setzt sich durch, ne? Grüne Politik kommt einfach in der Realität an, sozusagen. Das ist ja das, was sie ja, da kommen ja noch sehr viele andere Sachen noch dazu. Ne? Neue Ställe werden nicht genehmigt, die müssen energetisch saniert werden. Ja, es lohnt sich nicht. Der Krieg der Ukraine, Tiere dürfen nicht transportiert werden. Da kommt sehr viel. Die Futtermittelkosten und so weiter. Schweinegrippe, die Tiere werden getötet. Und in Deutschland ist es angeblich ein Minusgeschäft, Schweinezucht. Und dann hört das natürlich auch sehr schnell auf. Sehr schnell hört das dann auf. Entschweint, weil ihr es seid. Dann essen wir schön alle Möhren und so was. Ja, und dazu kommt natürlich auch das, was dass die Marktmacht halt bei den Einkäufern liegt. Das heißt, die machen ihre Schweine und an dem Tag, wo die Schweine abliefern, da kriegen sie erst den Preis genannt und deswegen ist das kalkulatorisch ein bisschen schwierig. Wir müssen den Deutschen ihren Traum vom Schnitzel und dem Würstchen abgewöhnen. Das geht nicht mehr. Ja, es geht auch um Haltungsformen und so weiter. Okay. You will eat the bugs, Schweinebugs. Ja, wenn die Schweine die Bugs eaten müssten, dann hätte ich ja nicht so ein Problem mit. Wir können ja auch Bären züchten. Dann ist doch auch irgendwie krank. Was soll der Unsinn nennen? Nee. Das ist alles irre. Winnie the Pooh, das ist der neue Lieblingsfilm in China, oder was? Nee, das Copyright ist ausgelaufen von Winnie the Pooh. Und, nein, der kann ja Xi Jinping das ja jetzt haben. Und hier gibt es jetzt einen Horrorfilm, den man gedreht hat. Winnie the Pooh, Blood and Honey. Und das ist hier das Review von der New York Times. Was also sagt, das ist, erfüllt alle Slasher-Klischees irgendwie. Ist wohl nicht so ein guter Film. Und die Handlung ist halt, dass dieser Junge, der da mit bei war, der geht irgendwie aufs College und die Tiergang um Winnie Pooh dreht halt durch, bringt irgendwelche Leute um. Nein, Tigger! Ja, super. Nein, Hase, du bleibst hier. Ja, aber schade eigentlich, dass jemand halt da offensichtlich einen schnellen Cashgrab versucht hat. Also wäre ja lustiger gewesen, wenn halt wirklich irgendwie man sich ein paar Tage Zeit gelassen hätte, um wirklich was Schönes zu machen. Ich hätte mir auch, ich wünsche mir auch häufiger bei solchen Filmen, denn, dass die Gewalt irgendeinen Ursprung hat oder sowas. Dann aber gerne meine Idee ist ja an sich ganz cool. Ich weiß jetzt nicht, wie die Umsetzung ist. Wenn es wirklich nur so ein Schnellschuss ist, schlecht gemacht, dann schade. Also New York Times fand es nicht gut, aber vielleicht ist es ja auch einfach nicht woke genug oder so. Hatte ich das letzte Mal den Film Psycho Goreman empfohlen? Glaube nicht. Habe ich letzte Woche geguckt. Psycho Goreman. Wenn ihr mal wieder was Abseitiges sucht mit absurdem Humor und einem Kind, das einen ganzen Film tragen kann. Großartiger. Low-Budget-Spaß-Horror. Ja. Außerdem habe ich gesehen The Incredible Weight of Massive Talent mit Nicolas Cage. Den fand ich auch sehr gut. Und Free Guy, den fand ich mittelmäßig. Free Guy, ja, Free Guy ist gut. Free Guy macht Spaß. Ja. Wo wir gerade bei Sachen sind, die dritte Staffel von Picard, von der ich bisher noch nicht eine einzige Folge gesehen habe, weil ja man schon gehört hat, dass es alles grauenvoll ist und dieses neue Star Trek-Zeug eh grauenvoll ist. Aber jetzt haben sie da, der Showrunner, der das jetzt machen darf, ganz alleine, Das ist einer, der schon früher dafür gearbeitet hat und der hat sich jetzt wohl Mühe gegeben. Das auf jeden Fall, habe ich mir jetzt die erste Folge von angeguckt und diverse Leute hier aus der YouTube-Sphäre durften da auch schon ein paar mehr Folgen gucken und ja, das ist auf jeden Fall zwar nicht so, wie die Serien früher waren, aber es ist so ein bisschen so von der Stimmung her, wie die Filme von Star Trek waren. Auch mit hat da mal jemand eine richtige Klatsche bekommen und ist aufgewacht und arbeitet mal wieder, ist aufgewacht. Ja, also oder selbst der Drinker war ja halbwegs so, Picard ist wieder der Alte und auf einmal können die Leute auch wieder vernünftige Sätze sprechen und wissen auch wieder, was ein Dienstgrad bedeutet. Ja, und so. Genau. Sind nicht alle dauernd besoffen? Ja, und die Musik hat mir auch gefallen, ist wieder so richtig schön angelehnt an halt die Filmscore von den. Und Michael Dorn sieht einfach nur cool aus mit dem weißen Bart als Worf. Ja, der kam jetzt noch nicht vor in der ersten Folge, aber der kommt dann noch. Ja, kommen alle vor, ne? Also wirklich, ich habe jetzt auf dem Bild. Ja, in der ersten Folge noch nicht, aber in der Staffel. Da kommt nur Beverly vor, ne? Ja, und Riker halt. Ah, okay. Ja. Ja, auch die Charaktere, die sie da jetzt noch mit dazugepackt haben, die sollen wir auch nicht schlecht sein. Und ja, also ich freue mich drauf. Es ist echt ein komisches Gefühl. Man freut sich, dass Star Trek läuft. Das schon eine ganze Weile her. Das geht mir ab. Ich muss gestehen, ich fand Lower Decks jetzt auch nicht total scheiße. Es war einfach nur ein anderer Stil, aber es war wie, was weiß ich. Ja, es ist Rick and Morty Star Trek. Keller-Art-Scheißdreck da. Es ist halt Rick and Morty Star Trek. Also, ja, genau, ja. Ein bisschen, ja. Nee, so. Ja, doch, das ist auch von dem einen Typen von Rick and Morty. Ach, den anderen haben sie übrigens rausgeschmissen. Das hatte ich vor ein paar Wochen eigentlich auch dabei, aber dann vergessen. Die Stimme von Rick and Morty haben sie jetzt rausgeschmissen, weil er angeblich irgendwelche Leute belästigt hat. Gab es irgendwelche Vorwürfe und oder er soll irgendwelchen Leuten komische Nachrichten, Direktnachrichten irgendwie geschickt haben mit irgendwelchen Schimpfwörtern drin. Und jetzt haben sie ihn rausgeschmissen. Also die Originalstimme von Rick und Morty ist die gleiche Person. Und ja, denn der ist jetzt weg. Bei der nächsten Staffel hat es dann eine andere Stimme. Ja, nein, da, ja, weg, neu, oder? Mal gucken. Mal gucken. Ja, umschreiben oder neu machen. Ja. Ach ja, gibt es halt keine KI für, die Stimme einfach imitieren kann? Die Rick und Morty KI. Genau. Die musste schon sehr intelligent sehr sein. Können Rick und Morty, können sie nicht Christopher Lloyd holen, wo sie den Charakter geklaut haben? Ja, habe ich aber schon gesehen mit der Stimme, dass das geht. Hat der Elon Musk doch gezeigt. Mit seiner neuen Stimm-AI. Ich habe auch übrigens eine Doku über Zurück in die Zukunft von Arte geschaut auf YouTube. Da ging es die ganze Zeit nur um Rassismus und Feminismus. Dieser Film alles. Oh Gott. Ja, klar, man macht einen Film über Film und Bürgermeister und dann sagt die Mutter von die Schauspielerin, die Mutter gespielt hat, sagt dann, ja, und ich war damals schon Feministin. Und deswegen habe ich die so angelegt, weil die so halt so das Gegenteil von dem ist, was irgendwie eine Frau sein sollte. Ja. Patriarchat. Und ich dachte mir so, scheiße. Ich fand den echt ganz. Ja, das ist ja auch so ein Ding, wo der Autor davon gesagt hat, dass sie das nicht remaken können, solange wie er noch lebt. Ja, bitte. Ja. Nee, es gibt Sachen, dass die brauchen kein Remake-Ende. Weil. Du kannst diesen Film nicht aus den 80ern rausholen. Wir brauchen einen Genderbender. Die 80er nicht aus diesem Film. Es muss auch statt eines wie heißt das im Auto nochmal? Statt eines DeLorean muss es dann ein Lastenfahrrad sein. Oh ja, das finde ich. Ja. Lasten-DeLorean. Ja, und du musst rückwärts trampeln, damit das mit dem Feuer funktioniert. Da, wo wir hingehen, haben wir keine Straßen. Das war auch lustig, das war in der Doku auch drin. Das hat der Reagan benutzt in seiner Ansprache an die Nation in dem Jahr. Okay. Like they say in Back to the Future, where we go, we don't need no roads. War ich dann doch auch ein bisschen überrascht. Geht in die Einrede. Gute Nacht, Homeboy. Gute Nacht, Marianne. Sammelt den Code eurer Hunde ein, aber schmiert es nicht auf eure Kritiker. Ja, genau. Das habe ich übrigens auch mal gesehen. Hat eine den Hundecode aufgehoben, den jemand anders da hat seinen Hund hinmachen lassen, hat es eben nicht weggeräumt. Und dann ist der andere hingegangen, hat sich den geschnappt und eben den hinterher geworfen. Was lässt du deinen Hund vor meinem Haus kacken? Jo, eine schöne Szene. So, schönen Abend noch mit dieser guten Nachtgeschichte. Schicke ich euch dann mal ins Bett. Dazu kann ich nur noch eins sagen. Ja! Und macht bitte keine 360-Grad-Wende. Bleibt so, wie ihr seid. 360-Grad-Gender-Wende? Habt ihr das nicht mitgekriegt? Was denn? Nee. Dass unsere Außenministerin wieder mal. Sie hat gesagt, irgendwie der Krieg wird nicht enden, wenn Putin keine 360-Grad-Wende macht. Wir das mussten nicht einmal gesagt, sondern zweimal gesagt an einem Tag. Oh, das ist die Tony Hawk-Diplomatie. Der muss 120 Grad sein. Nee, ja. 1080 meine ich. Ja, ich habe nur gehört, sie hat jede Menge von feministischer Außenpolitik gehört und Küba Gümüşay war anwesend und hat's ganz auf der Sicherheitskonferenz. Ja, auf Kübra fucking Gümüşay mit Islamistenkontakten. Ja, genau. Auf der Sicherheitskonferenz zusammen mit Bill Gates und hier dem Lauterbach. Ich gesagt. Da werden wir auch noch drüber sprechen, ja, ja. Also nur gesellschaftliches Treffen. Elite-Treffen. Also. Ja, aber weißt du, für dieses gesellschaftliche Treffen greifen wir tief in die Tasche. Weißt du, was die Absicherung von der Scheiße kostet? Nee, 5000 Polizisten, Gullideckel zuschweißen, Leute auf den Dächern, die ganze Scheiße bezahlen wir, richtig, damit die sich da einen runterholen können. Gegenseitig. Kann das überhaupt zu teuer sein, den Leuten was von feministischer Außenpolitik zu erzählen, frage ich dich. Ist doch unbezahlbar. Ja. Stell dir das vor, du bist da Bill Gates und dann kommt die Küber auf dich zu und sagt, können Sie nicht mal das Internet runterregeln? Ja, aber ist das eigentlich klar, dass da Bill Gates dabei war? Weiß ich nicht. Ja, es gab Fotos. Fotos von Lauterbach und Gates. Also ich weiß nicht, ob von der Sicherheitskonferenz? Ja, ja. Ja, ja. Ja, wegen der Pandemie-Geschichte. Hat das jetzt aber nicht mit Davos verwechselt, oder? Nein, mit der Sicherheitskonferenz in München, die an diesem Wochenende stattgefunden hat. Also wenn das Bild nicht irgendwie aus dem Zusammenhang gerissen von einer anderen Geschichte war, also dann wartet der Billy Boy mit dem Lauterbach auf der Sicherheit. Ruf das mal, und dann kannst du nächste Woche nochmal berichten. Ne? Bis dann. Tschüss. Lasst es euch gut gehen. Fördert, was der Freier dient, zerschmettert, was dir schadet. Fördert den Wald. Auch das. Und Hilau. Lass mich nicht erinnern. Absprechus Existentia. Gamelle! Nee, kein Faschingsscheiß.